Keep rolling. Hat irgendjemand gepegelt? War nur mal vorher. Ja, du hast doch das Bier. Leute, das führt so zu nichts. Ja, sag doch mal. Sag mal, du an den Mein Screenset steht auf Editing, warum? Da ist schon wieder das Template ist schon wieder völlig kaputt. Mach halt einmal ein gescheites Template, dann ist das Template nicht so Template. Ich bin schon in Template Version 6. Ey, ich habe allein für die Abfolgen habe ich inzwischen schon 9 Templates. Ja, dein Livestream war ganz schön gut. Jetzt hast du mich lauter gemacht, so laut will ich eigentlich gar nicht sagen. Es ist wahrscheinlich für 3 Jahre Podcasten auch echt nicht viel. Dein Twitch war tatsächlich gut besucht, oder? Ja, habe ich mich auch irgendwann gewundert. Cool. Irgendwann, Zeit lang waren 14 Leute. Also. Aber du hast es gar nicht retweetet auf unserem Kanal. Nö. So, mach das doch. So. Okay. Wer macht denn sowas? Ich hab Twitch das dann gemacht. Ja, du, mich haben halt die Jungs von denen gefragt, von Entbehrlich ist, dass sie das mal gerne in live sehen würden. Und das war aber geil, weil irgendwann war plötzlich der Udo alias Fernsehmüll da, der halt ganz viel Akte Aurora auch geschnitten hat. Und der so, hey, du kannst schon. Übrigens, den und den Shortcut gibt's noch. Und probier mal das, guck mal. Das sind ja die voll Besten, geil. Die im Twitch-Chat dann noch immer mit Verbesserungsvorschlägen kommen. Das war aber mega geil, weil das hat mir total viel geholfen. Und was ich den Hammer fand, war, dass ich dann irgendwann angefangen habe, wie kriege ich eigentlich die Spuren ordentlich übereinander? Und da habe ich jetzt einen mega geilen Workflow rausgefunden, habe den dann irgendwann in dem Ultraschall-Beta-Kanal mit reingepostet und dann irgendwann Tim Pritlove gemeint hat, oh, das ist ja mega der geile Workflow. Das ist mir übernimmt. Und ich so, holy fuck, ich habe Tim Pritlove etwas mitgegeben, was er noch nicht kannte, beziehungsweise noch nicht so nutzt. Fuck, yeah. Jetzt muss er nur noch in seinem Podcast darüber reden. Geil, ist es nicht passiert. Ja, so geil ist es dann auch nicht. Aber ich freue mich. Der ist ja wieder bescheiden. Ich freue mich. Aber da haben wir tatsächlich auch eine lustige Geschichte hier mit dem Schweinauflauf. Das könntest du echt erzählen kurz. Ich habe es ja gar nicht verifiziert, ob es stimmt. Ja, trotzdem. Was hat er denn wieder gemacht? Ja, das ist tatsächlich wieder eine Aufgabe. Wann nimmst du den jetzt auf? Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Ja, aber das ist doch nicht lustig jetzt bisher. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzt mal wieder kichernd zusammen. Der Jürgen. Kichernd? Der Dominik. Und der Philipp. Und es gibt wieder neue Geschichten aus Jürgens Hals. Nein, das ist ein anderer Podcast. Denn der rülpst herum im Podcast. Das ist eine schöne einleitende Sache. Die Laune ist vor allen Dingen deshalb so gut, weil unser Grummelbärchen Jürgen hier, den habe ich gestern aufs Vortrefflichste begeistern können. Und zwar habe ich das getan, was er am liebsten mag. Ich habe gesagt, er hat recht gehabt. Jetzt musst du mir aber noch erklären, und mit was? Er hat tatsächlich frühere Weggefährtin beruflicherweise hat sich bei uns in der Firma beworben. Und was soll ich sagen? Ich fragte ihn, ob das denn eine empfehlenswerte Person sei, woraufhin er mit sämtlicher Schärfe verneinte. Zu meiner Verteidigung muss man sagen, das hätte ich aber wahrscheinlich über 99% der Menschheit gesagt. Das ist richtig, aber ich kann deine Negativität hier einschätzen und es war wirklich negativ. Was soll ich sagen? Ich habe die Bedenken weitergetragen. Sie wurden gehört, aber dennoch wurde sich für diese Person entschieden und jetzt stellt sich heraus, dass Herr Kraus recht hatte. Liebe Grüße an die Person. Die hört da nicht mit. Okay. Es war ja, also dass ich recht hatte, stand ja nie zur Diskussion. Die Frage ist nur, was jetzt, was hat sich geändert? Ich möchte einmal so sehr an irgendwas glauben wie du an dich. Und was sind die Konsequenzen? Ich glaube, dass da gar keine Konsequenzen sind. So, ist ja tatsächlich, ist ja auch keine Katastrophe, es war einfach ein bisschen schwierig. Herzlich willkommen im Mobbing-Podcast. Oh Mann, ey. Ach, das ist schön, das versüßt mir den Abend. Jetzt hat mir neulich erst ein Dominik den Tag versüßt und jetzt geht's schon wieder so los. Ich bin, vielleicht liegt's auch daran, dass ich jetzt meinen Cannabis endlich auf Rezept kriege, aber. Aber wann denn? Wann denn? Ja, ich habe das Rezept. Das Rezept hast du ja. Ja. Jetzt brauchst du das Cannabis. Ja, das kannst du das Rezept ja nicht rauchen. Das liegt vielleicht schon zu Hause, wenn ich jetzt nach Hause komme. Oh. Ich darf auch nicht rauchen. Das ist was zum Sprühen. Also? Ja. Hä, zum Sprühen? Ja. Das ist so ein Rachenspray oder was? Ja. Krass. War mir nicht bewusst. Ich dachte, das rauchst du auch. Ah, ich könnte dir so viel über Cannabis erzählen. Das mache ich in einem anderen Podcast. Willkommen im Mobbing- und Cannabis-Cast. Also ich habe neulich ist mir ein Filmpodcast empfohlen worden und da habe ich zum Cinematic Smash Bros. Allerersten Mal in meinem Leben wirklich das Gefühl gehabt, dass ich das Anfangsgelaber nicht ertragen kann und dass sie endlich mal zum Punkt gehen wollen. Es ist die Sonderfolge der Cinematic Smash Bros., bei der wir zu Gast sind. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, das war tatsächlich ein anderer Podcast, weil das ist ja natürlich ein Hochgenuss, wenn wir da zugegen sind. Aber ja, also ich spiele jetzt mal den Philipp. Bitte die Kapitelmarken nutzen, wenn ihr unser dummes Gelaber am Anfang nicht ertragen wollt. Aber das ist tatsächlich für uns auch therapeutisch. Sehr katharsisch. Sehr katharsisch. Also das versucht's mal so, wenn euch was auf der Seele liegt, einfach mal in einem Podcast drüber zu reden. So die ersten 10, 20 Minuten, das ist tatsächlich schön. Was wir jetzt der Vollständigkeit halber, weil wir das noch nie erklärt haben, man kann die Kapitelmarken auch nutzen, um was nochmal zu hören. Genau. Die schönsten Passagen. Ihr könnt ja mal anfangen und die schönsten Kapitelmarken euch quasi uns austauschen. Wir machen mal eine Abstimmung über die schönsten Kapitelmarken. Der Philipp gibt sich immer so viel Mühe bei der Benamsung und keiner würdigt's. Benamsung klingt irgendwie wie am Samstag kam der Samstag zurück. Ich habe weitere gute Nachrichten. Mein scheiß Auto ist endlich da. Also eine Odyssee homerschen Ausmaßes hat ein Ende gefunden und ist tatsächlich ein zufriedenstellendes Kfz. Mein geliebter Golf noch. Ist jetzt in guten Händen. Ich habe dem jungen Mann, der es entgegengenommen hat, habe ich wirklich so, ich kam mir vor wie ein Vater, der seine Tochter an den Altar weitergibt, wirklich nochmal so in den Arm genommen und habe wirklich ihm gesagt, so, ich weiß, dass er in guten Händen ist. Ach so, ich habe so mit gesagt, Nachdruck. Sie ist jetzt dein Problem, dachte ich. Nein, ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, der stand mit einer Shotgun daneben und hat gemeint, jetzt nimm ihn endlich. Ich muss ja sagen, meine Autoleidensgeschichte ist noch nicht ganz abgerissen. Oh Gott. Es wird jetzt deutlich weniger dramatisch. Aber der Fiat des Grauens. Nee, wir haben ja noch einen Zweitwagen, so einen Kombi. Und da ist uns jetzt so ein was ist das Gegenteil von rüstig? Jung? Nein, also ist andere Extrem. Ah ja, okay. Also ein unrüstiger Rentner, okay, der irgendwie so, der konnte seine Spur nicht halten und ist uns dann mal so an der Seite entlang geschrammt. Und gestern war mein Onkel bei uns zu Hause und hat irgendwie am Waschbecken was, der ist so sanitärmäßig, hat er was irgendwie repariert und dann ist ihm das Nachbarauto ohne Fahrer, ohne Handbremse von hinten ins Auto gerollt. Selbstfahrendes Auto, das war auch total leise, weil es diese neuen, modernen selbstfahrenden Autos, die hörst du fast nicht mehr. Mhm. Man selbstrollende Autos, man verliert ja gern ein paar Hörer, wenn man sich positioniert zu irgendwas. Also hier durch die Homöopathie-Folge haben wir das ja unter anderem gemerkt. So, aber eine Sache, zu der ich mich bedingungslos positioniere, weil ich einfach so felsenfest davon überzeugt bin, man sollte ab einem gewissen Alter nachweisen können, dass man noch fahrtauglich ist. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber es ist unfassbar, was ich weiß, was alte Leute schon für Probleme haben. Ich glaube aber. Du, da rennst du bei mir auf eine Autotür ein. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass du da relativ wenig Hörer vergraulst, weil ich glaube, die Hörenden von dem Podcast hier sind in der Tendenz nicht in dem Alter, wo sie Angst haben, ihren Führerstand zu verlieren. Was reden die da? Mach mal lauter. Ich hätte auch vermutet, dass die Hörerschaft tendenziell nichts von Homöopathie hält, aber gut, man wird immer wieder überrascht. Ach, schön. Schön, dass es trotzdem Leute gibt, die noch uns die Treue halten und das sogar in Geld ausdrücken. Noch. Und das sogar in Geld ausdrücken. Danke Thierry, Dirk, Henning, Oliver, Dominik, Mario, Jan, Benjamin, Bernhard, Gero, Ulrike, Andreas, Hanna, Amazon und was, das war seit der letzten Aufnahme? Wow. Ich glaube, ja. Wenn ich finde, wir müssen mal dieses Konto checken. Wenn ich keinen Fehler. Bei 12.000 Leute. Ja, und landet alles bei Jürgen. Schon mal 1 Cent gesehen. Nee. Wenn ich keinen Fehler in der Übersicht habe, dann ja. Nein, es ist, ich neige dazu, jetzt in mehr Ironie und Witze zu flakieren, so, weil das weniger problematisch wird. Was ist denn flakieren für ein Verb? Flaggen. Ja. Flaggen ist kein richtiges Wort. Zu kennzeichnen. Ja. Und ich glaube, ich kann auch in Herrn Weißmanns Namen sprechen, dass wir vollstes Vertrauen dazu haben, dass du wenigstens Tschüss sagst, bevor du dich auf die Malediven absetzt. Jetzt habe ich gedacht, dass ich die Leute nur erfinde, um das so aussehen zu lassen, als würden wir hier vor die Superproduktion sein. Und das ist aber tatsächlich, glaube ich, ein valides Mittel. So einfach mal so tun, als ob. Fake it till you make it. Ach ja, und eine Sache, ich weiß, ich laber gerade schon wieder sehr viel. Ich muss eines noch loswerden, bevor ich das vergesse. Haus raus. Kobe Bryant ist gestorben. Das weiß ja sogar ich. Das hat mich wirklich tief erschüttert. Das ist ein Basketballer. Ich weiß. Ich habe den schon aus der Nähe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ich war am Oberrang und er hat auf dem Court gespielt. Geil. Hab ich ihn schon. Ich habe es aber auch nur darüber erfahren, weil Leute weil das auf Internet Twitter drüber geschrieben haben. Weil Twitter explodiert ist. Ja, ja. Also für alle, die mir auf Twitter folgen und genervt sind, weil ich gefühlt nur noch Kobe Memorials like und Artikel like. es tut mir leid, es ist eine schwierige Phase in meinem Leben. Es wird wieder vorbeigehen, dann werdet ihr den üblichen Schwachsinn von mir, ja, inklusive gut. ein bisschen Basketball. Sehr gut. So, ansonsten habe ich euch hoffentlich sensibilisiert, dass einer der größten Basketball-Zeiten von uns gegangen ist. Nee, es gab so einen Tweet, den fand ich aber auch eine lustige Idee. Ich glaube, es gab größere als ihn. Also, das, ja. Ach, rein körperlich. Jürgen macht ein Größensymbol. Was ist dein Größensymbol? Oder eine Geste eine der Körpergröße. Eine große Geste. Ja, eine große Geste. Es wird nicht besser. Es wird nicht witziger. Nee, ja, aber muss erklären. Was von den unzähligen Sachen, die ich quasi in deiner Timeline gespürt habe? Genau. Ich wollte gerade sagen, deswegen weiß ich es, glaube ich, auch so intensiv. Schön fand ich allerdings, dass wenn Engel so aussehen, wie sie immer dargestellt werden, sind sie jetzt garantiert von den ganzen Slam-Dunks genervt. Okay. Sagen, dass der halt sozusagen immer in die heiligen Scheine die ganze Zeit irgendwie Basketballs reinknüppelt. Okay, das habe ich nicht geliked. Aber gut, vielleicht hat auch jemand war anders. War bestimmt noch, jemand anders. Jemand anders noch über Kobe. Ja, es ist noch jemand gestorben, wo, ich überlege gerade. Ja, mein Nachbar. Nee, die Folge dazu müsste jetzt schon, ja. Entweder, also in der Kurzfolge haben wir eine relevante Person dazu besprochen, wo wir dann auch gesagt haben, oh, von dieser Gruppe ist ja nur eine bisher gestorben, ja. Was dann jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt nicht mehr stimmt. Ich habe ein bisschen geschluckt, als ich habe mir doch gedacht, scheiße, hätte ich halt noch eine Woche gewartet und hätte den anderen genommen. Es ist schon bitter. Ich meine, der war ja jetzt auch länger schon krank und so und hatte auch schwere Demenz gegen Ende. Das ist alles nicht so schön. Von daher, das war ein bisschen abzusehen. Da lagen auch schon sicherlich die Nachrufe in den Schreibtischschubladen. Aber ja. Nichtsdestotrotz sehr traurig. Wie war's? Ist dir das bewusst? Two down, three to go. Nee, wie viel to go? Wie viel sind's noch? Kommt davon, wenn du noch alles dazu zählst. Ja, das stimmt. Dann zähle ich einfach nur noch drei dazu. Das mit den Nachrufen ist tatsächlich ein Ding. So, ja. Also, falls es den Menschen da draußen nicht klar ist. Aber es liegen wirklich so Spiegel Online und Co. liegen die Nachrufe schon bereit. Dann wird's halt, wenn's auf uns? Wird's soweit. Du vielleicht, du schreibst das Ganze, wir reden ja nur. So, soll ich mir mal einen Spaß machen und mal Nachrufe auf euch schreiben und in die Schublade legen? Ja, tatsächlich macht das. Oh, das finde ich mega gruselig irgendwie. Darf ich den hören? Nein, das liegt ja dann in meiner Schublade. Ich bin beinahe erstickt vor Lachen neulich. Beim Nachruf auf? Ja, pass auf. Todesanzeige. Ey, Leute, ich sehe heute so mal Todesanzeige. Das ist genau die richtige Stimmung für heute. Ich sag's Todesanzeige, euch. Ja, so nach einem langen und qualvollen Leben hat Philipp Weismann es jetzt hinter sich. Seine Frau XYZ wird am so und so viel beerdigt. Ja, das ist aber das ist ein ganz alter. Ja, aber das fand ich echt witzig, wenn das einer echt durchzieht. Ja, ich glaube, es kommt ab und zu mal am 1. April raus, ja. Aber sonst auch. Ach gut, ich habe trotzdem gelacht, es tut mir leid. Man kann zwar über alte Witze auch lachen. Siehe die Band oder das Ensemble, von dem wir andeuten. Ja. Und warum reden wir da jetzt nicht drüber? Konkret, warum machen wir das so ein Geheimnis? Der Kollege Weißmann will ja nicht spoilern. Nee, die Idee war halt sozusagen. Ach so. Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt rauskommt in dem Zeitstrahl von A und Ach. Das ist so verwirrend. Ja, total. Wir müssen das mal so aufdröseln, wie so, da gibt es doch immer so schöne YouTube-Sendungen, die einem erklären, die Zeitreise. Also ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel gesehen, die Zeitreisen in den ganzen Command & Conquer Spielen, okay. Die da stattfinden und die Historie verändern, wie aufgedröselt sind. Ich kenne davon die meisten Spiele auch gar nicht. Und das war so ein, ist interessant, ich mag so Kram irgendwie. Ich hätte sowas gerne mal für Doctor Who, weil das muss ja mega, das mega Knoll sein. So in den 11 Staffeln oder wie viel gibt es? 12 oder 13? Ich habe bei Game 2 haben die ein monolichen 15-Minuten-Video gemacht, wo sie auf Hessisch sich gegenseitig erklärt haben, die Timeline und die Geschichte sämtlicher God of War Teile bis zum neuesten jetzt halt im Vierer. Und mit welchem Grund auf Hessisch? Weil es lustiger ist. Okay. Ja, also ist wirklich sehr lustig. Und es ist sowas Absurdes. Das ist so, bei Computerspielen ist halt ganz häufig, wenn du das dann quasi geschrieben siehst oder dir jetzt jemand sagt, was dann quasi wie übertrieben dann in dem Arc dann irgendwie das eskaliert ist und dann, keine Ahnung, und dann geht er wieder in die Unterwelt und dann kommt er wieder raus und dann macht er das wieder und dann macht er das. Ja, ich meine, das ist halt so. Beim Videospiel hast du im Vergleich zum Film halt, oder sagen wir im Vergleich zum anspruchsvollen Film, hast du halt keine Probleme damit, einfach irgendwas stumpf zu wiederholen. Oder irgendwas einfach mega auf die Spitze zu übertreiben. Weil ich meine, der Actionfilm ist ja auch so ein Ding, so ein, oh, ich habe meine Tochter gerettet, oh, das mal rette ich die Stiefmutter und renne wieder los und knall 100.000 Leute ab. Und es ist dir egal, weil du Popcorn dabei isst und dir denkst, geil. Ich habe neulich Tropic Thunder mal wieder geguckt. Habt ihr den gesehen? Ja, einmal. Es ist unvergessen, die Szene, wo Tom Cruise am Ende. Es ist, das sind mehr Sachen tatsächlich unvergessen. So, wisst ihr noch, dass am Anfang kommen so Fake-Trailer zu Filmen von sämtlichen das Schauspielern. Das fand ich das Lustigste am ganzen Film. Und wenn ich es jetzt vergessen habe, dann ist es ja nicht unvergessen. Sekte. Nicht nur wir sind heute gut drauf. Auf jeden Fall, ich sag, irgendwann nenne ich ihn einfach nur noch Fips. So Fips-Asmus-mäßig. Boah, das wäre aber ziemlich beleidigend. Auf jeden Fall. Wen meinst du jetzt von uns? Ihn. Nenn mich wenigstens Heinz. Ja. Heinz. Auf jeden Fall ist der Ben Stiller, der ist ja dieser idiotische Action-Star. Mhm. Und dann ist quasi, als die Welt aufhörte, sich zu drehen, kam die globale Kälte. Und ein Mann musste die Welt wieder zum Drehen bringen. Und dann ist halt so Schnitt auf so ein, mit so mal zwei Maschinengewehren Typ irgendwie. Und das dann Scorcher 1. Und dann, wer hätte es gedacht, nach einem Jahr musste er es wieder tun. Und niemand hätte es kommen sehen können. Noch 4 weitere Mal. Und jetzt, nachdem er 4-mal, 5-mal die Welt gerettet hat, tatsächlich, oh mein Gott, Scorcher 5. Also, es ist so geil. Also wirklich, wenn ihr Tropic Thunder als Ganzes nicht gucken wollt, allein diese Spots einzeln sind schon zum Beömmeln. Also man kann den schon einmal gucken und er ist auch nicht mega super, aber das ist schon echt sehr, sehr schöne Unterhaltung. Das sind alles viele hervorragende Sachen dabei. Allein der schwarze Schauspieler, der ja, Robert Downey Jr., der quasi einen Method Actor spielt, der sich die Hautfarbe extra pigmentieren hat lassen, so damit er aussieht wie ein Schwarzer. Das ist fantastisch. Das ist unglaublich. Ich war übrigens mit meinen Danksagungen noch nicht fertig. Ach Schmarrn, echt? Oh, danke noch an Rollo. Der hat uns ein Buch geschickt. Aber ich möchte euch nicht sagen, über was. Ich glaube, ich habe es gesehen auf Twitter, kann das sein? Ja, das kann sein. Ich glaube, ich habe es fotografiert. Glaube, ich auch schon wieder vergessen, über was es ist. Ja, ich kann es auch sagen, es ist über militärische Blindgänger. Aber wird vielleicht mal, das werde ich jetzt mal lesen am Wochenende. Habt ihr beiden eigentlich von eurer Wunschliste mal was privat bekommen? Ja. Mhm. Okay, gut. Also dann möchte ich hiermit sagen, dass ich auch jetzt meine Wunschliste pflegen werde und ich möchte auch mal was geschenkt kriegen. Aber ich sag's jetzt mal öffentlich, weil noch keiner auf diesen Witz eingestiegen ist. Manchmal, ich stelle da ja immer mal wieder so Sachen drauf und ab und zu mache ich die Liste auf und schiebe dann immer ein Buch ganz nach oben in der Liste, in der Hoffnung, dass irgendjemand mal auf diesen Gag anspringt. Aber es ist noch keiner drauf angesprungen. Das Buch heißt Leben mit einem großen Penis. Das wiederum kenne ich schon. Das ist auch sehr alt. Ja. Ich glaube, das hast du auch zusammen, in einem unserer ersten Folgen zusammen mit How to Shit in the Woods ein beliebtes Geschenk. Was, ich habe das schon erzählt? Ja. Nein. Doch, doch. Dachte ich, das wäre hier die größte Offenbarung der Podcast-Geschichte. Wir sind so wie so ein altes homosexuelles Ehetrieb. Aber man kann ja mal frischen Wind reinbringen, zum Beispiel, indem man in andere Podcasts geht. Wir machten sowas. Der Philipp deswegen. Zum Beispiel. Allmächt Philipp. Und der Jürgen? Boschkas. Also, wo warst du denn? Ich war beim Och-Menno-Podcast. Da war ich auch. Ja, da haben wir zusammen über, ja, eigentlich so ein Potpourri an verschiedenen lustigen Dingen gehört und gesprochen, die mal so richtig schief gingen. Man könnte es auch Grüße so an den Sven. Im Großen und Ganzen als militärische Blindgänger vielleicht ging's, auch. Ging es um unsere Folge mit dem Stange? Nein. Hä? Dinge, die so richtig schief gingen? Ach so, jetzt. Aber da bringst du mich auf das Nächste, weil ich war nämlich in einer anderen Folge von Och Menno mit dabei und da haben wir nämlich über die größten Podcast-Fails geredet, die uns bis jetzt passiert sind. Und bitte, bitte hört die an. Unsere katastrophal technisch gelaufenen Aufnahmebedingungen sind ein Scheißdreck gegen das, was andere Leute dann noch erzählt haben. Es ist fantastisch. Liebe Grüße an alle Beteiligten in dieser Podcast-Runde. Es ist fantastisch. Das ist eine sehr hörenswerte Folge. Ja, aber die meisten haben wahrscheinlich kein fünfstelliges Produktionsbudget im Hintergrund wie wir. Ja, wahrscheinlich. Manche Leute lassen sich auch zulaufen kurz vor der Aufnahme, weil sie denken, oh, die Person, die interviewt werden soll, kommt nicht mehr. Liebe Grüße gehen raus. Also nur, weil ich hier 5 Namen vorlese, ist nicht gleichbedeutend mit 5 Stellen. Na, das ist dir schon klar. Ich war noch bei Ein Wolf liest Märchen. Das war ich auch. Das fand ich sehr schön, weil mal mir jemand was vorgelesen hat und ich einfach dumm dazwischen reden durfte. Und mal ganz ehrlich, die Folge ist fantastisch. Ich fand die auch sehr lustig. Weil danke. Das Märchen ist mega gut, du reagierst super drauf. Ich habe mich königlich amüsiert. Ich habe ja mit ihm eine Folge um Weihnachten aufgenommen. Die gibt's noch nicht, oder? Nee, weil ich sag nämlich irgendwann, irgendwann sage ich in der Aufnahme, du, wir müssen kurz pausieren, weil die Glocken läuten, weil direkt gegenüber von meiner Wohnung ist halt eine Kirche. Und dann hat man, nee, das ist mit drin, schön zu Weihnachten. Und dann war klar, das ist jetzt eine Weihnachtsfolge. Ah, okay, dann wartet die jetzt noch ein Jahr. Quasi. Entweder er wartet noch ein Jahr oder er schneidet es irgendwie. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich sag mal, das Märchen-Potpourri, das ich da gekriegt habe, ist auch nicht ganz so hörenswert wie deine Sache. Okay. Das ist schon also definitiv die königliche Folge von beiden. Derweil einfach mal die Folge Die Nelke hören und dann warten wir auf Weihnachten und hören uns dann die mit Philipp an. Wie heißt die? Gibt's einen Namen? Nee, weiß ich noch nicht. Waren das mehrere Folgen? Das waren mehrere Märchen. Mehrere Märchen, alle mit Bezug zu Füchsen. Ah, das also mich hat es überzeugt, ich lade jetzt runter. Mehrere Märchen. Das hast du das letzte Mal schon gesagt, dass du die anhören musst, aber das ist immer so, wenn ich dir irgendwas empfehle, dann dauert es 3 Jahre und dann sagt er, ach, das hast du mir schon mal empfohlen, jetzt lade ich es vielleicht mal. Mann. Und dann dauert es nochmal 2 und dann hör das vielleicht. Ja. Aber das Schöne ist ja, auch die Hörenden von uns haben ja Johannes jetzt auch schon direkt auf den Ohren gehabt, weil er in den Bonusfolgen dabei war. Es ist auch, also er hat einen wahnsinnig angenehmen Erzählmodus. So, er liest so super und er klingt super und es ist manchmal schön, wenn er in seine Rolle verfällt und man ihn dann so ein bisschen aus dieser Rolle wieder rausbricht mit einem Kommentar, einem Zwischenruf. So, ja, das mag ich sehr. Also ich lade mich da gern auch selber wieder ein, Johannes, wenn du das hörst. Ist er das? Ja. Ah ja, korrekt. Okay. Ist er das? Ja, naja, der Wolf hat sich ja selber hier abgebildet im Vorschaubild. Dominik. Er hat das Bild geändert von einer Abbildung hin zu einer Person, weil er gesagt hat, das Problem ist, dass ihn sehr viele Leute des Märchens wegen runterladen und dann halt Leute denken so, ach, Märchen, das ist was für Kinder, und die runterladen. Und wenn du dir halt die Original Grimm-Märchen, ich habe ja schon mal empfohlen, Das Mordschloss. Auch nach einem Kindermärchen. Das ist ein sehr gutes Märchen, die Gebrüder Grimm. Habe ich, glaube ich, auch im Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Und der liest aber halt einfach alle Originalmärchen vor. Und die sind halt nicht mit einer positiven Moral und auch nicht irgendwie zurückhaltend bezüglich Gewalt und Ähnlichem. Von daher, nichts für Kinder. Ja, wir haben noch eine Moral reingestrickt am Ende. Aber. Naja. Dominik, wollen wir spoilern, dass wir auch bald in dem Podcast zusammen sind? Nee. Nein? Also, ihr habt es ja schon auf Twitter getan. Dann nicht. Ja, komm, schieß los. Nein, jetzt wollte ich dir, dass du auch jetzt nicht so ausgeschlossen fühlst. Der Sean, weil dich keiner einlädt. Den Sean kennt ihr ja. So, der Sean hat der The Expert Life Podcast, den habt ihr ja auch bei unserem Auftrag. Moment, warte mal, du meinst doch nicht etwa diesen Sean. Für alle Neuhörenden, das ist Sean, der diese Geräusche mit seinem Mund macht. Nicht zu verwechseln mit Sean, dem Schaf. Auf jeden Fall, der Sean, eine Band, neulich schreibt er mich im WhatsApp an. Hey, hast du Bock, exklusiv unseren neuesten Song halt irgendwie zu hören? Und ich so, nah, I'm good. Das wäre so geil, wenn die so Death Metal mit so Chirpen zwischendrin spielen würden. Da hat er, wie er mir glaubhaft versichert hat, hat er sich doch recht amüsiert, ob meiner ironischen Bemerkung. So. Ach, das war ironisch. Ja, ich habe es mir tatsächlich angehört, das war sehr schön. Ich freue mich schon. Sean, du hast mir immer noch nicht gesagt, wann ihr auf Tour geht. Du musst das mal mit deinem Management klären. Stolze 22 Minuten, ey. Das ist eins unserer längeren Intros, glaube ich. Und ich rede kaum dabei. Krass, hast du irgendwie Halsschmerzen oder ist irgendwas? Ja, ein bisschen, aber das ist ja nicht der Grund. Nö, der Grund ist, was der Schmidt, die Schnauze nicht hält. Er hebt sich für später auf. Das ist gut, ich glaube, wir werden heute sehr, sehr lange hier sitzen. Das ist gut. God. Die Leute freut's. Und was auch, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ich will nicht lange hier sitzen. Ja, schauen wir mal, du kannst ja stehen zwischendurch. Es ist ja auch mein Hausmüll. Also wenn die Folge hier rauskommt, ist ja auch bald wieder Valentinstag. Diesmal werden wir es nicht schaffen, pünktlich zum Valentinstag eine Folge online zu stellen. Aber oh Gott, nein, nein, nein, nein. Die Rückkehr. Nein, bitte nicht. Ach komm, ich habe nicht sowas. Ich habe heute eine sehr romantische Liebesgeschichte für euch. Forbidden love, und ich, straight to your heart. Und ich überlege gerade, ob es spannend ist, wenn ich euch das Ende jetzt schon irgendwie verrate, ob es gut ausgeht oder nicht so gut. Oh, aber vielleicht sage ich es euch einfach nicht. Wie es ausgeht. Philipp, ich glaube, du musst die Leute aufklären, warum also, es gar so schlimm und reagiert. Und kein Witz, ich hatte am Ende Pipi in den Augen. Oh. Ja. Ich freue mich jetzt schon. Also, keine Ahnung, unsere letzte Valentinsfolge hat mir die Gesichtsfarbe entzogen. Ja, du stimmt. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass du nicht so richtig bleich, sondern eher grau wirst im Gesicht. Dass du danach nochmal wiedergekommen bist in diesem Podcast. Ja, wie heißt die Folge damals? Zum Nachhören? Karl Tänzler. Oder das Dominiks schweres Karl Tänzler Trauma. Dominiks schweres Karl Tänzler irgendwie so ähnlich. Du hast recht. Ja, das kann ich mir tatsächlich mal wieder anhören und mir schon überlegen, wie viel besser mein Leben ist ohne diese Geschichte. Und was das auch bedeutet, ist, dass das jetzt nur am Rande, dass wir jetzt ziemlich genau 3 Jahre alt sind. Krass. Mhm. Wir sind zwar erst im März rausgekommen, aber unsere erste Aufnahme war im Januar 2017. Was macht man als Kind mit 3 Jahren? Also das sind das so die Meilensteine? So 6 Jahre ist ja ein Schuh. Die Kinder sind ja heutzutage viel weiter schon als früher. Das sagt meine Uroma ständig. Nee, dann wird man mit 2 jedes Mal, wenn ich mit der Glan bei der Uroma bin, heißt es, also die Kinder sind heutzutage so weit. Und weißt du, was die noch gemacht hat, während die im Aufzug festgesessen war? Abitur. Also ich überlege gerade, was mein 3. Also 3 ist tatsächlich ein fantastisches Alter. Ja, das finde ich geil. Also das mit 4 fangen sie dann schon an, so langsam so ein bisschen, ich weiß nicht, bei Jungs habe ich es gerade sehr präsent, so ein bisschen den Rowdy irgendwie in sich zu entdecken. Mhm. Aber mit 3, da ist, du verzeihst ihnen einfach alles, weil die einfach dann die immer machen wieder einen, schon mit, sind schon clever, einen aber raushauen. Sind immer noch unvorstellbar süß. Ja. Mein Neffe mit 5 hat mir einen Auftrag gegeben, Software zu entwickeln. Wie geil. Um einen Dinosaurier damit zu beleuchten, mit so Disco-Beleuchtung. Disco. Und? Hast du schon fertig? Naja, ich habe dann gesagt, ja, dann brauche ich eine Anforderung, ganz klar, ne? Also so Anforderung. Oh, eine User-Journey. Ja, und. Oh, ein Flussdiagramm. Sehr schön. Fucking Flussdiagramm gekriegt. Ah, mit 5 ist nicht schlecht. Flussdiagramm. Nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Also ist es mit Wachsmal gerade gezeichnet, das ist ja ein ernsthaftes Diagramm. Also wirklich. Ja, das so hat er schon mit dem Papa zusammen gemacht, okay, oder so, aber dafür interessiert er sich schon. Flussdiagramm. Also ich bin sehr gespannt, dass die Aufnahme hier kann ja auch so ein bisschen so eine Art Zeitkapsel sein. Ob der vielleicht mal irgendwann etwas Ingenieuriges oder so sowas in die Richtung macht. Weil ich sag mal, ihm ist da viel Interesse für das Thema auf jeden Fall in die Wiege gelegt. Ne, entweder in die Wiege gelegt oder sozusagen, oder ist jetzt schon da. Aber was auch immer er wird, ich freue mich. So, irgendwann in 30, egal was er wird. In 30 Jahren, wie viele Valentinstagsfolgen wir dann haben, das wird super. Ja. Ich muss ja jetzt auch noch, weil das ist jetzt einfach der Papa, der da einfach stolz aus mir herausbricht. Mein Sohn hat neulich auch was sehr Schönes bemerkt, als wir im Schwimmbad waren. Und dann sind wir im Vorbereich von diesem Schwimmbad, ist so ein Sanitätsraum. Und da ist offensichtlich ein Defibrillator drin. Und da ist so ein Zeichen dafür mit so einem Blitz und einem Herz. Mhm. Und dann hat er gesagt, guck mal, da geht man rein, wenn man einen Stromausschlag hat. Stromausschlag ist aber ein schönes. Stromausschlag ist ein sehr schönes. Ja, gibt's so, gut. Hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun. Es geht um Liebe. Aber erst ein bisschen später. What is love? Baby, don't hurt me. Joseph no more. Horace Greeley wird, kurioserweise, genau wie sein Bruder Harold, am 25. Dezember in Fürth geboren. 1918 in Ibstock in Leicestershire geboren. Aha. Leicestershire. Das ist eines dieser Städte, wo man dann drüber sprechen kann. Wie spricht man das jetzt richtig aus? Worcester. Halt die Soße da. Ja, bei Leicestershire bin ich mir fast sicher, bei Worcester, das fühlt sich immer noch falsch an. Ja. Ja, auch wenn ihr das jetzt nicht gefragt habt, die beiden sind Zwillinge, auch wenn sie eigentlich Schützen sind, aber das auch, wenn später nur einer, ach egal. Sie haben noch eine ältere und zwei jüngere Schwestern und eigentlich nennt niemand den Jungen Joseph, wie er eigentlich heißt, oder Joe, sondern alle sagen nur Horace zu ihm, was ja immerhin sein zweiter Vorname ist. Ah ja, ja. Ich kenne aber auch jemanden, der wird konsequent mit seinem zweiten Vornamen angesprochen und ich hatte irgendwann seinen Ausweis in der Hand und sag so, hä, da steht was Falsches und der so, nee, das ist mein Erstname, aber so nennt mich halt niemand. Wir hatten was Ähnliches. Der Lebensgefährte meiner Schwester, der wird immer mit einer abgekürzten Form von seinem Nachnamen angesprochen. Immer von allen. Ah. Und irgendwann hat dann mal jemand da zu Hause angerufen, wo auch meine Mutter wohnt. Ah. Und hat nach dem Vornamen gefragt. Und ja, ich dachte, nee, Markus haben wir nicht. Ah, das ist so, ja, ja. Der ist so selten, fällt dieser Name, dass er gar nicht geläufig war. Egal, die Geschichte ist schön, wenn man die Leute kennt. Das ist auch tatsächlich etwas, ich tue mir manchmal schwer, Namen zu merken. Ich erinnere mich an Menschen, aber die Namen dazu fallen mir manchmal etwas schwer. Hallo, Jürgen. Ja. Aber was oft geht, ist dann der Twitter-Handle dazu. Weil für die Leute, bei den Leuten, die ich halt ganz viel über Twitter kenne und dann treffe ich die mal in echt. Also so aus der Podcasterblase und so. Okay. Und deswegen denke ich mir dann immer, ich stehe vor einer Person und denke mir, dein Twitter-Handle ist so und so, aber ich kann dich jetzt so ansprechen. Mir geht es oft eher umgekehrt, dass ich irgendjemand taggen will und mir nicht mehr einfällt, wie der Twitter-Handle ist und einen Klarnamen halt nicht dabei hatten. So. Ja, und vor allem ist es mega verwirrend, weil man den ja auch einfach ändern kann, den Benutzernamen, den Twitter-Handle. Verwirrend. Dicke Brüder Greeley wachsen auf dem elterlichen Bauernhof auf und entwickeln trotz genetisch ziemlich ähnlicher Voraussetzungen. Ganz kurz, das klingt jetzt, als wären sie so eine Raufbande. Mitten im Satz. So die, ja, also das die Greeley-Brüder wieder. Die Greeley-Brüder, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Na gut. Joseph Horace Greasley wird, kurioserweise genau wie sein Bruder Harold, am 25. Dezember 1918 in Ibstock in Leicestershire geboren. Ich finde ja, Leicestershire ist einer dieser Städtenamen, wo man sich immer drüber streiten kann, wie aus, so wie mit dem Worcester und oder wie die Soße da halt heißt. Ja, aber bei Leicestershire bin ich mir ziemlich sicher, bei Worcester, das fühlt sich immer noch falsch weißt, an. Weißt du, was auch ja, mal geil wäre? Wenn wir uns gegenseitig muten könnten. Wenn wir die Wiimotes mal so rausgeben, dass wenn der Philipp mir zu viel labert und ich endlich ins Bett will. Weißt du, was geil ist? Ich kann mich mit dieser Ersatz-Wiimote, die wir noch haben, kann ich dich muten. Das nur so am Rande. Aber deine, ja, ja, auch eigentlich, dann ist eh aus. Ich hätte eigentlich genug Knöpfe so für andere Leute. Nimm doch mal die. Dann ist die Batterie hier leer. Oh Gott, der Dominik gähnt jetzt schon. Also, die Gebrüder Greasley wachsen auf dem elterlichen Bauernhof auf und entwickeln trotz genetisch ähnlicher Voraussetzungen bald schon sehr unterschiedliche Vorlieben und Interessen. So krasses Déjà-vu gerade. Ja, eine Frage, mit, das klingt ja fast, als wenn es wie so raufbolde, die Greasley-Brüder. Aber was ich viel mehr als Frage habe, ist Greasley dann eigentlich wie, also Grease wie die Schmiere? Ja. Okay. Schmierig. Ja. Sehr schmierig. Ja. Also die Schmiersens. Sie hatten eine sehr schmierige Kindheit. Ja. Die also auf Deutsch wären es dann so die Schmiersens. Oder die Schmiersens. Oder die Fetzens? Was ist denn eigentlich die deutsche Entsprechung von Horace? Heinrich? Horatio? Horatius. Horatio, oh Gott, oder das ist ja schrecklich. Ja. Horatius ist wie für das Landleben gemacht. Er melkt gern die 6 Grizzly-Kühe. Er wollte sie nur 5 haben. Er füttert Hühner und Schweine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er füttert Hühner und Schweine und hat ganz besonders viel auch für das Pony des Vaters übrig. Da das, kommt jetzt kein Kommentar. Tatsächlich habe ich jetzt immer kritisiert für das, dass ich meine kolumbianische Eselficker-Doku von Weiß plugge. Die ist so gut. Aber ich wollte jetzt tatsächlich auslassen. Jetzt können wir endlich mal einen Link dazu in die Shownotes packen. Ja, danke, Dominik. Yes! Aber nicht auf diese Weise, sondern er mag einfach Tiere. Ja, ist klar. Das würde ich auch sagen. Bei Aussaat und Ernte. Kennt ihr das Lied Ich mag Tiere von Creme 21? Ich kenne nur Ich mag Blumen. Reinhören. Hörbefehl, ich mag Tiere von Creme 21. Das klingt einfach nur falsch. Bei Aussaat und Ernte. Es geht um Essen. Oh, es gibt auch eine Steuerung F-Doku übrigens. Da interviewen sie einen, der in einer amorösen Liebesbeziehung mit seinem Hund ist. Puh, das ist nicht so schön wie die Eselficker-Doku, sage ich dir. Aber können wir jetzt auch verlinken. Wie Dominik grinst, würde ich eigentlich gerade sehr gerne irgendwie in die Shownotes packen. Bei Aussaat und Ernte hilft der Bub fleißig mit. Muss er auch, denn die Zeiten sind hart. Der Papa muss einerseits den Hof bestellen und Familie, weißt du schon. Aber er muss auch Vollzeit im Bergwerk arbeiten. Und selbst Horace muss manchmal in den Ferien dort mitarbeiten. Trotz der vielen Arbeit hat der Junge eine insgesamt glückliche Kindheit. Traurig wird es für ihn nur immer dann, wenn eines der geliebten Tiere ins Gras beißen muss. Und mit ins Gras beißen meine ich den Schlachthof von innen sehen. Mhm. Schlachten die selbst? Ich glaube, die schlachten selbst. Okay. Aber das, okay. Ich musste jetzt ja irgendwie das mit dem Gras beißen auf. Ja, ja, ja. Aber manche Gags zünden einfach nicht. An Heiligabend 1932, also quasi zu seinem 14. Geburtstag, schenkt Papa Greasley Horace ein Jagdgewehr. Sozusagen als Belohnung für die viele harte Arbeit auf dem Hof. Und da fragt man sich doch, was die anderen Kinder so kriegen. Ja, was ich mich auch frage, ist, durftest du damals einfach jagen? Kann ich dir nicht beantworten. Okay. Aber die Frage ist, ob dich das davon abhält, wenn du es nicht darfst. Naja. So, ich erinnere mich. Na gut, es gab ja tatsächlich so Behörden, die haben damals Leute, die dann gewildert haben, massiv verfolgt. Ja, hatten wir doch auch schon drüber. Im Sherwood Forest durftest du auch nicht jagen. Und trotzdem haben es die Leute. Ja, weil die Leute. Ein typischer Fall von, du hast zu viel Wissen, Philipp. Hinterfrage nicht. Ja. Hinterfrage nicht. Blitzdings hier. Es werden hier sowieso noch einige Lücken am Ende offen bleiben, das können wir dann noch diskutieren. Ich habe jetzt nicht erkannt, dass das eine davon sein könnte. Nachdem jetzt schon mehrfach angekündigt wurde, dass es hier wieder ewig dauert und ich ja tendenziell. Und es um Liebe gehen wird. Und es um Liebe gehen wird und ich ja zur Müdigkeit neige, wäre ich total geil, wenn der Jürgen dann am Schluss total erwartungsvoll, so und jetzt Diskussion und ich so, nee, tschüss. Voll stehen lassen. Foreshadowing. Was glaubt ihr denn, was die anderen Kinder zu Weihnachten bekommen haben, 1932? Ein Stock. Jetzt kommt sowas wie Nitrachprügel ja, oder Pest. Also die älteste Tochter hat tatsächlich gar nichts bekommen und die anderen Nüsse, Orangen und Äpfel. Also das ist doch nett. Ich glaube, der Horace war auch so ein bisschen das Lieblingskind. Ja. Einerseits, ich kann mir aber auch vorstellen, dass du halt so ein Geschenk mit einem Hintergedanken machst, mit einem, wenn der Bub so ein Gewehr hat, dann bringt er auch ein bisschen was nach Haus und dann haben wir mehr zu essen. Aber ja, andere Männer auch im Haus. Also, ja, also das war ja der. Aber er ist doch der Älteste, oder? Naja, sein Zwillingsbruder ist ziemlich genauso alt. Genau. Ja, aber der Zwillingsbruder hat nichts gekriegt, der hat nur Orangen gekriegt. Ja. Hä, aber wie kann man denn den Zwilling besser finden als den anderen? Das ist ja. Naja, na gut, der Erstgeborene zählt ja immer mehr. Also der männliche Geborene ist... Das ist da, glaube ich, aber nicht der Punkt. Darauf wollte ich eben ja hinaus. Okay. Also der Horace interessiert sich ja sehr stark für das Hofleben und bringt sich sehr stark ein. Und das ist so ein bisschen die Belohnung dafür. Und Harold und macht es nicht. Okay, alles klar. So. Ja. Horace kann es überhaupt nicht erwarten, mit diesem Gewehr jetzt in den Wald zu gehen und mal auf irgendwas zu schießen. Deswegen übt er schon mal mit? Nee, deswegen geht er ganz vernünftig, wie man das so macht, mit dem Papa gleich am nächsten Tag in den Wald. Und da wird er im Umgang mit dem Gewehr und auch so mit den Tieren im Wald geschult, ja, ausgebildet. Horace entwickelt sich schnell zu einem ausgezeichneten Schützen und zu einem mit einem Gewissen noch dazu. Er kann zwar aus 50 Metern einen kleinen Vogel abschießen, bekommt aber anschließend derartige Gewissensbisse, dass er sich vornimmt, nur noch abzudrücken, wenn es wirklich sein muss. Wenn der Vogel ihn bedroht. Ja. Wenn der Vogel er kommt direkt auf uns zu. Seine Geschwister beleidigt. Das war schon echt krass. Also 50 Meter einen kleinen Vogel. Leg mir Arsch. Ja, der ja, vor allem auch mit der Technik von damals. Ja. In der Schule zeigt sie früh schon, dass die beiden Haas, also Horace und Harold, aus sehr unterschiedlichem Holz geschnitzt sind. Der Harold ist Eiche, der andere Buche. Wenn du magst. Ja, ich jetzt vielleicht, Harold ist Buche, der ist eher so buchmäßig. Oh Gott, die Kurve. Also der ist intelligenter oder zumindest mal schulkompatibler. Ja, der geht nach dem Unterricht in die Schulbucherei und später dann in Richtung Kirche, während Horace eher so nach draußen in den Wald geht oder zu den Tieren. Bitte fügen Sie hier das Geräusch von rollenden Augen ein. Als ihm der Papa eines Tages einen Ausbildungsplatz bei einem Friseur besorgt, ist Horace nicht gerade erfreut. Er lernt aber seinen neuen Beruf bald zu schätzen und zu lieben. Und das hat auch einen ganz praktischen Grund. Habt ihr dafür irgendwelche Vorschläge und Ideen? Als Friseur? Mit Tieren. Welche Vorteile man haben könnte, so als Friseur. Darf man auch Hunde frisieren? Ich gebe dir einen Tipp, es hat mit Tieren nichts zu tun. Dann weiß ich nicht. Also A, natürlich kriegst du jede Menge Klatsch und Tratsch mit, kannst du mit Leuten unterhalten. Aber zur damaligen Zeit, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es in dem Kulturkreis war, aber eine ganze Zeit lang ist ja schon, dass der Friseur auch mehr war, sondern auch gleich noch so ein bisschen Medizin mitgemacht hat. Ja, kalt und kalt. Die Friseure verkaufen dieser Tage nicht nur fesche Haarschnitte, sondern auch Kondome. Und das gibt dem pubertierenden Horace die Gelegenheit, regelmäßig mal eine Packung für die eigenen Zwecke abzuzwacken. Wirklich? Oder auch mehrere. Und die eigenen Zwecke heißen in diesem besonderen Fall Eva Bell. Ganz, ganz kurze Frage noch, bevor wir auf Eva Bell eingehen. In welchem Jahr sind wir gerade? 32. Ja. Okay. Also ich nehme an, das sind jetzt dann schon 1932. Mhm. Ich nehme an, wir sind schon bei 1933. Aber Eva Bell ist ein Mensch. Ja. Okay, Gott sei Dank. Ja, ein Mensch, mit dem er am liebsten im Kino bei der Wochenschau unter den Augen eines aufstrebenden Österreichers rummacht. Mhm. Schnell entwickelt sich daraus eine echte Liebschaft, also zwischen ihm und Eva und nicht ihm und dem, ja, Österreicher. Ja, aber erstmal, also nicht cool, dass er sie klaut, aber schlau, dass er Kondome benutzt. Und mit Liebschaft meine ich Fickbeziehung. Ja, ja. Das klingt ja schrecklich. Ist doch okay für beide, wenn beide das gut finden. Ja, und Kondome für einen. Jo. Im Jahr 1938 wechselt Horace den Arbeitgeber, was bedeutet, dass er fortan zwar besser bezahlt wird, aber auch täglich 45 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit zurücklegen muss. Und denselben Weg abends auch wieder zurück. Ja, das ist schon Entfernung. Sportliche. Ne? Das sollte als Grund eigentlich reichen, um von zu Hause auszuziehen, was er dann macht und ihn auch, was ihn ultimativ näher an seine Arbeitsstelle bringt, aber dann halt auch weiter aber weg. Aber weg von Annabelle. Eva. Wie komme ich jetzt auf Annabelle? Keine Ahnung. Gut. Weißt du was ich nicht weiß? Nee. Okay. Nach 6 Monaten im neuen Job kommt es dann, wie es kommen muss. Alle wehrtauglichen Männer müssen dem Ruf ihres Vaterlandes Folge leisten, um den deutschen Feind auf Abstand zu halten. Horace schüttelt es jetzt nicht weiter, so also auf sich bezogen. Er macht sich aber im gleichen Atemzug große Sorgen um seinen Bruder, denn der ist nicht so hart. Ja? Der ist nicht so, wie kann man das in ein Wort bringen? Der ist aus einem anderen Holz geschnitten? Ja, das habe ich jetzt schon verbraucht. Krupp-stahlig? Also ich habe hier noch stehen, Harold würde hart beseitet. Er würde in einem Schützengraben vermutlich einfach zerbrechen, aber das hat mir jetzt als Bild auch nicht, das war mir zu martialisch. Hm. Ich habe es jetzt trotzdem vorgelegt, ist ja egal. Horace ist ein knallharter Vogelkiller, Harold ein softer Gewaltverweigerer. Horace ist ein knallharter Killervögler, Harold ein softer Bibelleser. Horace ist ein vogelharter Knallkiller. Nee, jetzt wird's absurd. Aber bist gut. War gut. Danke. Danke dafür. Ich habe Dominik zu lachen gemacht. Ja. Nächste Woche Jürgen auf Poetry Slam Tour. Horace fasst den Entschluss. Oh, ich habe da eine ganz große Idee. Ja, warte. Stay tuned for more. Horace fasst den Entschluss, seinen Bruder um jeden Preis zu beschützen. Und das verspricht er dann auch seinem Vater, der sich eigentlich aber auch nur um einen der beiden Zwillinge sorgt. Weil also bei Horace weiß er, der wird es schaffen, der kommt durch. Und aber er sorgt sich wenigstens um den orangen Anfänger. Ich habe es jetzt gerade beim Vorlesen gemerkt, dass es das so klingt, als würde ihm der andere scheißegal. Alles klar. Nee, es ist nicht so gemeint. Na Gott sei Dank. Eines Abends setzt sich Horace jetzt mit seinem Bruder zusammen und mit einer Flasche Whisky. Und Harold hat eine Kanne Tee. Und der mutigere von den beiden, der hält dann eine flammende Rede über brüderlichen Zusammenhalt, über Kameradschaft, über Krieg, über Dinge, von denen er insgesamt eigentlich relativ wenig Ahnung hat, aber über Dinge, von denen er halt glaubt, dass er seinem Bruder zumindest damit vielleicht die Angst so ein bisschen nehmen kann. Und am Ende der Rede ist zwar nur einer von beiden besoffen, aber irgendwie schweißt sowas ja dann doch auch ein bisschen zusammen. Aber jetzt kommt nicht so eine doppelte Lottchen-Nummer, dass er sich für beide ausgibt oder ähnliches? Hm. Also wie ähnlich sehen die sich denn? Er hat quasi ja gesagt. Gar nicht. Aber ich kann euch ja auch mal auf eine falsche Fährte laufen lassen. Nein, jetzt habe ich mich verraten. Vielleicht war es eine doppelte Fährte. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ähnlich die sich sehen, weil auch in dem Buch über das Thema ist es eigentlich immer nur der eine zu sehen. Ja, und ist für mich die Frage, sind sie jetzt eineige Zwillinge oder zweieige Zwillinge? Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Okay. Dem Horace sei Entschluss wird zwei Tage später von einem seiner Haarschneidekunden auf die Probe gestellt. Der bietet seinem Friseur nämlich an, sofort und ohne den sonst üblichen Eignungstest der Feuerwehr beizutreten und sich damit quasi nicht einziehbar zu machen. Aha. Der Haken an der Sache ist, das Angebot gilt nur für ihn und nicht für seinen Bruder. Und wenn er jetzt ja sagt und seinen Bruder hinstellt und sagt, das ist der? Das ist denn ja scheinbar kein Eineigen. Ich weiß es und nicht. Und typ verschieden. Es ist ein interessanter Würde Plan auf jeden Fall, ja. Aber Horace ist ja auch eine ehrliche Haut und jetzt ist die Verlockung zwar sehr groß, aber versprochen ist versprochen gegenüber dem Papa. Ja, er lehnt schweren Herzens dann dieses schmeichelhafte Angebot ab und schließlich hat er sein Bruder ja das versprochen und er könnte sich das nicht mit sich vereinbaren, seinen Bruder jetzt hier einfach im Regen stehen zu lassen und alleine in den Krieg zu schicken. Für ihn steht fest, niemals würde er ohne seinen Bruder dahin gehen. Nee, sein Bruder ohne ihn, so rum. Der Bruder Harold, der sieht das jetzt ähnlich, ja. Der will auch nicht alleine gehen. Der will aber auch überhaupt nicht gehen. Und deswegen wendet der sich an einen befreundeten Pastor und mit dessen Hilfe an ein Gremium aus Kriegsdienstverweigerern. Und er schafft es tatsächlich, da aus Gewissensgründen eine quasi, du kommst aus der Wehrpflicht, Freikarte zu bekommen. Und er muss dann letzten Endes statt militärischem Dienst an der Waffe zivilen Dienst an all denen leisten, die halt eine Waffe vom falschen Ende. Jetzt hat der Horace das quasi ausgeschlagen von der Feuerwehr, muss jetzt alleine, oder was? Genau. Alter. Das ist jetzt ziemlich dumm. Das ist ja auch eine Arschlochreaktion. Der ist jetzt ziemlich dumm gelaufen für Horace, der jetzt alleine in den Krieg ziehen muss. Und er fühlt sich auch zu Recht, wie ich finde, ein bisschen betrogen. Ja. Von seinem Bruder und von seinem Papa auch, denn der war eingeweiht. Oh, ich wollte gerade sagen, bis hierhin hätte er ja noch gesagt, ja gut, aber der weiß ja nicht, dass er damit durchkommt und dass es klappt und ja, das hat sich jetzt halt zeitlich auch so ein bisschen, vielleicht war ein wenig parallel und ist ein wenig dumm, ist halt blöd gelaufen, musst halt in den Krieg. Ist ein wenig dumm gelaufen, ja. Und letztlich schreibt er sich jetzt halt alleine beim 2. und 5. Bataillon des Leicester Regiments. Regiment. Ist ein deutsches Wort, ne? Regiment? Ja, ist schon ein deutsches Wort, ne? Natürlich. Ich vermute mal aus dem Französischen. Ein Regiment? Regiment. Aber Leicester Regiment klingt auch falsch. Ja, ja. Probieren Sie den neuen Regiment. Er schreibt sich da jedenfalls ein und ihm bleiben noch 48 Stunden Freiheit, bevor es mit dem Grundwehrdienst losgeht. Aber die 48 Stunden sind wichtig, denn? Denn da kann er nochmal 3 Pack Kondome durchlassen. 3 Pack? 3er Pack. Wie viele Kondome sind da drin? 3. Also, dreimal drei. Hat er 3 Packungen? Ja, ja. Hat er. Ja, ja, aber ganze Packungen. Ja. Heutzutage mehr. 3 Packungen mit 3 Kondomen drin. Ah. Jeweils. Ah. 3 mal 3 ist 9. 48 Stunden 9, ja. Das ist gut. Schon vielleicht haben sie ein paar Luftballontierchen gemacht oder so. Oder ich weiß nicht. Bei uns gab es mal irgendwann in der Kneipe so einen Trend, da irgendwie Whisky-Cola rauszutrinken aus Kondomen. Ja, warum? Weiß ich nicht. Wir waren jung. Man hat nichts Besseres zu tun. Ja, aber mal, also. Ich kann tatsächlich rein gewissens von mir sagen, ich habe das nie getan. Ich habe immer Gläser benutzt. Aber mein Glück sagt, wenn du irgendwas, na gut. Das ist halt, was einfach eh widerlich schmeckt, weil ich meine, du verfälschst ja den Geschmack dadurch. Ja, das ist halt so ein Quatsch wie Schnaps anzünden oder so. Halt, das ist halt, du machst das in so ein Kondom rein, bindest zu und dann beißt du es auf und trinkst es halt, oder wie Dosen stechen. Ach so, ja, okay. Das aber ist das halt ein wenig Sauerei. Okay, aber das Zeug, was du trinkst, ist eigentlich eh Hauptsache, es macht breit. Naja, also einen Single Malt Whisky wirst du so nicht obwohl, das könnte ich mal machen. Mit Cola? Dann kannst du dir persönlich bei mir ein paar Schläge abholen. Also vielleicht ist ein amerikanisches Single Malt, dann würde ich dich vielleicht mit einer Verwarnung durchkommen lassen. Okay. Ja. Und dann muss man auch trinken. Der Everin macht mich zur, Everin macht mich zur Maschine. Okay. Maschine. Also, wo waren wir? 3x3 Kondome. Genau. Mhm. Es ist Sommer und die beiden pimpern sich quer durch die Maisfelder, Getreideacker und Wiesen der Grafschaft Leicestershire. Ja, schön für sie. Ja. Meine ich jetzt ganz ehrlich. Horace mag jetzt nicht allzu pro Krieg sein, aber trotzdem absolviert er die Grundausbildung ziemlich lässig auf einer Arschbacke. Wenn auch unter neuem Namen. Denn schon ja gut, ich glaube halt, der konnte schon schießen und durch die Feldarbeit und Co. plus das bisschen Radfahren wird er körperlich wahrscheinlich auch schon vergleichsweise fit sein. Ja, und ganz dumm war er auch nicht. Also der hat auch schon geschnallt, dass man da weit kommt, wenn man einfach die Klappe hält und sich da irgendwie Dinge sagen lässt und so. Also der hat es ganz gut gemacht. Auch wenn am ersten Tag, Zitat, ich will in meinem Trupp keinen Typen mit dem albernen Namen Horace haben. Deswegen wurde gute Begründung. Gleich am ersten Tag der Name Jim verpasst. Dabei heißt er eigentlich Joseph. Also eigentlich, ja, ist sein richtiger Name, sein richtiger Vorname ist eigentlich Joseph. Okay. Um das nochmal hier klarzustellen. Jim, Joe, Jebedu. Wir werden Joseph, glaube ich, jetzt ab hier nicht mehr benutzen, aber wenn ich Jim sage, meine ich Horace, und wenn ich Horace sage, meine ich Jim. Ihr versteht. Okay. Horace lernt schnell, seinen Ärger über diesen ganzen Wehreinzugskram nicht auf die Offiziere und Vorgesetzten zu projizieren. Das ist auch noch so ein Grund, warum er da relativ einfach dann durchkommt. Sondern er schafft es halt irgendwie zu kanalisieren und auf den Feind zu bringen, ja, sein Ärger und seine Wut. Und es ist schließlich der Deutsche, der ihn überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Und gerade so auf dem Schießstand lässt sich so ein Ärger einwandfrei in rekordverdächtige Treffgenauigkeit umsetzen. Jetzt bleibt nur die Frage, rekordverdächtig oder auch wirklich, ja, Rekord. Hat er wirklich Rekorde aufgestellt? Den Rekord hält nämlich aktuell sein Vorgesetzter, der Oberstabsfeldwebel Aberfield. Und der ist ein ziemlicher Choleriker. Also und will man besser sein als der? Also schießt Horace mit seiner Enfield 303 tatsächlich einige Male absichtlich daneben, um am Ende mit 2 Punkten Abstand Zweiter zu werden. Sehr clever. So ein Typ ist es, ja? Street smart, könnte man vielleicht sagen. 3. September 1939. Nachdem Chamberlain im Radio verkündet hat, dass das Ultimatum für Deutschlands Abzug in Polen abgelaufen sei, ist allen klar, ab sofort befinden wir uns wirklich, TM, im Krieg. Jetzt so ein Marketing-Slogan. Ein Krieg, wirklich. Trademark. Seine Abberufung aufs europäische Festland kann jetzt jeden Moment eintrudeln. Also nutzt Horace noch ein letztes Mal die Gelegenheit, seiner Eva zu zeigen, wo sein ganz persönlicher Hammer hängt. Zitat aus Grizzlys Aufzeichnungen. Eva kehrte angenehm. Man konnte die Schreie noch im Nachbardorf hören. Nein, aber fast. Eva kehrte angenehm wund zwischen den Beinen in ihr Dorf zurück. Angenehm wund? Ja, wobei die Kondome damals auch eher so, muss man ja sagen, die waren jetzt nicht so dünn und nicht so. Das war geil. Keine Noppen, das war Sandpapier. Ja. Aber es war angenehm wund. Wahrscheinlich ist er schnell gekommen. Und er hat sie heimlaufen lassen, das finde ich ja überhaupt. Das versteckt sich in dieser Aussage und fällt gar nicht auf. Ja, was ist denn sonst? Also, ich glaube nicht, dass er ein Auto hatte. Ja, aber ein Fahrrad. Kann man doch heimfahren, die Gute. Gut, Fahrrad ist ein Argument. Ja. Es dauert trotzdem noch, oder hätte er sein Fahrrad ja auch leihen können. Naja, aber er hatte den Sex doch schon. Ganz der Kavalier. Ja, nimm mein Fahrrad. Ich wollte jetzt noch einen Witz machen mit, aber den Sattel behalte ich, aber das ist, nein. Es dauert trotzdem noch bis Weihnachten, bis er endlich nach Europa beordert wird. Trotz Ausgangssperre latscht Horace jetzt nochmal einige Stunden lang durch die Prärie nach Hause und nicht etwa, um seine Liebste nochmal wund zu vögeln, sondern um mit seiner Familie nochmal Tee mit Whisky auf seinem Geburtstag zu trinken. Denn Weihnachten, 25. Kann das was? Hat er Tee Geburtstag mit Whisky, habt ihr schon mal getrunken? Das ist so ein bisschen Familientradition. Bei euch? Nee, bei denen. Ach so. Tee ist ja traditionell eher so in unserem Kulturkreis mit Rum, würde ich sagen. Ja. Whisky mache ich mir tatsächlich manchmal, und das ist sehr, sehr geil, wenn du einen richtig schottischen, rauchigen Islay oder so Whisky hast, den auf Eiscreme zu machen, so Walnusseis oder so, da so einen rauchigen Whisky drüber, das ist richtig, richtig geil. Okay, geil. Das ziehe ich mir heute noch rein. Ich finde tatsächlich, ich trinke ja wenig Sachen, aber ich finde tatsächlich, die Kombination aus verschiedenen Alkoholikern und Eiscreme ist was sehr Feines. Ja. So Baileys oder Eierlikör. Ja, oder genau. Eben auch so Zeug. Es gibt so ein paar ausgenudelte Kombinationen, sowas wie Eierlikör und Baileys. Und das macht alles, was süß ist, noch süßer. Aber dieser Kontrast mit diesem Rauch, das ist halt wirklich Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das mag ich sehr gerne. Schoschi. Wir können ja mal wieder bei mir zu Hause aufnehmen. Dann könnte ich euch mal Whisky mit Eis. Das will man. Ja, und dann müssen wir heimfahren. Moment. Ist ja mir egal. Ihr könnt mein Fahrrad benutzen. Gut. Also anschließend. Mit Sattel oder ohne? Dann wieder. Fährst du ein Fahrrad? Das entscheiden wir dann noch. Na klar, hab ich ein Fahrrad. Fährst du Rad? Ich sehe dich nicht auf einem Rad. vielleicht, weil du irgendwie, wie viel Kilometer weit entfernt? Ich sehe dich entfernt, eher auf einem Hengst. entfernt von mir. Ja, mit oder ohne Sattel? Kim Jong-il-mäßig, so Wladimir Putin-mäßig. Ohne. mit einem Bären. Da sehe ich dich eher als auf einem Fahrrad. Aber natürlich habe ich ein Fahrrad. Echt krass, ich sehe dich überhaupt nicht an. Aber, okay, liebe Leute, die zeichnen können, wir möchten bitte gerne Folgendes ordnen. Einmal Jürgen auf einem Pferd oben ohne, meine Wenigkeit reitend auf einem Bären und Dominik. Was machen wir mit Dominik? Ich bin so froh, dass ich mein Auto jetzt habe. Bitte einmal in einem geschlossenen Dominik Pferd, in einem neuen Auto glücklich, aber es brennt irgendwo ein bisschen am Rand. Ja, oder so mit dem Springseil. Das macht man doch so als Boxer. Oh ja, stimmt. Macht oh ja, gute Idee. Mhm. Sehr gut. Ja, ich besitze ein Fahrrad. Ich weiß es zu benutzen. Ich kann es einsetzen. Für die nächste Saison lasse ich mir aber mein Motorrad tatsächlich umbauen. Jetzt habe ich Bock auf ein Motorrad. Ich wollte gerade fragen, aber inzwischen freihändig. So mit oder ohne Stützräder. Das Fahrrad. Blöder Gag. Ich glaube, wir können weitermachen. Oh, tut mir leid. Das, wisst ihr, was das beste Zusatzteil zu meinem Fahrrad, das ich mir jemals gegönnt habe, war? Ist? Eine Hupe? Nein. Eine Hupe wäre aber geil. Gibt's? Ich habe so ein Fahrrad, im Grunde stellst du dir eine Stripper-Stange vor, mit zwei Halterungen, wo du unten ein Fahrrad dranstehen kannst und eins oben. Und jetzt kann ich das in meiner Garage knapp unter die Decke hängen. Ja, das cool. Spart so viel Platz. Ja, natürlich, cool. Und jetzt habe ich Platz für mein Motorrad. Du musst nicht so oft fahren. Schick mir das mal, das möchte ich auch. Das ist fantastisch. Nein, das schicke ich dir nicht, das behalte ich. Also, sie stoßen nochmal auf seinen Geburtstag an, das könnte ja durchaus sein letzter sein, ja. Und als er dann wieder in die Kaserne zurückmarschiert, wundern sich dort zwar alle kurz, aber er kriegt dann zumindest keine Disziplinarstrafe für Fahnenflucht, was er durchaus hätte sein können. Oh, also der war nicht abgemeldet, so Leute, ich gehe nur mal kurz weg, sondern der hat sich halt mal kurz abgemeldet. Ich habe es da oben kurz in einem Satz versteckt, aber da stand trotz Ausgangssperre. So, die rücken ab und das heißt jetzt, alle Mann bleiben quasi auf ihrem Posten, es kann jede Minute losgehen. So ungefähr. Mhm. Horaces Einsatzbefehl lautet, in der Nähe von Cherbourg, eine französische Bahnlinie wieder instand setzen. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig langweilig, aber allen ist klar, dass der deutsche Einmarsch nach Frankreich nicht mehr lange auf sich warten darf. Ich wollte gerade sagen, das ist doch dieser Klassiker, den wir auch schon mehrfach hatten. Schlachten gewinnst du mit Taktik, oder wie war das? Wenn dein Nachschub gesichert ist. Genau, ja. Und aber Kriege gewinnst du mit Logistik. So, du hast vollkommen recht. Immerhin wird Horace auf dem Weg Richtung Festland von seinem guten Freund Arthur begleitet. Die beide kommen aus demselben Ort und die sind jetzt auch zufällig in der gleichen Kompanie gelandet. Und noch zufälliger sind auch noch ihre jeweiligen Freundinnen richtige Besties. Die gleiche Person. Ach so. Fast. Also die teilen sehr offen all ihre Männergeschlechtskrankheiten. Und deswegen weiß Arthur auch um den massiven Kondomverbrauch von Horace und ist schwer beeindruckt. Mhm. Das solltet ihr an der Stelle einfach wissen, finde ich. Ankunft in Frankreich. Ach, nicht immer drei auf einmal verwenden. Der Krieg ist schlimm. Und jetzt ist der Feind noch weit weg. Ja? Horace und seine Kameraden müssen tagelang schwere Steine und Schienen umherwuchten, um die Eisenbahn wieder gangbar zu machen. Mhm. So anstrengend hatten sie sich das hier nicht vorgestellt. Sie sehnen sich geradezu danach, irgendwo im Gebüsch zu liegen und auf die Deutschen zu feuern. Die 10-Stunden-Tage sind lang und kräftezehrend, aber das Essen ist gut und reichlich. Und das Sold ist auch okay. Und die Abende dürfen sie manchmal sogar irgendwo in einem französischen Städtchen verbringen, was auch okay ist. Denn dort lernen unsere englischen Grünschnäbel unter anderem die Kunst der käuflichen Liebe kennen. Auch wenn dann eigentlich die meisten kneifen, also das sind ja alles so englische Jungspunde, ne? Die dann, Frauen. Ich wollte sagen, wie alt sind die wahrscheinlich? Also Anfang 20, ne? Und die machen es für Geld. Also Horace ist eigentlich der Einzige, der sich traut, das bis zum Ende durchzuziehen. Und da lernt er von einer Dame mit Namen Colette 2 Stunden lang Dinge, die ihm seine Eva vermutlich niemals hätte beibringen können. Ja. Mit Zunge küssen? Ja, vielleicht. So was komplett harmlos. Ist halt ein bisschen arschig, wenn du die Freundin daheim hast, sozusagen da so Dinge zu tun, aber ja, da muss ich immer an, Sache denken, mit Billy Crystal und Robert De Niro, wo er quasi beim Psychiater ist, der Mafia-Boss, der Robert De Niro, und dann von seiner Freundin, die er halt so nebenbei als Fick-Frischlein mit hat laufen lassen, erzählt so, und dann fragt ihn Billy Crystal, ja, so ungefähr, ihre Frau ist ja auch bildschön, warum holen sie sich nicht zu Hause und so, und dann sagt er, die einzige Antwort ist so, Sind sie bescheuert? Mit diesem Mund küsst sie meinen Eltern meine Kinder gute Nacht. Ja, so ungefähr. Nach 2 Wochen in Frankreich erhält Horace Post aus der Heimat von seiner geliebten Eva. Die schreibt jetzt einige Belanglosigkeiten da so in ihrem Brief, bevor sie dann auf der Rückseite ihm die Hölle heiß macht wegen der Prostituierten. Denn, hat er das berichtet? Nee, aber Arthur hat es seiner Freundin erzählt, die es dann der Eva weitergetragen hat. Der Brief endet mit der Drohung, dass sie ihm noch ordentlich die Meinung geigen wird, sobald er wieder nach Hause kommt. Aber hier und jetzt, Anfang 1940, sieht es nicht so aus, als würde das allzu schnell der Fall sein. Mhm. Mitte Mai bekommen die Jungs aus Leicestershire ihren Einsatzbefehl. Deutschland hat, also im Marschbefehl, Einsatz, sind ja quasi schon im Einsatz, aber jetzt geht's quasi weiter. Es werden verlegt. Deutschland hat Frankreich, Belgien und die Niederlande besetzt. Churchill hat jüngst Chamberlain als Premierminister ersetzt. Die Stimmung in Europa heizt sich immer mehr auf und es ist historisch gesehen jetzt vielleicht eine kleine Untertreibung, aber 1940 weiß jetzt noch keiner, welch absurde Ausmaße dieser Krieg noch annehmen wird. Mhm. Churchill schwört sein Volk mit der berühmten Blut-, Schweiß- und Tränenrede ein. Kennt ihr die? Mhm. Ein rhetorisch, den neulich tatsächlich erst gesehen. Ne? Ein rhetorisch sehr, sehr großartiges Werk. Funny Side Note, der Journalist Edward Murrow hat mal was über diese Rede gesagt, das dann später von John F. Kennedy zitiert wurde und damit ein sehr berühmtes Zitat zu dieser Rede wurde. Der hat gesagt, he mobilized the English language and sent it into battle. Ja. Also er hat die englische Sprache mobilisiert und hat sie in die Schlacht geschickt. Schön. Hättest du jetzt noch irgendwas dazu gesagt, wenn wir gesagt hätten, wir kennen die nicht, die Rede? Ja, ich habe noch das hätte ich dazu gesagt. Okay. Und dann noch ein Zitat aus dieser Rede. Ja, schmeiß doch vielleicht noch dazu, wenn's. Mache ich gleich noch. Leute noch nicht kennen. Also ich wollte hier nur noch mal klar die Empfehlung loslassen, das mal anzuhören. Das kann man auf YouTube irgendwie sich anhören. Das ist spektakulär schön und gruselig. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie man Menschen auf den Krieg einschwört. Was ein bisschen kurios ist, er erzählt es so sehr ruhig. Also er ist nicht irgendwie, das ist kein Choleriker, der dann so aufbrausend. Die Originalrede auf YouTube. Ja, ach Schmarrn. Ich glaube, das kommt doch auch via Radio, oder nicht? Ich glaube, ja. Wenn man mal wissen will, wie man Menschen in einen Krieg quatscht. Ich zitiere mal ganz kurz aus dieser Rede. You ask, what is our aim? I can answer in one word. Victory. Victory at all cost. Victory in spite of all terror. Victory, however long and hard the road may be. For without victory, there's no survival. Ja, was ich gerade noch erzählen wollte, jetzt fällt es mir ein, das wäre eigentlich der bessere Punkt gewesen, um nach der Pause wieder einzusetzen. was so ein bisschen irritierend ist, ist, der ist ja jetzt kein so aufbrausender Redner, ja, der ist ja relativ ruhig und relativ überlegt, bringt da seinen Vortrag und in dem Parlament, in dem er das, glaube ich, vorträgt. Churchill. Ja? Ja, okay. Da wissen alle Leute schon, dass der halt ein Wahnsinnsredner ist, ja, dass der rhetorisch irgendwie sehr, sehr gut drauf ist, gute Redenschreiber hat wahrscheinlich, ja. Und deswegen fällt am Ende, man würde erwarten, dass nach so einer Rede alle aufspringen und und jubeln und so. Und da gibt's halt so verhaltenen Applaus. Und that's it. Ist man halt gewohnt. So, also das ist so. Davon bin ich ausgegangen, dass das kommt so. Ja, genau. Ist also tatsächlich im Film etwas anders dargestellt. So die genau, deine innere Stimmung wächst so mit dem im Laufe der Rede und denkst so, ja, jetzt kommt das Finale irgendwie und große Crescendo und es bleibt irgendwie aus. Aber das sind natürlich auch Briten. Das ist halt so ein bisschen das britische Understatement vielleicht. Ne? Es war in Ordnung. He spoke very fine. Finally. Na gut, es ist ja auch vielleicht einfach mal der allergrößte Kontrast zu dieser totale Kriegrede von Hitler, wo dann einfach Leute einfach nur noch gebrüllt haben am Schluss vor Begeisterung. Das ist ein ziemlicher Kontrast. Mhm. Ich zitiere jetzt sicherheitshalber nochmal draus, ja, nur falls wir das jetzt anders nach der Pause zusammenschneiden. Ich zitiere mal noch kurz ein Zitat aus dieser Rede, wobei ich schon finde, dass ich das gerade sehr gut vorgelesen habe. So bringt man es nicht richtig zusammengesetzt, ne? Ich lasse es jetzt einfach alles so drin, wie es war. Na, dann gehe ich jetzt weiter. Dann kannst du ja das von vorhin hier nochmal hinschneiden. So. Ach, gar nichts mache ich. Rotterdam. Rotterdam wird von den Deutschen zerbombt. Die französische Resistance ist so gut wie aufgegeben, als Horace und seine Compadres in die Resistance und die Compadres. Es sind zu viele Sprachen in einem Absatz. Rotterdam wird von den Deutschen zerbombt. Der französische Widerstand ist so gut wie aufgegeben, als Horace und seine Begleiter in einem Truppentransporter gesteckt und in Richtung der Maginot-Linie, also in Richtung Front, gekarrt werden. Die Linie, das ist noch aus dem Ersten Weltkrieg so ein, das sind halt irgendwie so Türme und Mauern und irgendwas. Und das gilt als uneinnehmbar. Aber mittlerweile zweifelt man da so ein bisschen dran. Aber ich wollte gerade sagen, durch die technischen Änderungen, die durch die Weltkriege daherkamen, nee, also inzwischen die ist ja auch gefallen. So. Und ich kann nur einmal mehr auf die Crystal Meth Nazi-Doku verweisen, auf die ich schon mal verwiesen habe. Mhm. Die Deutschen waren einfach nicht aufzuhalten in dem Moment. Nach einer etwas wirren Irrfahrt stehen Horaces, ich sag vielleicht einfach lieber Jim, ja, also nach so ein bisschen Umhergeirre steht Jims Trupp plötzlich auf einem Waldweg. So, in der Ferne hören sie schon das Artilleriefeuer und der Krieg ist nun auch für unseren halben Zwilling sehr, sehr, sehr nah. Als bester Schütze seiner Einheit soll er jetzt mit dem Maschinengewehr aufs Dach von diesem Transport-LKW. Hat sein Chef eingesehen oder der Neun? Ja gut, als Zweitbeste bist du doch schon der Beste in der Kompanie. Das ist ein sehr valider Punkt. Ja, ich gebe es nicht gerne zu, wenn Dominik sich über Unzulänglichkeiten in meinen Texten schweig still. Als zweitbester Schütze seiner Einheit soll er wieder. Nee, stimmt ja. Eigentlich, er ist ja der Beste. Er ist es nicht auf dem Papier. Aber der Commander schießt vielleicht auch nicht selber, sondern gibt die Befehle. Ja, genau. Ich wollte sagen, aber alle wissen, dass er der Beste ist. So. Selbst der Commander muss es eigentlich wissen. Also, der beste Schütze der Einheit soll jetzt mit dem Maschinengewehr aufs Dach von diesem Transport-LKW klettern und man erwartet nämlich in Kürze einen deutschen Jagdflieger und das sogar mit Flugzeug. Den müsste also, man doch bitte abschießen. Nicht nur den Flieger, sondern auch das Flugzeug. Soll vom Boden auf den schießen oder was? Ja. Legend tells, one shot. Naja, mit so einem großkaliberigen Maschinengewehr kann man schon mal. Der Kollege Kraus hier, wie der früher im Battlefield abgegangen ist. Da, wenn es YouTube schon gegeben hätte, hättest du einigen Fame gekriegt. Ich habe so ein fantastisches Video, wo ich mal mit einem Scharfschützengewehr einen Helikopter runter. Das ist ein Traum. Nein, mit einem. Noch nicht mal. Es war ein leichtes Maschinengewehr. Also erst mit einer großen Streuung. Ach, das also waren wie Zeiten. In echt. Das waren Zeiten. Und dann habe ich ein Video, wo ich einen Kartenpunkt mit einem Kampfjet einnehme, ohne abzuheben. Ach, das waren auch die guten. Auch in den Shownotes. Das waren die guten alten Zeiten. Das ist tatsächlich ich bin ja ein großer YouTuber, ne? Das hat, ich glaube, 500.000 Views oder so. Also das What? Ist richtig. Das hast du bei der PC Games hast du gepostet, gell? Das ist richtig. Das ist dein Ernst? Ja. Okay. Naja, das ist damals bei der PC Games halt gepostet worden und über die Jahre. Nein, das habe ich in meinem privaten Account gepostet. Ach so, aber das haben wir bei der Games auch rein. Mag sein, dass wir das in dem Video auf der DVD hatten, aber das habe ich als quasi als Hack, wie man... Es war eine große Schwierigkeit in Battlefield 3 mit den Flugzeugen aufzuleveln, ja, weil keiner mit diesen Dingern umgehen konnte, bis auf ein paar Freaks. Und die paar Freaks haben dich immer abgeschossen. So gut halt hochgelevelt. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt hier so einen Hack, wie du ein paar Level machen kannst, wenn es keiner checkt. Du kannst einfach mit diesem Flieger von der Startbahn losfahren, aber nicht abheben. Und dann zum Kartenpunkt fahren und den einnehmen. So, das geht. Wenn da keiner irgendwie aufpasst. Und damit kriegst du sofort mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Level auf diesen Flieger so aufgerechnet. So, habe ich als Mega-Trick halt in der Beschreibung verkauft. Und ja, gutes Clickbait halt. Gibt auch tolle Kommentare da drunter. So, was für ein Mongo und was machst du da für ein Scheiß? Und halt sowas, ja. Nimmst es gar nicht ernst, das Spiel. Aber hat, glaube ich, echt 500.000 Views, mittlerweile vielleicht sogar mehr. Ich bin großer YouTube-Star. Hast du es? Nein, natürlich nicht. Ich habe meine Moral behalten und mich nicht an YouTube und Werbeanbieter verkauft. Ich wollte sagen, hast du es mal auf Twitter gepostet? Ach so, aber nein. Soll ich mal? Das könnte man jetzt. Jetzt wäre aber Gelegenheit, es wieder auszupacken. Ja, sehr gut. Also, gut, dass wir null abschweifen heute. Ist gut, ja. Wir haben auch nur noch ein bisschen was vor uns. Na dann. Es ist ja auch keine Kriegsgeschichte, eigentlich ist es ja eine Liebesgeschichte. Aber ja, es kommt alles noch. Ja, stimmt. Wenn er es mit seiner Waffe treibt, dann weißt du? Sauer. Das ist mein Gewehr. Es gibt viele Gewehre, aber das ist meins. Dann verlasse ich hier den Raum, ich sag's, wie es ist. Also jetzt auch. Und also dann schiebt er sie sanft hinein. Er klettert jetzt. Ich sag nichts. Er klettert jetzt auf diesen LKW, geht mit diesem Maschinengewehr in Stellung und liegt da jetzt 2 Stunden auf diesem LKW rum. Und aber auch nach 2 Stunden hochkonzentriert und da liegens ist immer noch kein Flugzeug in Sicht. Jetzt denkt sich der Aberfield, also hier der Truppenkommandant, nee, den müssen wir jetzt mal auswechseln, 2 Stunden Konzentration und so, das muss mal ein paar frisches Augen dran. Und Horace will aber eigentlich gar nicht runter, denn er weiß genau wie alle anderen, er ist eigentlich der richtige Mann für diesen Job. Und der andere Typ, den sie dann hochschicken, dem siehst schon an, dass der eigentlich keinen Bock hat und eigentlich Schiss hat, da irgendwie hochzuklettern. Und das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die Bestbesetzung für so einen Posten. Mhm. Prompt ist es dann auch, nach 10 Minuten ist plötzlich das eindeutige Dröhnen von Flugzeugmotoren zu hören. Und schon nach kurzer Zeit später biegt auch schon der Jagdflieger in die Feuerschneise ein. Aber Jim ist noch an der Waffe? Nee, sie haben gerade gewechselt. Jim steht jetzt auf diesem Feldweg, greift instinktiv sofort nach seiner Waffe, die jetzt aber halt kein großkalibriges Maschinengewehr ist, sondern eher so ein einschüssiges, seine Enfield halt, und legt auf das Flugzeug an. Ja, also ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber es ist halt der Instinkt, der hier durchgreift. Und dann hört er auch schon das Maschinengewehrfeuer und er hält auch selber auf dieses Ding drauf. Und obwohl er drauf schießt und er Maschinengewehr hört, trotz dieses anhaltenden Kugelhagels, kann er keinen Rauch am Motor des anbrausenden Flugzeugs feststellen. Das irritiert ein bisschen, bis er dann checkt, dass es auch nicht sein Kamerad ist, der auf dem LKW liegt, der da irgendwie den Abzug gedrückt hat, sondern der Pilot, der auf sie schießt. Denn sein Kamerad ist längst vom Dach gesprungen und hat sich im Wald versteckt. Mhm. Ohne einen Schuss abzugeben. Mhm. Und der Deutsche fliegt jetzt also näher, deckt den Horace mit Kugeln ein. Die anderen haben sich alle schon in Sicherheit gebracht. Er steht aber tatsächlich mitten auf dem Waldweg. Schlamm und Dreck spritzen unmittelbar vor seinen Stiefeln hoch. Alle sind irgendwie weg. Er steht einzeln und allein auf weiter Flur und feuert zurück. Aber noch nicht getroffen. Noch nicht getroffen. Aber es ist blanker Irrsinn, sowas. Blanker Irrsinn. Also wirklich blanker Irrsinn. Blanker Irrsinn. Also jeder, der mal Battlefield gespielt hat, das ist blanker Irrsinn. Das einzige Glück, das du halt haben kannst, ist, du bist ein relativ kleines Ziel. So, und die MGs in so einem Flugzeug, die stehen ja ein gewisses Stück auseinander. Also wenn der jetzt gerade auf dich zielt, ja Mai, kannst Glück haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du Pech hast, ist wirklich groß. Also es ist ein Kampf David gegen Goliath. Ja, Manchester United gegen Spielvereinigung Fürth. Warum schreibe ich überhaupt einen Fußballvergleich rein? Ja, das fange ich auch gerade. Ja. Weil ich kann. Okay. Einfach, weil ich's. Niemand hält mich auf. Horace hat kein Blut mehr im Kreislauf. Er läuft, glaube ich, nur noch auf Adrenalin. Ja, der Rückstoß von, also seine Schulterschmerz vom Rückstoß, das nimmt er schon gar nicht mehr wahr. Aber er klettert jetzt auch nicht hoch. Nee. Okay. Der denkt nicht mehr. So, er funktioniert nur noch. Ja, die Kugeln kommen näher und näher. Das ist echt wie in so einem Kriegsfilm, müsst ihr euch das vorstellen. Das Dach von dem LKW ist schon von den Geschossen irgendwie aufgerissen. Weitere Kugeln unmittelbar neben ihm. Und dann wird's irgendwie finster um ihn. Und, wie ferngesteuert in so einer Art Überlebensmodus schafft er es irgendwie unter diesen LKW zu krabbeln. Also auch tatsächlich, ich glaube, dass er das gar nicht mehr wirklich selber mitkriegt, sondern er krabbelt da irgendwie einfach runter und entkommt so dem an sich wahrscheinlich sehr, sehr tödlichen Beschuss. An mehr als einer Stelle haben ihn die Kugeln wirklich nur um Haaresbreite verfehlt und er hat da wirklich ein Sauschwein gehabt, dass er sich eigentlich nur an diesem LKW einmal die Stirn anschlägt und so eine kleine Schnittverletzung am Kopf hat und ein bisschen Kopfschmerzen davonträgt. Aus seinem Gefecht gegen einen Messerschmidt. Also das ist schon relativ respektabel, vielleicht ein bisschen dumm auch. Naja, ich wollte gerade sagen respektabel, ich würde halt sagen, es ist auch mal massiv viel Glück. Es ist massiv viel Glück. Aber ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass er die abschießt. Das ist eine Runde, das wäre schon ein Kalas gewesen. Aber das, ich glaube, so unmöglich. So funktioniert, glaube ich, die Realität nicht. Ja. Er wird trotzdem als tollkühner Held des Tages wird er gefeiert und er darf jetzt dann sogar bei der Weiterfahrt vorne im Lastwagen darf er mitfahren. Kriegt den dicken Eier-Award des Tages. Ich glaube aber, das ist hauptsächlich, weil er, wenn er hinten sitzen würde, dem anderen einfach den Hals rumdrehen würde. So, er ist ein bisschen angefressen. Dass er einer getürmt ist. Nee, und jetzt projiziert es nicht mehr auf die Deutschen seine Aggression. Für den Tag zumindest mal. Oder nicht ausschließlich. Ja. Für den Tag zumindest okay, mal nicht. Okay. Der Tag ist aber noch nicht rum. Ja, sie fahren jetzt noch eine Stunde weiter mit diesem LKW dann zu einer Steinbrücke. Also der Flieger fliegt dann weiter und war unentschieden, sozusagen. Just a scratch. Nach einer Stunde, ich komme nicht über diesen Fakt weg, dass dieser schwarze Ritter von zwei Schauspielern das kreist mir seit Wochen im Kopf rum. Ach, egal. Das ist jetzt auch wieder so ein Zeitparadoxon, ne? Jetzt beziehen wir uns wieder auf die A-Folge, die erst vielleicht noch rauskommt oder schon raus ist. Ihr werdet es erfahren oder nicht. Ja. Der Tag ist noch nicht vorbei. Sie fahren jetzt noch eine Stunde weiter mit dem LKW bis zu einer kleinen Steinbrücke. Dort ist in der Nähe ein deutscher Speerverband gesichtet worden und die wollen sie auf keinen Fall über diese Brücke lassen. Das ist so ein typisches They shall not pass Ding. Ja, bis hierher und nicht weiter. Ich mach's kurz. Horace und die Jungs liegen hier 2 Tage und 2 Nächte in Lauerstellung. Und dann mähen sie aus dem Hinterhalt ein gutes Dutzend Deutsche nieder, die im Begriff waren, die Brücke zu überqueren. Das ist jetzt wieder so ein Ding, wo, glaube ich, einfach die Instinkte dann den Abzug drücken. Also wenn man darüber nachdenkt, würde man es wahrscheinlich nicht machen. Zumindest so, wie ich Horace einschätze, das ist jetzt nicht der kaltblütige Typ. Aber wenn du mal dann da mit Adrenalin da liegst und einer anfängt zu schießen, ich glaube dann. Und Krieg ist halt auch scheiße. Krieg ist halt auch scheiße. Ja. Der schlimmste Teil ist aber gar nicht der, wo sie die Soldaten niederschießen, sondern der schlimmste Teil ist der, wenn sie danach auf die Brücke gehen, um zu checken, ob die Leichen auch wirklich tot sind. Ja. Also nicht einmal ist es passiert, dass die Soldaten halt draufgegangen sind, weil dann noch einer irgendwie so ein bisschen gelebt hat und entweder seine Luger noch gezogen hat und irgendwie noch zurückgeschossen hat oder schlimmer noch eine Granate halt den Stift rausgezogen hat. Das ist keine sehr schöne Aufgabe, bei der sich die Engländer dann aber damit ablenken, dass sie sich darüber wundern, dass sie und die denselben Gott anbeten und der ja dann offensichtlich wohl mehrsprachig aufgewachsen sein muss. Und das ist dann so, ich glaube, das ist so ein Thema, weißt, man muss sich dann mit irgendwas ablenken und wenn es noch so banal ist und darüber beömmeln sie sich dann und damit können sie irgendwie mit der Situation Übersprungshandlung umgehen. Ja, Übersprungshandlung ist, glaube ich, der. Ja, aber es auch mal böse gesagt, was machst du denn, wenn da noch einer lebt, ne? Ja, was magst du? Das ist eigentlich relativ klar, was du da magst. Naja, eigentlich, also, ne, nach Genfer Kriegsgerichtskonvention und so. Hä, hey, aber diese später erst, also die Genfer Konvention gab es ja im Zweiten Weltkrieg noch nicht, oder? Doch, doch. Echt? Check ich mal, die ist relativ alt. Ich auch gedacht, die wäre älter. Müsstest du eigentlich sagen, ja, packen wir ein, verarzten ihn und packen ihn in den Knast, aber ja, in der Praxis. Extrem theoretischer Ansatz. Die Genfer Konvention, auch Genfer Abkommen genannt, sind zwischenstaatliche Abkommen und eine essentielle Komponente des humanitären Völkerrechts. Bla bla bla, bla bla bla. Am 22. August 1864 wurde im Status von Genf von 12 Staaten die erste Genfer Konvention bla bla bla bla bla unterzeichnet. Bla. Also sprich, selbst Erster Weltkrieg fällt da schon locker drunter. Okay. Graus alle Theorie. Den Satz schicken. Das aus chronologischer Sicht zweite Abkommen war die derzeitige dritte Genfer Konvention, die im Jahr 1929 beschlossen wurde. Okay, das übersteigt meine geistigen Kapazitäten für diesen Moment. Also, ja, du hast natürlich recht. Man müsste eigentlich aus Menschlichkeit den dann irgendwie verbinden, verarzten, mitnehmen, gefangen nehmen, was auch immer. Aber natürlich haben die dann erschossen. Also wenn da noch einer gelebt hat, die hätten den ja sonst mitschleppen müssen. Also, sie haben Glück, mehr oder weniger. Die sind alle tot, passiert nichts. Sie suchen sich dann einen Unterschlupf für die Nacht und geraten aber unterwegs in Artilleriebeschuss. Das Dumme ist nur, das handelt sich um alliierte Granaten. Sie dürfen also noch nicht mal irgendwie zurück. Sondern die Franzosen haben offensichtlich nicht so ganz geguckt, wie merkt man das? Wen sie da. Fühlt sich irgendwie alliiert an. Naja, du merkst vielleicht, woher das Pfeifen kommt. So, ob es von Osten hinten oder Westen, von vorne, vorne ja. hinten, Richtung Front, Richtung nicht. Ich glaube, das kriegt man schon mit. Das mit dem Zurückschießen ist natürlich auch Quatsch, weil bei Artillerie, das ist so weit weg, dass auch Käse. Ja, nur mit selber Artillerie haben. Ist auch Käse, aber ist egal. Also keine Ahnung, also ich muss mal auch ehrlich sagen, die sind ja jetzt nicht so oft mit Artillerie beschossen worden. So, ich könnte mir gut vorstellen, das ist vielleicht das erste Mal. Ja. Das ist auch so ein typischer Fall von, ja, was weiß ich, der erste Instinkt ist vielleicht trotzdem, dass du irgendwas suchst, wo das jetzt herkommt, bevor du realisierst, dass es so ist. So. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja, aber du kannst eigentlich auch wenig machen. Also sie werfen sich dann halt flach für den Bauch und harren der Dinge, die da kommen, ja, hoffen und beten. Und tatsächlich, ja gut, aber vielleicht ist es auch tatsächlich, wie du gesagt hast, ein Scheiß, wir werden beschossen, irgendwie irgendwo Unterschlupf finden und dann irgendwie nach 3 Minuten so, ey, fuck, das kommt ja eigentlich aus der Richtung. Also das ist ja egal, sozusagen. Es ist ja, das wird dir alles am Abend vielleicht erst aufgeschrieben und da hast du schon drüber reflektiert. Ja, vielleicht ist der Historiker aber auch gerade mitten dabei hier so und schreibt es auf. Ja, ich glaube nicht, dass du live schreibst so ein, oh, ich werde gerade beschossen, oh, die Kugel kam aber von hinten direkt in meine Brust. Also wenn es Twitter damals schon gegeben hätte, dann sicher. Ja. Ja, ferne Einschläge, nahe Einschläge und dann ein ganz, ganz naher Einschlag. Unmittelbar in Grizzlies Nähe. Als der ohrenbetäubende Lärm verklingt, stellt Horace fest, dass sein Rücken stechend schmerzt und er seine Beine nicht mehr bewegen kann. Einer seiner Kameraden eilt herbei und bekommt vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Eine Granate ist in den Baum neben Horace eingedrungen und hat den gespalten. Und jetzt ragt ein Teil dieses Geschosses, ein glühendes Metallteil, das ragt seitlich aus dem Baum heraus. Und zwar so, dass es Horace nicht verletzt, aber am Boden festnagelt. What? Also er hat Moment, nicht verletzt, aber festnagelt. Er hat, also es ist genau seitlich so über ihm, dass er sich nicht bewegen kann, dass er quasi drunter klemmt. Boah. Aber es hat ihn nicht verletzt. Ah, das ist aber schon echt krass. Also er hat krass. Unfassbares Schwein. Ey, das erinnert mich, also jetzt vermische ich ganz geschmacklos hier Sachen. Ich erinnere mich nur an eine Wohnheimsfeier. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. An der ich irgendwann nachts in meinem Zimmer von draußen hört ein Hilfe, Hilfe, ich komme nicht mehr weg. Dann irgendwann stellte es sich raus, dass einfach ein Typ einfach sehr, sehr betrunken war und mit seinen Füßen unter ein paar Wurzeln gekommen ist. Also wie so, in Hausschuhe reinschlüpfst, ist der einfach so unter ein paar Wurzeln drunter. Dann sind halt welche hin und haben gemeint, du musst deinen Fuß zurück tun. Nein, das geht nicht. Er hat immer nur noch weiter nach vorne gedrückt. Dann haben sie irgendwann angefangen, an seinem Fuß zu ziehen, dass sie den nach hinten kriegen. Der hat den aber, der hat sich halt voll draufgestellt und der war halt nicht so leicht. Dann haben die halt irgendwann einfach diese Wurzel durchgesägt, weil einfach der Typ nicht wegkam. Der sich halt einfach irgendwie geweigert hat, den Fuß rückwärts zu ziehen. Er war wirklich sehr betrunken. Ja, warte. Also ich habe mir jetzt sehr, sehr, sehr gewünscht, als du gesagt hast, ich vermische jetzt ganz bewusst geschmacklose Sachen, dass die Pointe ist und dann habe ich stilles Wasser mit medium stillem Wasser gemischt. Ist aber keine doofe Idee. Als das Feuer dann irgendwann aufhört, so dieses Artillerie-Ding, ja, legen sich die erschöpften Männer in einem Bauernhaus zur Ruhe und holen sich ihre wohlverdiente Erholung. Am nächsten Morgen aber entdeckt Aberfeld im angrenzenden Kornfeld ungewöhnliche Bewegungen. Also so relativ hohes Korn. Und das wiegt so ein bisschen nicht im Wind, sondern so ein bisschen stellenweise wegen partiell anders. Wegen anders. Ja, ist klar, was das heißt, das sind Deutsche. Ja. Horace sprintet sofort in Richtung Maschinengewehr, macht es schussbereit. Aber Aberfeld hält ihn auf. Und er sagt, Hände weg von dem Ding, Hände weg oder ich schieße. Dann ist Horace so ein bisschen irritiert und guckt komplett verdutzt zu, wie sein Vorgesetzter ein weißes Taschentuch aus der Brusttasche zieht und den Deutschen signalisiert, dass sie sich ergeben. Horace versteht die Welt nicht mehr. Ja, das mögen gut ausgebildete, kampferprobte deutsche Schweinehunde sein, aber die Engländer sind in der Überzahl. Und er für seinen Teil hätte es zumindest mal drauf ankommen lassen. Aber die Entscheidung wird ihm abgenommen und die Engländer lassen sich gefangen nehmen, ohne dass ein einziger Schuss fällt. Mhm. Okay. Ja, es ist ein bisschen irritierend, tatsächlich. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, was die an der Stelle dazu gebracht hat, da so zu reagieren. Oder diesen einen. Naja, aber vielleicht stand die auch, oder vielleicht hat der Vorgesetzte eben gedacht, oh, die stehen so ungünstig gegenüber uns, dass wir da unglaublich viele Leute verlieren würden. Ich glaube, die hatten einfach einen Heiden-Respekt vor den Deutschen. Und okay. Er hat halt in dem Moment gesehen, okay, sie waren jetzt nicht vorbereitet drauf. Und darauf wollte das halt wahrscheinlich nicht ankommen lassen. Okay. Man hat sich irgendwie, ich meine, ja, wir werden es jetzt dann vielleicht noch ein bisschen sehen, aber man wusste ja da auch noch nicht, wie der Deutsche mit seinem Kriegsgefangenen umspringt. Mhm. So, war halt vielleicht der Gedanke immer noch, ist besser, sich gefangen nehmen zu lassen, als irgendwie gar nicht mehr. Ja. An einem grauen, trostlosen Tag werden von den Deutschen an die 10.000 Kriegsgefangene auf dem Marktplatz von Cambrai zusammengetrieben. Viele sind bereits total erschöpft. Die Deutschen sind in der absoluten Unterzahl, aber im Gegensatz zu den Gefangenen sehr gepflegt, wohlgenährt und gut ausgerüstet. Ebenso wie abgebrüht und ruchlos, um nicht zu sagen brutal. Für die Nacht befehlen sie allen Gefangenen, sich einfach hinzulegen. Ohne Decke, ohne Kissen, ohne Abendbrot, ohne Zähneputzen und ohne gute Nachtgeschichte. Oh. Zähneputzen wäre so geil, wenn sie auf Zähneputzen bestanden hätten. Apropos gute Nachtgeschichte, genau in diesem Moment hat gerade Johannes getwittert, dass die Folge mit mir und ihm jetzt auch draußen ist. Ah, jetzt habe ich gedacht, du sagst gute Nacht, Josh. Ach, nee, das kommt später. Ein älterer Gefangener reagiert auf den Befehl etwas zu langsam und bekommt umgehend gleich mehrere deutsche Gewehrkolben zu spüren. Und als er nahe der Bewusstlosigkeit in seinem eigenen Blut am Boden liegt, vollendet eine Luger, was die Gewehrkolben begonnen haben. Alter Schwede. Horace glaubt, in der Hölle angekommen zu sein. Er liegt zitternd in der kalten Nacht, es beginnt zu regnen und irgendwie schafft er es trotzdem, spät zwar, aber irgendwann einzupennen und den Rest der Nacht komplett durchzuschlafen. Ich frage mich gerade massiv, wie du noch die Geschichte in Richtung Liebe abbiegen lässt. Sei gespannt. Ja. Am Morgen quälen die anwesenden SSler die Gefangenen erst mit einer Ansprache und dann mit dem Duft von Brot, Eiern, Bratwürsten und Tee. Wovon sie nichts kriegen. Genau, das Frühstück gibt's freilich nur für die Wachen. Horace und seine englischen Freunde lösen dann einen kleinen Tumult aus, als sie ein paar französischen Co-Gefangenen ein Stück Baguette klauen. Also da hat es irgendeiner geschafft, sich irgendwo noch Baguette am Körper zu verstecken, als er gefangen genommen wurde. Und das futtern die jetzt da ganz genüsslich. Und Horace geht einfach rüber und nimmt ihnen eins ab. So, und dann gibt's so ein bisschen Tumult. Die rennen ihm hinterher, aber dann kommen auch schon die Deutschen, teilen wieder Gewehrkolbenschläge aus und damit sie irgendwas tun, legen sie dann noch einen Franzosen in Handschellen. Und, ich habe jetzt gedacht, der Horace schlägt einmal drüber, so wie wir es früher mit Christian gemacht haben. Meinst du jetzt? Also die Deutschen haben jetzt auch kein großes Interesse, hier Gerechtigkeit und Fairness den Fall aufzuklären, sondern es ist halt, ja, Ruhe. Ja gut, ist jetzt auch verständlich. So. Dann beginnt der Marsch. Die Gerüchte sagen, 2-3 Tage würden sie laufen. Ha, die haben. Ist ja, es 14 Tage? Die haben ja keine Ahnung. Am Anfang müssen die Gefangenen alle hintereinander in einer Reihe gehen. Ihr erinnert euch, 10.000 Leute. Eine Reihe von gut 5 Kilometern Länge. Ich wollte gerade sagen, wie lang ist denn das? Okay. Immer wenn ein deutscher LKW oder Jeep vorbeikommt, also quasi im Minutentakt, werden die Gefangenen wieder mit Gewehrkolben von der Straße in den Graben getrieben. Und da kommt es zum Beispiel dann auch mal vor, dass ein grobschlächtiger, kahlrasierter Deutscher im Vorbeifahren von der Ladefläche eines offenen Lastwagens auf die Gefangenen pinkelt. Die Deutschen finden es mega witzig, grölen. Haha. Dann geht der Marsch querfeldein weiter, um dann den Truppenbewegungen auf der Straße so ein bisschen auszuweichen. Und irgendwann neigt sich auch dieser schreckliche Tag dem Ende entgegen. Ohne, dass es was zu essen gab, ohne, dass es was zu trinken gab. Die Gefangenen schlafen erneut unter freiem Himmel, ohne Decken, ohne Kissen, ohne irgendwas. In welche Jahreszeit sind wir gerade? Das ist eine sehr gute Frage. In welcher Jahreszeit sind wir gerade? Naja, es kann ja nicht Winter sein, sonst würden sie ja, also im Winter kannst du das ja gar nicht. Ja, ich überlege gerade das nochmal, die sind, ich glaube, im Mai irgendwie ausgerückt, okay. Ungefähr. Also irgendwo so Spätfrühling, Frühsommer, okay. würde ich jetzt mal sagen. Am Morgen dann wieder psychische Folter, diesmal mit Kaffeeduft. Wieder gibt es keine Verpflegung für die Gefangenen, wieder wird den ganzen Tag marschiert und es geht erstmal 3 Tage und 3 Nächte lang so. Alles, was die gebeutelten Männer zu sich nehmen in der Zeit, sind ein paar vergessene Kartoffeln, vergammelte Steckrüben und Blätter von irgendwelchen gefundenen Pflanzen. Ja, vor allem einfach kein Wasser. Das sind garantiert halt viele schon verreckt irgendwie auf dem Weg so. Nicht selten sieht man 2 Männer, die sich um einen Käfer oder eine Ähre Korn streiten. Horace weiß aus seiner Kindheit noch um die erquickenden Qualitäten von Löwenzahnblättern, die er bei jeder Gelegenheit auch einsammelt und sich ein paar irgendwie halt noch in die Tasche steckt. Viele der Gefangenen bleiben auf der Strecke aus Erschöpfung oder weil sie nicht in der Lage sind, den Befehlen schnell genug zu gehorchen. Was spielt das eigentlich auch für eine Rolle? So, ist dann auch gerade egal. Wer liegen bleibt, wird von den Wachleuten am Ende der Prozession erschossen, denn das Einzige, womit die Deutschen in dieser Zeit großzügig umgehen, sind Kugeln. Am 4. Tag, kurz vor der Grenze nach Belgien, steckt in einem Dorf eine Frau Horace mitleidsvoll einen Apfel zu, ein Geschenk des Himmels. Die Freude währt nicht lange. Ein Deutscher bekommt von der Sache Wind und schlägt Horace den Apfel aus der Hand. Dann schießt er die Frau zusammen. Einfach so. Naja, war nicht einfach so. Naja, keine Ahnung. In Feindgolf. Pietätlosigkeit. Die folgenden Tage werden auch nicht besser. Aber ja, danke, dass du noch dabei bist. Den Philipp habe ich schon zum Schweigen gebracht, glaube ich. Aber ja, was Leute, ist doch elendig grausam. Das ist alles erst der Anfang. Das wird alles erst noch. Ist das der erste offizielle Masochist? Das merkt er dann, dass ihm die Behandlung geil findet und tut er dann sämtliche Domina. Nein, das ist nicht der erste Masochist. Leute, ich meine es ehrlich, wenn ich sage, das ist eine Liebesgeschichte. Ja. Das hatte Matre. Stay with me. Ja, nur noch 2 Stunden und dann sind wir schon da. Ihr habt ja auch nichts anderes übrig. Die folgenden Tage werden auch nicht besser. Aber immerhin scheren sich die Deutschen immer weniger darum, ob und was die Gefangenen zu sich nehmen. Immer wieder stecken Franzosen ihnen Brotstücke, Orangenschalen, Milch und andere entbehrliche Kleinigkeiten zu. Steckt mir jemand Milch zu? Das ist eine sehr gute Frage. Was für ein Prank? Okay. Hier bitte, nimm mal eine Hand. Mach meine Hand auf. Wurde jetzt mal wieder hier bei dem mit Kondom gefüllt. Wie Heuschrecken verschlingt die hungrige Meute aber auch alles, was ihnen unterwegs in die Quere kommt. Inklusive schimmliger Brötchen, Hühner, Katzen und Hunde. Und sie streiten sich um jeden Krümel. Also das musst du dir echt vorstellen, naja, wie eine wilde Meute Heuschrecken, die über das Land herfallen und es einfach nichts mehr zurücklassen. Horace hat in der Zeit, also ich meine, das Einzige, was... Wo wollen denn die Deutschen mit ihnen hin? Ja, das kommen wir noch dazu. Okay. Das Einzige, was dich da ja irgendwie noch weiter voranbringt, ist irgendwie ein Maß an Hoffnung. So, das ist ja, du kannst dich ja mit nichts mehr sonst irgendwie da am Leben halten. Horace hat vor allem aber auch Angst, dass die Deutschen auch England überrennen könnten und dass es denen zu Hause so ergeht wie ihm jetzt. So, also wieder er für sich sieht es jetzt alles als schlimm, ja, aber als irgendwie okay, stehe ich durch. Aber er macht sich tatsächlich jetzt an diesen Tagen, Tag 4 oder was wir sind, macht er sich wahnsinnig Sorgen um die Leute zu Hause. Dann erreicht sie die Ruhe. Klar, wer den ganzen Tag nur Scheiße frisst, wird irgendwann krank. Fast im Minutentakt brechen Männer aus der Schlange aus, um einen dünnflüssigen Sprühstrahl in den Graben zu pressen. Ja, und vor allem alle noch so auf engstem Raum zusammen dann, ne, mit den Lagern und so. Wenn man sich abends alle einfach hinlegen, da ist es natürlich auch ein einziger Seuchenherd. Wohl dem, der dort dann ein Grasbüschel zum Abwischen findet. Die meisten ziehen einfach ihre Hosen wieder hoch. Der Gestank des Trosses ist bestialisch. Die Fliegen sind ständige Wegbegleiter. Sie laufen und laufen Tag für Tag. Ohne richtiges Essen, ohne saubere Kleidung, ohne Gnade. Einfach ohne Seife ist ja auch einfach... Aus Tagen werden bald hart. Wochen... Und Horace verliert vollkommen das Gefühl, wie lange sie schon unterwegs sind. In der Hoffnung, mehr Essen abzubekommen und vielleicht auch mal aus einem noch nicht vollgeschissenen Graben trinken zu dürfen, arbeitet Horace sich in dem immer dünner werdenden Tross immer weiter nach vorne. So lernt er dann auch ein paar neue Leute kennen. Etwa Herbert Charles Garnet Garwood. Das ist so ein Bär von einem Mann, den alle nur Flapper nennen. Und Flapper, weil er beim Fußball wohl früher immer sehr wild mit den Armen gerudert hat. Ah, weil ich wollte gerade sagen, Flapper waren ja zur Zeit der Prohibition die Mädels, die so ein bisschen so die Party-Mädels, die auch mal ein bisschen was haben und so, die wurden Flapper genannt. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt überlegt, wie man Flapper am besten übersetzt, weil das hätte ich jetzt eher gesagt, Klappen, Flap. Und Flap sind ja Klappen irgendwie oder so Flügel. Naja. Aber weil er halt so mit Flügeln, mit den Armen gerudert hat. Nur vielleicht flatterhaft. Flattern, ja. Oder so, ne? Flattern. Aber Flattern ist eine sehr gute, die kaufe ich. Das wobei ich auch nicht weiß, ich glaube, diese Flapper-Sache ist ein USA-Ding wieder. Ich weiß nicht, ob das dann auch im britischen Raum so ist. Also ich habe, als der Spitzname erklärt wurde, nichts in der Richtung gelesen. Mhm. Also ich glaube, tatsächlich ist es, weil er wild mit den Armen gerudert hat. Von daher ist Flattern, das wird eingeloggt als richtige Antwort. Flapper ist es auch, der Horace's, da habe ich es wieder hier geschrieben. Flapper ist es auch, der Jims immense Blase an einem Fuß mit etwas feuchtem Gras versorgt und der seinen neuen Freund immer dann stützt, wenn der nicht mehr in der Lage ist, alleine weiter zu torkeln. Und dann plötzlich entdeckt Horace vor ihm Aberfield, den Mann, der es ihm verweigert hat, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Mhm. Morgan Grizzly, sagt er, als Horace zu ihm aufschließt. Na, immer noch standhaft, alter Bursche? Der wird auch seinen Prass auf den haben, oder? Als Antwort gibt es nur einen wirklich, wirklich schmerzhaften Griff zwischen Aberfields Beine. Nicht zwischen die Cojones, aber Andy. Das ist das, was Horace in die Hand nimmt, um zu drücken. Aua. Ein EKG sozusagen, haben wir früher gesagt. Ein Eierkontrollgriff. Uff. Horace drückt mit aller Kraft zu. Und das ist gemein, jemand, der eh schon so leidet, sowas anzutun. Das ist auch wirklich das erste Mal in seinem Leben, dass er jemanden bewusst kalkuliert und mit voller Absicht Schmerzen zufügt. Ja. Dann lässt er los und schickt seinen Vorgesetzten mit einer Kopfnuss zu Boden. Man hört ein Nasenbein brechen und Blut in alle Richtungen spritzen. Und Augenblicke später hat Horace auch schon einen deutschen Gewehrkolben im Rücken, der ihn auch zu Boden schickt. Aber er springt sofort wieder hoch und ist aber immer noch im vollen Rage-Modus. Also er ist total außer Kontrolle. Er will auch auf den Deutschen losgehen. Es ist ihm in dem Moment scheißegal, ob er jetzt erschossen wird oder nicht. Okay. Und es eilt ihm wieder Flapper zu Hilfe, der sich wirklich dazwischen wirft und sich an ihn klammert, so lange, bis er sicher ist, dass Horace nichts Dummes tut. Okay. Was für ein Glück, der gute Mann hat. Was für ein Glück, ja. Und den hat er gerade erst kennengelernt. Verrückt. Der Marsch führt sie über Wochen durch Frankreich, über Belgien nach Luxemburg. Und dort scheint die Hölle vorerst ein Ende zu finden. Ich meine, irgendwann geht es nochmal weiter, ne? Dann ein natürliches Ende zu finden. Sie erreichen einen Bahnhof und werden in Züge verfrachtet. Und was jetzt nach den ganzen Strapazen wie Luxus klingt, ist in Wirklichkeit noch viel, viel schlimmer. Mit Gewalt und wieder Gewehrkolbeneinsatz werden sie regelrecht eingepfercht, sodass keiner sitzen oder liegen kann. Selbst die Toten bleiben später aufrecht zwischen ihren Kameraden eingequetscht, nicht in der Lage, zu Boden zu sacken. Und die Fahrt geht los. Aber angeschnallt sind sie auch nicht. Verdammt, Flapper, ich muss kacken. Immerhin ist Horace, und das ist jetzt was ihn von seinen Leidensgenossen sehr stark unterscheidet, er ist noch in der Lage, seinen Schließmuskel bewusst zu steuern. Also okay. das ist schon was. Und tatsächlich schafft es Flapper auch, die Leute so ein bisschen zu buxieren, dass sich Horace in eine Ecke von diesem Wagen verfrachten kann, wo er dann sowas Ähnliches wie annähernd etwas Privatsphäre. Nein, Quatsch. Das hat mit Privatsphäre nichts zu tun. In dieser Wagenecke scheißt sich Horace jetzt in seine Mütze und setzt sie wieder auf. Es ist sehr löblich von ihm, dass er nicht einfach auf den Boden kackt, finde ich. Ja gut, aber da sind ja mehr Leute, die kacken müssen. So, das ist ja nur der erste von vielen. So. Trotzdem macht sich ein entsetzlicher Gestank im Waggon breit. Und es hat jetzt aber auch mit Höflichkeit nichts zu tun, ist natürlich Quatsch. Horace hat bemerkt, dass der Zug irgendwie langsamer wird, aber sich nicht ansteckt, stehen zu bleiben. Also vermutet er, dass sie an einem Bahnhof vorbeikommen. Und er guckt dann auch so ein bisschen so zwischen den Spalten von diesen Brettern da durch und leert dann den Inhalt seiner Mütze mit einer schwungvollen, wohlgetimten Bewegung auf die am Bahnsteig stehenden Nazis. Sehr gut. Das etwa 20 km/h schnelle braune Geschoss findet seinen Weg etwa auf Gesichtshöhe vorbei an einem sehr reaktionsschnellen Soldaten und mitten auf einen weniger reaktionsschnellen Soldaten. Ich nehme an, der ist jetzt nun etwas noch brauner als zuvor. Noch etwas brauner als zuvor. Alle im Waggon feiern gröhlend diesen an sich wertlosen, aber psychologisch doch sehr, sehr guten Sieg über die Nazi-Oppressoren. Und es finden sich an jedem weiteren Bahnhof ein paar ambitionierte Nachahmer. Das hebt die Stimmung. Ja, okay, das ist jetzt makaber, aber tatsächlich sind solche, ja, ich, sind solche absurden Dinge, die die Leute halt wirklich, dann total, ich überhaupt gar keinen am Leben erhalten. Ja. Das hebt die Stimmung, das lenkt ab, aber allzu lange währt diese Freude auch nicht. Wieder ziehen Tage und Nächte ins Land. Das Stehen zehrt an den Kräften, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich stellenweise sogar brutaler, als irgendwie laufen zu müssen. Horace ist kurz davor aufzugeben. Ja, vor allem, du fängst ja auch an, irgendwann so Durchblutungsstörungen zu kriegen und Thrombosen und hast du nicht gesehen. Auch das. Horace ist wirklich kurz davor aufzugeben. Da steckt dem Flapper noch ein paar Löwenzahnblätter zu, die der noch irgendwie gebunkert hatte. Die sind zwar etwas trocken, aber die geben so ein bisschen zumindest bisschen Flüssigkeit, ein bisschen was zu tun. Der Typ aushält, dass er noch abgeben kann Sachen und das auch noch tut. Ja, ist ein guter Typ. Und jetzt hat aber nicht jeder in dem Waggon so einen Flapper und von den anderen stehen halt die Leichen dann einfach tagelang aufrecht mit eingepfercht in den Waggons rum. Irgendwann verliert Horace das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, hält der Zug an und ein angenehmer Duft macht sich breit. Es gibt Suppe, ruft Flapper aufgeregt. Und tatsächlich dürfen die Kriegsgefangenen aussteigen und sich beim Roten Kreuz jeweils einen halben Schöpfer heißer Suppe und etwas Brot holen. Weil die Schüsseln nicht ausreichen, lassen sich Flapper und Horace die Suppe in die hohle Hand gießen. Die Verbrühungen nehmen sie gerne in Kauf. Mhm. Das ist echt, sowas kann man sich nicht vorstellen. Aber ist das ein bekannter Gefangenentransport oder war das einer von vielen? Weil ich meine, die bloße Menge, das ist mir nicht bewusst, dass das so krass viele immer waren. Du musst einfach mal gucken, also mal blöd gesagt, einfach wie viele Leute durch den Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Allein. Ja, das ist ja kein Zweifel. Direkt und dann natürlich auch nochmal indirekt mit Hungersnöten und allem, was dann damit aber einhergeht. Das ist ja. Also ich meine, ich habe überhaupt gar keine Zweifel, was die Kriegsgefangenen angeht, was die Toten angeht. Das hat man auch schon mal, glaube ich, thematisiert, wie viele da halt von welchen Nationen gestorben sind. Mhm. Aber also ein Transport solchen Ausmaßes ist mir einfach nur nicht untergekommen. Das kann ein kompletter Standard sein, der jetzt irgendwie 100-mal so vorgekommen ist. Das könnte jetzt auch der eine völlig absurde Krisendings sein, aber es ist nichts Besonderes. So, glaube ich, sowas ist öfter also passiert. So. Ich habe das jetzt nicht weiter hinterfragt, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass sie halt mit Juden das genauso gemacht haben und millionenfache Anzahl. Aber haben die auch so lange laufen müssen ohne Essen und Trinken? Also ich meine, dass denen Schlimmes widerfahren ist, aber ich habe das einfach nur also das womöglich gehört, das womöglich nicht, weil die ja irgendwie aus Deutschland dann in den Zug gesteckt gleich haben. Ja, dieser Todesmarsch, das kann sein, dass das was nicht ganz so Gewöhnliches war. Ja, okay. Ich dachte jetzt, du meinst jetzt diesen Zugtransport. Nee, aber die Kombination aus beiden, das ist ja der Wahnsinn. Da müssen ja 50% gestorben sein. Ich habe keine genauen Zahlen, aber es ist aber das unfassbar, ja, also, was da wenn da nicht jeder Zweite verreckt ist, dann wundere ich mich wirklich so. Es gibt eine wahnsinnig gute Geschichte von einem Autor namens Richard Bachman, den man vielleicht als Stephen King kennt, der Todesmarsch. Also das habe ich mal als Jugendlicher gelesen, das hat mich wahnsinnig aus der Bahn geworfen. Da geht es im Grunde auch darum, dass Jugendliche einfach sich ab einem gewissen Alter zu so einem Todesmarsch irgendwie melden müssen, glaube ich. Und es ist immer so, dass wer eine bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeit unterschreitet, der wird irgendwann erschossen. Also der kriegt eine Verwarnung und dann noch eine und bei der dritten wird er, glaube ich, erschossen. Und ist das so ein fiktionales Szenario? Oder? Ja, das ist schon so ein bisschen fiktional. Irgendwelche realen Begebenheiten? Oder? Nee, das wird auch nicht ganz so genau thematisiert, glaube ich, das Ganze drumherum. Das ist schon fiktional. Aber es spielt auch mal wieder in Maine, oder? Vermutlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine genaue geografische, aber das ist lange her, dass ich es gelesen habe. Ich weiß nur, dass das wahnsinnig gut war, wie halt das meiste von Stephen King. Okay. Aber der Gag, in Anführungszeichen an der Stelle, ist, dass halt nur einer am Ende diesen Marsch gewinnt quasi und alle anderen sterben. Und obwohl es irgendwie 100 waren, die am Anfang losgelaufen sind. Aber das ist sozusagen auch die Prämisse von Anfang an. Das ist die Prämisse, Aber so diese Qual und dieses Leid mit diesen Kindern so unterwegs, wenn dann einer, keine Ahnung, kacken muss und zwei Verwarnungen in Kauf nimmt, nur um mal irgendwo in den Graben zu kacken und dann aber weiterläuft und du kannst deine Verwarnungen dann über die Zeit wieder reinlaufen, wenn du lange genug wieder die Geschwindigkeit hältst und so. Aber das hat mich wahnsinnig mitgenommen damals. Vielleicht sollte man auch nicht so Heranwachsende einfach auch alles lesen lassen. Das, wenn ich mir so recht überlege. Ich habe sehr viel Stephen King gelesen, so mit 14, 13. Wobei ich eher das Gefühl habe, bei Büchern suchst du es dir viel mehr raus als bei Filmen. Ja. Weil so einen Film, den guckst du auch mal in der Gruppe und sowas und aber, ein Buch. Na, ja, aber Bücher unterschätzen Eltern auch. Ja, das also meine ich. Ich kann mich ja, mal erinnern, dass meine Eltern mal The Stand in die Hand gekriegt haben und sie genau. völlig entsetzt es gibt waren. Halt keine, es gibt halt keine FSK und keine USK für Bücher. Ja. So, und das ist eigentlich gefährlich, weil ein Buch kann dich viel länger und viel nachhaltiger berühren und erschüttern als ein Film, der 2 Stunden dauert. Der kann krass sein, ja, der kann dir Bilder in den Kopf zaubern, aber nichts ist so schlimm wie die Bilder, die du dir selber in den Kopf machst, wenn du irgendwie einen schlimmen Psychoroman liest oder so. Hat an der Stelle damit nichts zu tun. Verlinken wir aber gerne mit unserer Amazon Affiliate-Sammlung. Geguckt, so 117-jährige Amerikaner brechen jedes Jahr am 1. Mai zum Todesmarsch auf. Für 99 von ihnen gilt das wörtlich, sie werden ihn nicht überlegen. Der Sieger dagegen bekommt alles, was er sich wünscht. So, also es müssen halt 99 sterben von 100, so bei dem Stephen King-Roman. Genau. Das klingt schon wirklich traumatisierend. Aber lesen, unbedingt lesen, ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ja, wenn du schlecht fühlen wirst, löst es. Ja. Oder gießt dir heiße Suppe in die Hand. Kannst du auch machen. Bei diesem Zwischenstopp werden außerdem jetzt auch gleich praktischerweise die Toten ausgeladen und irgendwie auf den Haufen geworfen. Und so wird es ein bisschen luftiger bei der Weiterfahrt. Aber an Sitzen ist immer noch nicht zu denken. Also das sind dann noch nicht so viele, dass das wirklich, wirklich die Wagen so halb leer räumt. Nach einer weiteren Nacht im Zug rollt der Transport in den Zielbahnhof ein. Posen können Flapper und Horace auf einem Schild lesen. Sie sind in Polen angekommen. Die neue Heimat, das Fort 8. Von der Lage in Europa bekommt Horace 1940 nicht viel mit. Warum werden denn die so weit transportiert? Okay, wir werden sehen. Also 1940, ich weiß nicht genau, wie die Lagerinfrastruktur war, aber ich glaube, dass da erst noch viele, viele, viele Lager gebaut wurden. Mhm. Das ist jetzt aber wirklich dünnes Eis. Da müsste mich jetzt jetzt wirklich weiß, dass es da eben noch nicht so übermäßig viele Lager gibt und dass die deswegen da halt auf die verteilen, die sie haben. Und es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ne? Ob du jetzt es gibt ja unterschiedliche Arten von Lager. Also für Kriegsgefangene und für Juden, je nachdem, ob du die zum Arbeiten einsetzt oder ob du die halt bewusst dezimieren willst. Mhm. So, da waren die Lager ja auch teilweise unterschiedlich ausgerichtet. Von der Lage in Europa bekommt Horace 1940 nicht viel mit. Nicht von den Bomben auf London, nicht von den Artillerieangriffen auf Dover, nicht von der geplanten England-Invasion Hitlers. Wobei nicht, stimmt jetzt auch nicht ganz, sie schnappen halt etwas deutsche Kriegspropaganda von den Wachleuten auf. Wissen wir eigentlich, was mit dem Vorgesetzten passiert ist? Nee, das habe ich mich auch gefragt. Das Schicksal von dem hätte mich auch noch interessiert. Aber also ich nehme an, dass der es an der Stelle dann nicht geschafft hat, aber ich weiß es nicht. Horace hegt derweil die Hoffnung, dass er in einem Arbeitslager wenigstens anständig verpflegt wird. Ja, also ich meine, gegen Arbeit hat er nichts einzuwenden und seine Schlussfolgerung ist ja, wenn ich arbeiten soll, dann muss ich ja zumindest was Anständiges zu essen kriegen. Und ein bisschen medizinische Versorgung wäre vielleicht auch ganz gut, denn er traut sich jetzt schon gar nicht mehr, seine Stiefel auszuziehen, weil die offenen Blasen und Wunden in seinem Fuß längst irgendwie mit dem Leder von seinem Schuhwerk so eins geworden sind. Mhm. All diese Hoffnung wird jäh vernichtet, was ihn mehr und mehr in eine Depression dann auch so ein bisschen stürzt mit der Zeit. Die Unterkunft ist eine komplette Katastrophe. Die Gefangenen wohnen in alten Pferdeställen der ehemaligen Kavalleriekaserne. Nur mit etwas Stroh auf nacktem Betonboden. Teilweise auch ist das die Stelle, in denen sie dann sind, teilweise unter der Erde. Also auch noch vom Klima her mitunter, je nach Jahreszeit, schwierig. Ja. Fließend Wasser, Fehlanzeige, waschen ist auch nicht, eine Toilette gibt es ebenfalls nicht. Nur ein widerliches Plumpsklo auf der anderen Seite des Hofs, das niemand wirklich benutzen will. Das Stroh wird nie gewechselt, überall sind Kakerlaken, Ratten und Mäuse und schließlich auch Läuse, die sich in den schmutzigen Haaren und Klamotten der Menschen saumäßig wohlfühlen. Der einzige Lichtblick, Horace hat irgendwie eine Nagelfeile in seine Uniformtasche irgendwie noch mit durchgeschmuggelt und er erhält sich jetzt mit so regelmäßigen Nägelfeilen, so absurd es klingt, so ein bisschen Normalität. Das ist, glaube ich, auch wieder so eins von diesen Dingen, die so ein kleiner Rettungsanker sind. Ja? Auch wenn es eigentlich völlig egal ist, ob du jetzt Dreck unter den Fingernägel hast in so einer Situation, aber das ist so ein bisschen ein Stück Normalität. Und anders als seine Mitgefangene kratzt er auch nicht seine Läusebisse, sondern er reibt nur was es jetzt verhindert, dass die halt offene Wunden dann bilden und sich entzünden, Eiter bilden und dann natürlich letztendlich auch für Fliegen irgendwie ein Festbankett darstellen. Das klingt jetzt allerdings etwas wie etwas, was er gut hätte lernen können als Barbier oder halt als Friseur. Mag sein. Dass da halt so zum Bildungswerk mit dazugehört. Mag sein, dass Leute da auf dem Ausbildungsplan stehen. Genau, ja. Genau. Selbst die frommsten Männer fallen in Fort 8 langsam, aber sicher von ihrem Glauben ab. Ein besonders schwerer Fall, der richtet sich irgendwann selbst, als er erkennt, dass Gott ihn wohl verlassen hat. Und er richtet sich, indem er einfach über die Eingangsbrücke rennt, wohl wissend, dass da die Wachen stehen und ihn einfach hinterschießen werden. Ich glaube, da gibt es im Englischen, es gibt so ein Suicide by Cop, gibt so einen Ausdruck für sowas. Ja. Das ist aber eigentlich eher, dass du auf einen Polizisten, der von dem du weißt, dass er bewaffnet ist, zurennst und so tust, als würdest du ihn jetzt damit er dich erschießt. Auf jeden Fall angreifen, irgendwie mit einer, entweder echt mit einer Pistole oder mit etwas, was aussieht wie eine Pistole, sodass der sozusagen Grund zur Selbstverteidigung hat. Weil du nicht die Eier hast, dich selber, selber das Leben zu nehmen in irgendeiner Form. Genau, das ist aber da relativ ähnlich. Außer, dass er vielleicht die Eier gehabt hätte, aber nicht die Möglichkeiten. Ja, bloß, dass du wegen dem Nazi keine schlechten Gewissen haben musst. Aber bei einem Polizisten, der gar nichts dafür kann, das ist bei jedem selbst mal fast der Fall. Ne? Also einmal ist es immer der eine, der dich findet, der irgendwie ein Trauma hat, aber denk an die Leute, die vor Züge springen und so. Ne? Also, bei uns im Dorf hat sich einer mit einer Kettensäge umgebracht. Wow. Also wirklich. So. Keiner hat sich den Körper geschnitten. So. So viel zum Thema, wenn die, also der Sanitäter, der den gefunden hat, oder die alle, die da kommen mussten. So. Ja. Danke. Danke, vielen Dank, Arschloch. So. Das Schlimmste an dem Lager sind eh die Aufseher. Die sind nämlich Teil der Waffen-SS, also so der brutalste Schlag Mensch in dem ganzen widerlichen Nazi-Apparat. Das wird eine ziemliche Ungewöhnung sein, wo die vorher doch so nett waren. Ja, ja. Wir werden dann noch, ich werde euch dann auch noch von einem anderen Lager noch berichten, wo man sieht, es geht auch zumindest ein bisschen anders vielleicht, stellenweise so ein klein wenig. Gab's. Aber das ist schon eins der nicht ganz so schönen Lager. Die sehen jetzt die Gefangenen sowieso als Untermenschen, ja, einfach klar, weil sie schon mal keine deutschen Arier sind, aber vor allem auch diejenigen, die aufgegeben haben, anstatt bis zum Ende zu kämpfen. Denn die Deutschen, die sind so indoktriniert, ja, also da ist es irgendwie halt Teil der Ausbildung, sie müssen einfach bis zum Ende kämpfen und sich wehren. Und jetzt sind hier aber einige dabei, die einfach weißes Handtuch, nee, das ist beim Boxen, weiße Fahne und aufgegeben haben, und das ist sowieso unwürdig, ja. Schläge und Hinrichtungen sind sowieso in dem Lager an der Tagesordnung. Es gibt also jeden Morgen gibt es immer so einen Morgenappell, wo die dann immer irgendwie halt ewig lange da morgens bei Wind und Wetter irgendwie draußen stehen müssen. Und nach einem dieser Appelle gehen die Deutschen dann durch die Reihen und fragen die Leute nach ihren früheren Berufen. Jetzt haben die meisten Angst, irgendwie eine falsche Antwort zu geben. Ja, haben Angst, wieder irgendwie Schläge abzukriegen. Die meisten schweigen. Es gibt nur einen, der dann vortritt und sich meldet und sagt, ich glaube, meine Kenntnisse sind wie gemacht für die wunderbaren deutschen Soldaten. Welchen Beruf hattest du denn? Totengräber. Es gibt schallendes Gelächter. Also auch wenn ihr das jetzt nicht, ich fand's witzig. So, schallendes Gelächter. Naja, es ist jetzt die Frage, ne? Wie ist das gemeint mit dem, wie gemacht für die Deutschen sozusagen so ein, ihr richtet jetzt viele Leute hin, deswegen ist es gut, oder ihr, irgendwann müsst ihr auch noch dran glauben und deswegen passt. Nee, ich glaube, so ist es schon gedacht, so, naja, dass er wunderbar Gräber für die deutschen Soldaten graben kann. Logisch, der Spaßvogel kommt, ohne über loszugehen, mit Schädel und Schienbeinbruch ins Lazarett. Flapper hat jetzt auch bei dieser ganzen Berufszuteilung, die jetzt dann folgt, ein bisschen Pech. Er muss in einem nahen Friedhof Juden ausbuddeln und alle Habseligkeiten aus dem Sarg und aus der Leiche entfernen. Das ist ein ziemlich... Aber nicht von den Nazis getötete Juden. Ja, also die halt, Sarg aufmachen, schauen, was da irgendwie an Beigaben dabei war und halt auch Goldzähne und alles Mögliche irgendwie. Wusste ich auch nicht, dass sie das gemacht haben. Ist auch ein bisschen quasi. Wow. Ziemlich. Also das ist ein fieser Job, der nicht nur einen Gefangenen am Ende dazu bringt, sich abends in den Schlaf zu weinen. Also das ist, ja, ist ja moralisch. Ich meine, das Nächste ist natürlich auch hygienetechnisch. Ja, und du, wenn du nicht mal Hände waschen kannst, so. Ja. Horace hingegen wird als Friseur alsbald dazu abgestellt, seine Mitgefangenen zu rasieren, um wenigstens der Läuse Herr zu werden. Also der hat ein bisschen mehr Glück bei der Berufszuteilung. Ich meine, es ist ein anstrengender Job, weil er kein warmes Wasser und keine richtigen Klingen hat und so, aber er hat zumindest jetzt die Chance, sich mit seinen Mitgefangenen zu unterhalten und sie spielen auch dann immer so eine absurde Variante von Alltag irgendwie, während er die rasiert. Tut er halt so, als wären sie wirklich in ihrem Rasiersalon und redet übers Wochenende und was sie mit ihren Frauen machen. Und halt, weißt, sie versuchen auch hier wieder so ein bisschen Normalität herzustellen. Ein bisschen normal zu tun, zu einfach. Zumindest. Einfach Belanglosigkeiten, um sich so ein bisschen von diesem ganzen Trübsal abzulenken. So lange, bis dann eines Tages ein grobschlächtiger Deutscher mit zwei Mann Begleitung auf seinem Friseurstuhl Platz nimmt. Also es nimmt nur einer auf dem Friseurstuhl Platz, aber die anderen. Ich denke, ihr versteht mich. Mit geöffnetem Holster bedeutet der Mann, den alle nur den großen Buckel nennen und der kein Wort Englisch spricht, dass er wohl bereit wäre zu schießen, wenn der Friseur mit seinem Rasiermesser auf dumme Ideen käme. Horace sagt dazu nur, auf Englisch natürlich, hör mal, du dreckiger Scheißkerl, wenn ich dein Blut vergieße, wirst du sowieso keine Zeit mehr haben abzudrücken. Dumm ist jetzt halt, dass in der Entourage von dem Deutschen einer dabei ist, der sehr wohl Englisch versteht und das Ganze simultan übersetzt. Die Mitgefangenen finden Horace eine Weile später aufs Übelste zusammengeschlagen, fast ohne Puls in seinem eigenen Blut. Nun macht auch er Bekanntschaft mit dem Lazarett, wo er erst zwei Tage später das Bewusstsein wiedererlangt. Immerhin gibt es jetzt ein Lazarett. Vorher hätte es eine Kugel gegeben für ihn. Immerhin hat er dort sowas Ähnliches wie ein Bett. Und er wird auch von seinen Mitgefangenen so halbwegs ordentlich versorgt. Also die müssen tatsächlich von ihren Essensrationen dann sowas abdrücken, was sie auch machen. Und jemand schneidet ihm bei der Gelegenheit auch die Stiefel vom Fuß, was auch gar nicht so schlecht ist, weil dort endlich mal. Das ist mir noch nicht passiert. Endlich mal die Heilung einsetzen kann. Ich glaube, er wird auch in Zukunft immer nur noch so Schlappen mit so Wolle drin irgendwie tragen. Also er wird, glaube ich, im Rest der Geschichte keine richtigen Schuhe mehr tragen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Also auch das ist eigentlich was Gutes, ja. Es dauert trotzdem natürlich Wochen, bis er wieder halbwegs normal gehen und auch an die Arbeit zurückkehren kann. Er feiert es trotzdem als kleinen Sieg. Immerhin hat er es geschafft, dem Deutschen nicht die Haare schneiden zu müssen. Und vermutlich wird auch keiner der Wachen es jemals wieder wagen, ihn danach zu fragen. Der Winter 1940-41 ist brutal. Teilweise sinken die Temperaturen auf minus 40 Grad. Und in den Baracken, die, wie ich schon gesagt habe, teilweise unterirdisch angelegt sind, hat es die meiste Zeit übelste Minusgrade. Das Einzige, was dir jetzt nachts den Erfrierungstod erspart, ist die Körperwärme deiner Mitgefangenen und halt regelmäßige Bewegung. Also, dass du nicht irgendwo festfrierst, so dumm, wie es klingt. Also, du musst dich immer mal wieder umdrehen und schauen, dass du halt mit den anderen aneinander liegst. Kuschelst. Ja. Und nein, das ist noch nicht der Punkt, warum ich sage, dass es eine Liebesgeschichte wird. Das einzig Wärmende ist die tägliche Kohlsuppenration. Doch selbst die wird manchmal eher kalt als lauwarm ausgegeben. Es gibt da noch was zu dem großen Buckel. Der hat so über die Zeit dann auch so einige Männer auf dem Gewissen. Denn wann immer ihm danach ist, nimmt er sich einen Gefangenen mit in den Wald und lebt mit dem dort seine homosexuellen Neigungen aus. Und er schlägt ihn anschließend aber, damit das Opfer niemandem davon erzählen kann. Weil ich meine, Homosexualität und Nazis ist auch ein schwieriges Thema. Trotzdem wissen natürlich die meisten, was da läuft und haben halt mega Angst vor diesem Typen, ja, logischerweise. Okay. Ja, klar, wenn das Resultat nicht bloß eine Vergewaltigung, sondern auch noch, dass du dann noch, auch noch erschossen wirst. Genau. Und aber wie macht sowas die Runde? Oder woher wissen das die Leute? Also ich vermute, dass auch viele das halt dann vermuten irgendwie so, ja, dass es Gerüchte gibt und ich meine, aber allein, wenn, ja, wenn die Leute nie zurückkommen, genau, wenn die Wald verschwinden, ja wurscht, ob mit du vorher vergewaltigt alleine bist, und so. Also ja, aber nein, sozusagen, woher wissen die, dass der die vergewaltigt noch im Wald? Vielleicht hat er seine homosexuelle Ader den Gefangenen gegenüber auch ein wenig. Ich könnte mir vorstellen, so, genau, dass das auch mit so einem kleinen, die Hübschen genommen, ich sag so, jetzt mal, ich würde es nicht Vorspiel nennen, aber so, ja, dass er den halt ein bisschen, okay, weißt schon, dass er das ein bisschen durchklingen lässt, nehme ich an. Okay. Und dass die den Rest sich einfach zusammenreimen. Und aber ich meine, vielleicht kam es auch tatsächlich wieder erst hinterher raus, denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn Flapper beschließt eines Tages, was dagegen zu unternehmen. Der putzt sich raus. Ja, tatsächlich. Er schafft es über einige Wochen hinweg, dem Buckel schöne Augen zu machen und ihn schließlich dann dazu zu bringen, dass er sich nachts mit ihm irgendwie im Wald hinter dem Toilettenhäuschen trifft. Und Flapper ist stärker? Flapper ist stärker und Flapper hat eine Rasierklinge geklaut und schlitzt eben einfach die Kehle auf. Geil. Okay. Aber keine Ahnung, wie kommt er denn wieder ins Lager rein? Weil ich meine, der ist ja durch die deutschen Wachen wahrscheinlich. Eine Sekunde, du hast ja gesagt, nicht außerhalb des Lagers gerade. Ja, es ist im Wald innerhalb des Lagers, aber der hat natürlich ihn quasi, also die haben sich da abgesprochen, verabredet. Der Deutsche hat den Schlafraum irgendwie zu einer gewissen Zeit offen gelassen, was halt abgesprochen war. Okay. Also kam der dann natürlich raus. Er musste nicht an der deutschen Wache vorbei. So, oder das haben das, die schon so angerichtet, weil der Deutsche ja auch nicht gesehen werden will. Also dieses Stelldichein ist ja was, das darf ja von keinem gesehen. Das haben die schon so arrangiert, dass es eine Stelle ist zu einer Zeit, wo beide hinkommen können, ohne gesehen zu werden. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn jetzt die Leiche gefunden wird, dann ist doch klar, was los ist, oder? Genau, deswegen darf die Leiche nicht gefunden werden. Ah. Aber so arg viele Möglichkeiten hast du in so einem Lager nicht. Was Flapper aber macht, er bindet ein paar Steine an diesen Typen dran und wirft ihn in den Kacketank, in den Plumpsklo. Da stinkt es eh schon. Und tatsächlich wird er da auch im Lauf der Geschichte nicht gefunden. Und weil es nicht wenige Deutsche auch gibt in der Zeit, die einfach verschwinden, die Fahnenflucht, irgendwas, macht sich da dann auch keiner so richtig. Und so ein bisschen netter Mensch würde jetzt auch nicht gewesen sein, wenn man es vermisst. So. Auch, glaube ich, nicht der beliebteste, auch bei den Kollegen, ja. Und wieder ein kleiner Sieg über die Deutschen. Ich kann mir auch wiederum vorstellen, dass da viele ganz froh waren, wenn der weg war, wenn die von dessen Neigungen wussten. Ja, glaube ich auch. Ich würde aber sagen, das ist jetzt schon ein ziemlich großer Sieg. So. Das ist schon ein größerer Sieg, aber so gesamtgesellschaftlich. Der ist mein persönlicher Held. Gesamtgesellschaftlich betrachtet. Hätten wir einen solchen Heroen in einer Story gehabt? Was? Wir haben voll viele Stories mit Heroen. Jetzt Maurice. Plötzlich ändert. Er ist praktisch wie Maurice, nur dass er erst mit Prostituierten geschlafen hat. Plötzlich ändert sich etwas im Lager. Die Portionen werden größer, das Stroh in den Quartieren wird ausgetauscht, es werden sogar Duschen installiert. What? Für die Männer hier die erste Dusche nach fast einem Jahr. Auch wenn das Wasser eiskalt ist. Einem Jahr. Ja. Naja, das wundert mich jetzt nicht. Auch wenn das Wasser eiskalt ist, muss das Gefühl, da drunter zu stehen, es muss einfach unbeschreiblich sein. Aber warum, ne? Ja, kommen wir gleich dazu. Nachmittags steht nun Tee auf dem Speiseplan, es werden Kerzen an die Gefangenen ausgegeben und sie werden mit frisch gewaschenen, vom Feind erbeuteten Uniformen neu eingekleidet. Also die haben mitunter mal ein Loch, aber okay, sie wurden immerhin gewaschen. Also das ist ja ein drastischer Unterschied zu einfach gar nichts. Ja. In Horaces Friseurstube gibt es seit neuestem eine scharfe Klinge und einen Gasofen, wo er sogar heißes Wasser macht. Ich muss jetzt gerade an Inglourious Basterds denken, wo der der Friseur. Wer ist denn der Österreicher, der zwei Oscars gekriegt hat? Ja. Der heißt schon Walz. Der halt total so ein freundlicher ist aber und so. Und Christoph. Christoph Walz. Ich stelle mir gerade vor, wie der einfach das Lager zu übernimmt und sagt so, na also auf diesem Niveau, da wollen wir uns nicht einlassen. Woher dieser frische Wind weht, wird zwei Tage später klar. Als eine Gruppe von Inspekteuren, nicht der Führer höchstpersönlich, aber es sind ein paar Inspekteure, in das Lager kommen, um es auf die Einhaltung der Genfer Konvention hin zu überprüfen. Das sind wir wieder bei denen. Aber wer überprüft es? Deutsche Kontrolleure. Das ist aber, also ich darf ja immer nicht auf Seite der Nazis sein, so selbst wenn sie mir was Vernünftiges machen, logischerweise, aber das finde ich ziemlich bemerkenswert. Also das ist doch ein krasser Faktor. Ich meine das jetzt wirklich komplett wertfrei, ich will niemanden in Schutz nehmen, ich will nichts beschönigen, ich will nur sagen, es waren nicht alle Deutschen in der Waffen-SS. Also es waren viele Nazis, und aber es waren jetzt nicht alle so wie der große Bruder. Also allein, dass deutsche Inspekteure die Genfer Konvention kontrolliert haben, finde ich unfassbar. Also ich könnte mir jetzt, so. ich überlege gerade, was in meiner Quelle stand, ob das explizit benannt war, das Deutsche, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ausländische Kontrolleure da reinlassen, kann ich mir überhaupt noch viel weniger vorstellen. Ich kann mir Adolf Hitler irgendwie nicht vorstellen, wie er sagt, ja, schick mal nur die Kontrolleure, dass das alles passt. Ja, das glaube ich auch nicht, dass das auf der Ebene passiert. Also das ist jetzt wirklich mal wieder ein Aufruf da draußen an die Geschichtsexperten. Ja, gerne. Massiv interessiert. Gerne mal erklären, weil ich meine, wir sind jetzt 1940, 41, wir haben auch noch ein bisschen Zeit vor uns. So. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit vor uns, wo das alles noch viel mehr eskalieren wird. Ich weiß ist nicht, ja auch nicht genau, so, dass sie kurz vorm Verlieren sind, so, wo sie merken, sie müssen jetzt nochmal ein bisschen nett sein, weil bald werden sie besiegt sein. So. Ja. Krass. Also du musst mal gucken, dann könnte dich auch interessieren. Es gab einen Rechtsanwalt, der politisch noch aktiv war und der tatsächlich, ich glaube, in dem Rahmen auch noch gegen Leute geklagt hat. In Deutschland. Also so, wo du sagst, so, was, wie? WTF? Ja, genau. Also, Inspekteure, scheint ja alles super hier, ne? Also ich meine, sie reihen da natürlich auch alle Gefangenen auf und fragen, wie das hier so läuft, ob irgendjemand sich beschweren will, so. Und aber hinter den Inspekteuren stehen halt die deutschen Wachen mit den Gewehrkolben schon, so, weißt, mit der Hand auf dem Gewehr und so ein bisschen reiben an dem Gewehrkolben. Und es traut sich natürlich jetzt keiner irgendwie vorzutreten und zu sagen, was hier wirklich läuft. Keiner stimmt aber auch nicht ganz. Es gibt einen, der nach vorne tritt und der tatsächlich den Inspekteuren, also die nehmen den dann mit im Büro und er sagt ihm wirklich, was in dem Lager abgeht, und dann sprechen die Inspekteure auch mit dem Lagerleiter und dann gibt es einen riesen Terror und Ich weiß nicht, ob es dann besser oder schlechter wird. Das hat Folgen. Also zum einen wird dieser eine Gefangene am Ende des Tages einfach verschwinden und nie wieder gesehen. Mhm. Das war ihm aber klar. Also ich meine, das ist ein Opfer, das er erbracht hat, einfach, das war ihm klar. Es wird aber tatsächlich dann in der Folge das Lager geschlossen und die Männer werden woanders hin verlegt. Und das ist jetzt dann schon auch wieder ein ganz schöner Sieg gegen den deutschen Feind. Wenn auch einer, der mit relativ hohen Kosten verbunden ist. Krass. Ah, echt krass. Jetzt frage ich mich, ob es schlimmer wird oder besser. Schauen wir mal. Mhm. Naja, die Kontrolleure werden wir kaum irgendwo hin überführen lassen, wo es schlimmer ist. Das neue Lager ist deutlich besser. Besser. Es wird nicht von der Waffen-SS geführt und die Zustände wie auch die Umgangsformen sind nicht zu unmenschlich, also sind nicht so unmenschlich wie in den vergangenen Monaten. Das Lager ist oder gehört zu einem Marmorsteinbruch, der von einem deutschen Zivilisten geführt wird, Rauchbach. Und also sie haben es wohl nicht, ich habe es nicht ganz verstanden, ja, sie haben es wohl nicht komplett enteignet, aber sie haben das mehr oder weniger besetzt, so, ja. Also er kriegt quasi, das wird jetzt zum Lager umfunktioniert und er kriegt Arbeitskräfte, aber es ist jetzt irgendwie nicht mehr sein Marmorsteinbruch so ungefähr, aber er führt den halt noch. Also er führt das organisatorisch, die Arbeit, das wird alles von diesem Rauchbach organisiert, aber die Sagen haben natürlich die Lager, okay. Der Lagerkommandeur. Ja. Und das ist jetzt halt dann ein typisches Arbeitslager, ja. Also die Gefangenen müssen im Steinbruch schuften. Das heißt, dass man ihnen natürlich auch ein bisschen mehr zu essen geben muss, was jetzt nicht heißt, dass die drei Mahlzeiten am Tag kriegen. Es ist immer noch nur eine. Aber hin und wieder schwimmt mal irgendwie was in der Kohlsuppe mit drin, noch so eine kleine Einlage. Also es ist nicht viel, aber es ist immer ein bisschen mehr. Und man versucht sie so ein bisschen besser bei Kräften zu halten. Und dann passiert Folgendes. Ich zitiere aus einem Buch über Greasley. Er wachte gegen 7 Uhr früh auf und hatte gleich ein weiteres freudiges Erlebnis, das er schon lange nicht mehr verspürt hatte. Er hatte eine Erektion. Vor lauter kindlicher Begeisterung sprang er aus dem obersten Stockbett herunter, ließ seine Unterhosen runter und rief: "Schaut mal, Jungs, wie schön das ist." Oh Mann. Vor allem der Mitgefangene im Bett unter ihm findet es jetzt nicht ganz so super. Zitat: "Pass mit dem Ding auf, sonst stichst du noch irgendwem damit dein Auge aus." Aber irgendwie freuen sich die anderen dann doch so ein bisschen. Wie schön, dass er eine Erektion hat. Sie bestaunen seine großzügige Bestückung, über die wir noch nicht geredet haben, aber die ist großzügig. Und später am Tag werden die Gefangenen dann zur Arbeit eingeteilt. Und obwohl diese 10-Stunden-Schichten auch im Steinbruch halt relativ hart sind, ist das vor allem mental so alles einfacher, als was in dem alten Lager halt passiert ist. Mhm. Als tote Juden auszubuddeln und Gräber zu schicken. Ja. Da brauchen wir keine weiteren Worte drüber. Mhm. Die Tatsache, dass der Marmor außerdem für Grabsteine für deutsche Soldaten bestimmt ist, das macht die Sache auch dann irgendwie doch auch leichter. So kann man fast schon sich über die Arbeit freuen. Je mehr wir arbeiten müssen, desto... Genau. Viel Arbeit bedeutet viel tote deutsche Soldaten. Was Horace bald auffällt: Das Lager ist nicht eingezäunt. Und auch die Wachen hier sind viel weniger an der Zahl und vor allem sind sie deutlich nachlässiger. Flucht wäre durchaus eine Option, auch wenn er überhaupt keinen Plan hat, wie er dann aus Polen raus und zurück nach England kommt. Ich wollte gerade sagen, was machst du dann in Polen? Irgendwo, keine Ahnung, wo genau. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass sich dann auch unter den Gefangenen ein offizielles Komitee formiert, das regelmäßig zusammenkommt, um Ausbruchsmöglichkeiten und Strategien zu diskutieren. Also es gibt ein Fluchtkomitee. The Great Escape. Und die reden da. In dem Steinbruch arbeiten in der Verwaltung außerdem auch Frauen. Das sind polnische Zivilistinnen, die den Männern ab und zu auch mal ein paar Lebensmittel zustecken. Kommen wir hier jetzt in die Richtung einer Liebesgeschichte? Ich bin gespannt. Noch nicht ganz. Und Horace freundet sich nicht nur mit denen, sondern auch mit dem Lagerleiter Rauchbach so ein bisschen an. Ja? Die Unterhaltungen mit dem sind es auch, die letztendlich sogar zu Auseinandersetzungen zwischen Rauchbach und der Lagerleitung führen und den Gefangenen dann sogar ein bisschen besseres Essen am Ende bescheren. Also der pflanzt dem so ein bisschen was ins Ohr, mehr oder weniger. Ja, so einen Gedanken. Wie sagt man? Inception. Einen Floh ins Ohr. Ja, genau. Danke. Setzt ihm einen Floh ins Ohr und Rauchbach geht daraufhin tatsächlich in die Auseinandersetzung mit der Lagerleitung und schafft es irgendwie, die Bedingungen so ein bisschen zumindest zu verbessern. Mittlerweile hat Horace auch so ein kleines bisschen Deutsch gelernt. So kommt es dann auch, dass Rauchbach irgendwann auf die Idee kommt und ihn bittet, seiner Tochter Rosa Nachhilfe in Englisch zu geben, damit die später dann nach dem Krieg als Dolmetscher arbeiten kann. Rosa ist eine und da mag jetzt Horaces Almoprala eine Rolle spielen, ebenso wie die Tatsache, dass er schon seit über einem Jahr von seiner Eva getrennt ist. Rosa ist eine echte Schönheit. Ja, die ist 17 Jahre, schüchtern, überaus reizend und auch überaus aufreizend. Horace ist begeistert von der Vorstellung, mit dem Mädchen von nun ab regelmäßig allein zu sein. Aber das gerät so ein bisschen in den inneren Konflikt mit seinem Hass auf die Deutschen. Er hasst sie dafür, dass er nicht selbstbestimmt und frei sein kann, nicht bei seiner Familie, nicht im Bett mit einer Frau, wann immer ihm danach ist. So, und das sind jetzt nur so diese menschlichen Kleinigkeiten, ja. Natürlich auch für das ganze Leid und die ganze Gewalt und die Toten und die ganze Misshandlung und so. Das ist natürlich auch, aber es sind so tatsächlich Tochter des Feindes. Das blendest du, glaube ich, dann irgendwann auch aus. Und sein Hass projiziert sich jetzt eher so auf die Dinge, dass er eben nicht selbstbestimmt pimpern kann. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Aber er wird in der Folge dessen auch aggressiv. Also er kann jetzt zwar dann, er bildet so ein bisschen Wut im Bauch, ja, mit der kann er zwar noch viel besser Marmor klopfen, aber seine Mitgefangenen fangen an, ihm auch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil sie so ein bisschen von seiner, also er ist wohl auch deutlich sichtbar schlecht gelaunt. Aber die sind auch ein bisschen neidisch auf ihn, denn diese Rosa, immer wenn die ins Arbeitslager kommt, bleiben alle stehen und schauen ihr hinterher. So, ich meine, klar, wenn die jahrelang irgendwie nur dreckige Männer gesehen haben, ist das auch ein bisschen verständlich. In seinem geheimen Tagebuch zählt Horace die Tage, bis er diese Rosa wiedersehen kann. Also immer so zwischen den Unterrichtseinheiten, das sind, glaube ich, so 2 Wochen oder so. Führt er das schon die ganze Zeit? Also sprich, seitdem er da losgezogen ist in den Krieg? Es wurde vorher auf jeden Fall nicht explizit erwähnt. Ich glaube, dass er tatsächlich hier jetzt erst die Gelegenheit hatte, sich irgendwo Papier so ein bisschen zu klauen. Okay. Und ich glaube, dass er da damit angefangen hat. Aber auch das, ich kann es hier nicht hundertprozentig beantworten. In seinem Tagebuch fantasiert er auch über Sex. Über Sex. Mit einer Deutschen. Mit dem Feind. Hoffentlich wird dieses Büchlein niemals entdeckt, denn das wäre sein sicherer Tod. In den 2 Wochen zwischen den kommenden beiden Rosa-Terminen wird Horace jetzt von den anderen auch immer so ein bisschen aufgezogen, ja? Weil die kriegen das natürlich mit. Ja? Die sehen auch, wie Rosa ihn anblickt. Und ich meine, sie kriegen natürlich mit, wie lüstern Horace Rosa hinterher starrt in den engen Blusen, in den kurzen Röcken. Das ist eigentlich für die meisten relativ offensichtlich. Von Woche zu Woche wird der Kontakt enger und auch Rosas Papa ist zufrieden mit den Lernfortschritten, die 17-Jährige macht. Er beginnt, Jim, Horace zu vertrauen und die beiden dann auch immer länger alleine zu lassen. Bei dem 4. Treffen will Horace von Rosa wissen, wofür die Werkstätten hier in dem Steinbruch genutzt werden. Ja, also das sind neben den Verwaltungsgebäuden auch irgendwie Werkstätten. Er sieht da aber nie jemanden irgendwie rein und rausgehen. Und Rosa erklärt ihm auch, dass die meiste Zeit leer stehen, weil es halt an qualifizierten Handwerkern mangelt. Ja, die sind alle entweder tot oder an der Front, logischerweise. Ja. Der Engländer meint jetzt in dieser Konversation so ein bisschen Signale zu entdecken, ja, Signale von Interesse, so ein zwischenmenschliche Signale, so ja. Und das verleiht ihm auch dann so ein bisschen den Mut, sich ein bisschen offensichtlicher an sie ranzuwerfen. Und er fragt sie dann irgendwann in einer möglichst zweideutigen Art, ob sie mal einen erregierten Penis sehen will, ob er ihr mal ein Auge ausstechen darf, ob sie ihm die Werkstätten denn zeigen könnte. Und innerlich ist er natürlich hin und her gerissen. Er kommt gut mit ihr aus, sie ist nett, ja, sie ist. Ja, und auch einfach die Gefahr, wenn es rauskommt, ne, ist auch weg. Ja, sie ist aber der Feind, sie ist Teil dieser Maschinerie, die in seinem Monat. Aber halt auch schon geil. Aber halt auch schon geil, ja. Das ist sicher kein einfaches Gefühl, das der gerade hier in sich trägt. Er will sich partout nicht verlieben, aber er ist auf dem besten Weg dazu. Und dann plötzlich geht die Tür zur Werkstatt auf und Rauchbach kommt mit dem Lagerleiter raus und Horace wartet dann kurz und geht dann an den Männern vorbei in die Werkstatt rein. Also offensichtlich kann er sich da jetzt auch schon so frei bewegen, dass das keinem irgendwie negativ auffällt. Vorkommt. Und überhaupt nimmt eigentlich keiner Notiz von ihm. Und er steht jetzt allein in dem Raum und denkt sich, was er da so eigentlich jetzt, warum und was er da so von sich gedacht hat, was jetzt eigentlich erwartet und ob das jetzt doof von ihm war oder wie auch immer. Und dann kommt aber nach wenigen Augenblicken tatsächlich Rosa dazu. Und die ist offensichtlich ein bisschen aufgeregt. Die Backen sind rot, ihre Brüste wippen mit den schnellen Atemzügen auf und ab. Und dann kommen sich die beiden näher, die kommen sich näher, die kommen sich schnell näher. Und der Drang in Horace ist einfach immens, auch wenn sein Kopf versucht, ihn zu bremsen. Denn es ist der Feind, es darf nicht sein, aber die Lust übermannt ihn. Er geht ans Werk, er packt sie, er dreht sie rum. Die beiden machen sich untenrum frei. Dann gibt es schnell einen harten Sex, ja. Also wirklich auch ein bisschen erniedrigend. Es ist ihm an der Stelle wurscht, ob er sich dafür eine Kugel anfängt, so in dem Moment. Ja, jetzt zählt nur noch eins. Aber er packt sie ziemlich unsanft, dreht sie rum und er konzentriert sich sehr auf sich. Sie ist danach leicht wund. Sie geht danach leicht wund in ihr Dorf zurück, ja. Er, Joseph Jim Horace Greasley, oh, ich habe euch angelogen, hier steht doch nochmal Joseph. Na verdammt. Er, Joseph Jim Horace Greasley, hat mit dem Feind gevögelt. Etwas beschämt, aufgewühlt und wortlos verlässt er die Werkstatt und lässt die wimmernde Rosa einfach stehen. Immerhin, beim Rausgehen hat Jim eine Träne auf der Wange. Ist jetzt auch nicht besonders toll für Sie? Nö. Nö. Nö. Das wollte ich damit eigentlich, darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Der ist so ein sensibler. Ja, aber es kommt jetzt auch einfach mein Gesichtsausdruck und meine Emotion kommt jetzt vielleicht einfach im Audio-only hier nicht ganz so rüber. Du hättest dir jetzt gewünscht, dass die beiden sich aufrichtig lieben und in den Sonnenuntergang verschwinden. Nee, jetzt vielleicht nicht unbedingt aufrichtig lieben, aber irgendwie zumindest, dass beide was davon haben, ja, gefühlt. Also oft, wie er das jetzt gemacht hat, hat er jetzt ein Problem. Weil ich meine, wenn sie jetzt heimgeht zu Papa und sagt, dass sie ihr knallhart von hinten genommen wurde, dann ist er halt erst recht tot. Das führt auch dazu, dass er die ganze Nacht lang wach liegt, nicht schlafen kann. Und weil er drauf, dass ihn niemand abholt. Ja, auch das. Und er kommt irgendwann zu dem Schluss, dass er aber trotzdem, er hat wieder einen Sieg errungen über den Feind. Er hat sich was vom Feind genommen, hat es sich zu eigen gemacht. Also das ist eigentlich so, fast schon der größte Sieg bisher. Er ist eingesperrt, ausgehungert, aber trotzig. Er fühlt sich stark. Und auch wenn er niemanden von seinen Mitgefangenen von dem Vorfall erzählt, versprüht er doch auch so ein bisschen Hoffnung, ja, das hat ihm Hoffnung gegeben. So, es hat ihn ermächtigt eigentlich, ja. So, das ist vielleicht die beste Umschreibung. Okay. Und die Hoffnung wird recht schnell am nächsten Morgen gedämpft, als zwei SS-Offiziere in schwarzer Montur das Lager besuchen und zum Appell bestellen. Und selbst der Lagerkommandant fühlt sich sichtlich unwohl, wenn die SS anrückt und eine Inspektion ankündigt. Und sie kündigen auch an, dass sie in Zukunft öfter kommen und dass es mehr Arbeit gibt und dass die Leute irgendwie härter rangenommen werden müssen. Und gerade da muss Horace dann an Rosa denken und ein bisschen grinsen. Ach Gott, ey. Ich habe mir noch gedacht, jetzt kommt bestimmt irgendein blöder Sprung in Richtung. Und natürlich kommt er. Ja. Ja, das ist aber auch wichtig, weil dieses Grinsen, das fällt jetzt einem SS-Offizier auf, der bemerkt das und der zieht sofort seine Pistole und richtet sie auf Horace und will wissen, was der so witzig findet, der sich aber tunlichst zurückhält, nicht antwortet, was den SS-Mann noch mehr reizt und irgendwie, er hat ihn auch auf Englisch angesprochen, also was er dann auch ihn anbrüllt, so ob er seine eigene Sprache nicht mehr versteht und ihm reißt dann der Geduldsfaden und er schlägt Horace mit aller Kraft die Pistole auf den Kopf. Blut spritzt wieder, schwarz vor Augen. Er muss sich so, oder was heißt er muss sich? Er ist benommen, er sackt so an seinen Nachbargefangenen, lehnt sich dort ein bisschen an und schafft es aber irgendwie wieder, nicht zu Boden zu gehen und sich auch wieder aufzurichten und in Hab-Acht-Stellung zu bringen. Es führt jetzt nicht dazu, dass der SSler sich dadurch abregt, sondern eher im Gegenteil. Ja? Als nächstes kriegt er eine Faust in den Sonarplexus und der schickt ihn dann auch wirklich zu Boden. Oh! Als Flapper sieht, dass Horace sich anschickt, wieder aufzustehen, ja, raunt er ihm zu, dass er doch liegen bleiben soll. Was jetzt wiederum den SS-Mann noch wütender macht, der jetzt auch auf Flapper losgeht. Und es ist jetzt der Lagerkommandant, der eingreift und der es tatsächlich schafft, diesen SSler so ein bisschen zu beschwichtigen und ein bisschen von den beiden wegzubuxieren und ihn irgendwie mit irgendwas anderem davon ein bisschen abzulenken und tatsächlich die Lage zu entschärfen. Ja, das war wirklich knapp. Also das hätte auch ganz, ganz schnell anders ausgehen können. Als der nächste Termin mit Rosa ansteht, hat Horace immer noch Kopfschmerzen. Die scheinen aber plötzlich nicht mehr wichtig. Denn Rosa kommt in einem hautengen Reitoutfit, das ihn fast um den Verstand bringt. Obwohl er zuletzt sehr grob zu ihr gewesen ist, lässt sie sich diesbezüglich nichts anmerken. Ja, sie flirtet regelrecht mit dem englischen Gefangenen. Außerdem erklärt sie, dass sie eine Schlesierin ist. Und das wird gemeinhin zwar als deutsch angesehen, aber tief im Herzen verachtet sie die Deutschen ebenso, wie die Engländer das tun. Und so albern das klingt, aber das ändert für ihn jetzt alles. Ja. Urplötzlich hat er nicht mehr eine Feindin vergewaltigt, sondern er hat zugegeben etwas roh, aber er hat doch Liebe mit einer Gleichgesinnten gemacht. Und etwas roh. Und er würde es wieder tun. Zufällig ergibt sich gleich eine Gelegenheit, als die einzige Wache im Arbeitslager ein Nickerchen macht. Rosa und Horace schleichen sich erneut in die Werkstatt und dieses Mal ist der Akt schon sehr viel feinfühliger und, ich sag mal, gleichberechtigter. Beide erreichen den Höhepunkt, dann hören sie aber, dass die Wache aufgewacht ist. Und sie können sich irgendwie unbemerkt aus der Werkstatt schleichen, vor allem, weil, also, das müsst ihr euch so vorstellen, ja, die Leute sind in dem Steinbruch und arbeiten da und es gibt eine Wache, die aufpasst und die legt sich dann so ein bisschen zum Nickerchen ab und ab dem Moment wird einer abbestellt, der die Wache im Auge behält und alle anderen legen sich auch ab oder verziehen sich irgendwie oder keine Ahnung. Also es ist so ein bisschen, alle lassen die Arbeit stehen und liegen und genau, tun nichts, solange die schläft. Jetzt hat der Horace den Job, auf diese Wache aufzupassen. Oh nein. Genau, oh nein. Aber er war natürlich nicht auf seinem Posten. Also wacht diese Wache auf, sieht das irgendwie, also den ersten, den er entdeckt, ist Flapper mal wieder, stürmt auf den Flapper zu und macht den halt richtig rund, was ihm eingefallen ist, hier zu pennen und das auszunutzen, dass er eingeschlafen ist. Und aber gut, die Lage beruhigt sich irgendwann wieder, das geht relativ glimpflich aus. Die nehmen die Arbeit wieder auf und auch Horace kann sich irgendwie wieder zurück ins Lager schleichen, ohne dass das irgendwie auffällt. Was hat er da jetzt für so ein Standing? Weil jetzt könnte ich mir langsam vorstellen, dass da die Mitgefangenen echt sauer werden, wenn der sie da so im Stich lässt auch. Ja, ich glaube, die sind verständnisvoll. Ja, ich wollte gerade sagen, ohne Scheiß. So, heftige, langanhaltende Regenfälle machen das Arbeiten Ende August. Ergüsse. Ja, danke, das ist eine gute Verbesserung. Heftige, lange anhaltende Ergüsse machen das Arbeiten Ende August zur Tortur, also August 1941. Eine Tortur, bei der schlussendlich ein Gefangener beinahe seinen Fuß einbüßt. Ja, weil so Marmor wird relativ schnell, relativ glitschig, wenn er nass wird und die müssen schwere Platten rumheben und dann fällt tatsächlich beim Verladen auf den Wagen einmal so eine schwere Platte runter und zermatscht ihm so den Fuß. Das führt dann doch dazu, dass die Arbeit unterbrochen wird, solange das Wetter so schlecht ist. Mhm. Und als sich das Wetter wieder bessert? Als sich das Wetter wieder bessert, bessert sich auch die Stimmung im Lager. Denn von dem Regen hat sich so ein kleiner Badesee in diesem Steinbruch gebildet. Und tatsächlich dürfen die Gefangenen dann mal an einem Nachmittag einige Stunden ausgelassen in diesem See herumtollen. Was? Boah, mega ungewöhnlich. Also für Freiheiten zu kriegen. Ja, ja, mega ungewöhnlich. Also es ist halt einfach mal eine gute Gelegenheit. Ja, da waren Mond und Sonne und die anderen Planeten alle mal in einer Linie und sie hatten jetzt einfach Schwein und sie genießen das natürlich. Ja, weißt, Wasser, so ist ja überhaupt Mangelware. Jetzt in dem Lager nicht mehr so wie in dem anderen, aber das ist trotzdem nochmal eine ganz andere Nummer. Also sie toben jetzt da so ein bisschen rum, da treiben auch so ein paar Holzstämme drinnen rum, wo sie dann irgendwie raufklettern und reinspringen und das ist alles so lange lustig, bis einer weint. Und in dem Fall ist es Horace, der also nahe an so einem Baumstamm rankommt und in diesem Baumstamm ist aber, was sie nicht gesehen haben, so eine lange Eisenstange drin. Und die erwischt ihn am Kopf, woraufhin er irgendwie nach unten gedrückt wird und er sieht auch nochmal sein Leben vor seinen Augen vorbeiziehen. Ja, also es ist irgendwie, er wird unter Wasser gedrückt und er weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und er schmeckt Blut und dann wird es nur noch dunkel. Es grenzt an ein Wunder, dass seine Mitgefangenen ihn in der trüben Brühe überhaupt finden können. Ja, es ist ein, dass sie überhaupt aufgepasst haben in dem Moment, dass jetzt eine weg ist. Naja, die waren schon irgendwie so zusammen da zugange, aber das waren so, ich weiß nicht, 5 Meter tief oder so an der Stelle und auch diese ganze Steinbruch, das ist ja staubig und alles, also das Wasser ist saumäßig trüb und dreckig, du siehst eigentlich nichts, auch wenn du untertauchst. Und tatsächlich schwimmen die anderen dann dahin und tauchen unter und einer findet ihn dann und sie ziehen ihn wieder hoch. Sie ziehen ihn dann raus, er atmet aber erstmal nicht und sie versuchen ihn sofort wieder zu beleben. Und das funktioniert aber jetzt nicht gleich. Und am Anfang steht auch der Lagereigentümer Rauchbach dabei. Der geht dann aber zurück ins Büro und ist auch so ein bisschen unter Schock und erzählt dann auch seiner Tochter davon, von diesem schrecklichen Unglücksfall. Oh. Die ist erschüttert, ja, muss sich arg beherrschen, dass sie nicht sofort in Tränen ausbricht vor ihrem Papa. Weil er weiß auch, wem das passiert ist. Weil er auch weiß, wem das passiert ist. Naja, der Rauchbach hat ja auch ein ganz gutes Verhältnis zu dem. Ne? Die haben sich auch schon gehalten, also die kennen sich schon. Und sie kann sich dann gerade so für einige Momente im Griff behalten und geht dann aber in ihr Zimmer und schluchzt. Ja? Also die hat es offensichtlich auch so ein bisschen erwischt im Herzen. Vermutlich bricht es halbwegs zeitgleich auch aus Horace heraus. Das Wasser, das er in die Lungen bekommen hat. Also sie beleben ihn wieder. Es hat zwar gedauert, aber sie schaffe es tatsächlich, ihm das Wasser wieder aus den Lungen zu drücken und sein Herz wieder zum Schlagen zu bringen und ihn zu beatmen. Und japsend spuckt er sich zurück unter die Lebenden. Es dauert jetzt aber einen ganzen Tag, bis auch Rosa davon erfährt. Warum sage ich eigentlich immer Rosa? Ja, ich wollte gerade sagen, sie heißt Rosa. Ja, sie heißt Rosa. Wie die Farbe. Weil du von einem Jim redest und einem Engländer und dann klappt eine Schlesierin. Ja, es hat noch einen Aspekt mehr, den ich euch aber jetzt noch nicht erzählen möchte. Erst in Rosa. Ein paar Stunden. Erst wenn wir im letzten Drittel sind und nicht wie jetzt noch im ersten Drittel. Das meinst du nicht ernst, oder du willst mich einfach nur ärgern. Also es dauert einen ganzen Tag, bis Rosa beim Abendbrot erfährt, dass ihr Liebster doch nicht ersoffen ist. Und ihre Eltern beobachten so ein bisschen verwundert, dass sie nach dieser Nachricht kein Bissen mehr hinunterbekommt. Ich glaube, der Vater wittert an der Stelle schon was. Denn kurz darauf nimmt er auch den Horace zur Seite und befreit ihn von der schweren Arbeit im Steinbruch und zeigt ihm stattdessen etwas abseits in so einem kleinen Wäldchen. Da stehen so große Marmorblöcke rum. Und er erklärt ihm jetzt, wie man da Bohrungen setzt in diesen Marmorblöcken, wo man dann Sprengstoff reinschieben kann, damit man die sehr gezielt entlang einer natürlichen Bruchkante in kleinere Marmorplatten zersprengen kann. Haben die das bisher alles nur manuell gemacht oder ist es jetzt einfach ein Skill, den er weitergibt, den bisher jemand anders gemacht hat? Das ist ein Skill, den er weitergibt, den jemand anders gemacht hat. Also bisher haben sie ja die Marmorblöcke aus dem Steinbruch rausgeschlagen und das sind jetzt halt Blöcke, die irgendwie in einem Wald, in einem nahen Wald irgendwie liegen aus irgendeinem Grund und die halt da jetzt verarbeitet werden. So, die werden jetzt da nicht so brutal irgendwie rausgeklopft oder keine Ahnung, das sind große Brocken und da kann man schöne große Platten rausmachen. Aber nur, wenn man die eben sehr gezielt, und das ist eine sehr, sehr, also da muss man schon ein gutes Auge haben, ein ruhiges Händchen, man muss genau wissen, was man da tut. Mhm. Man muss die entlang einer natürlichen Kante quasi sprengen und dann kriegst du auch schöne große Bruchstücke, mit denen du da was anfangen kannst. Das klingt jetzt aber auch aus einem weiteren Grund sehr interessant, weil jetzt plötzlich haben wir hier irgendwo Sprengstoff. Ja, also tatsächlich vertraut er ihm aber den Sprengstoff jetzt auch nicht oder zumindest nicht gleich an, sondern er überlässt ihm das Bohren, ja, und Sprengen macht dann jemand anders. Aber er bringt ihn zumindest war mal. War der Doppeldeutigkeit mit dem, er überlässt ihm das Bohren? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Aber ist gut, übernehme ich. Ja, ich habe jetzt nur gedacht, weil hier Dominik gerade mal fehlt. Solche Einwürfe bringen. Also Horace ist natürlich sehr geschickt, ja. Ich meine, der ist nicht auf den Kopf gefallen, ja, er ist am Kopf getroffen, aber nicht auf den Kopf gefallen. Und er zeigt sich sehr geschickt und tatsächlich lässt ihn der Lagerleiter dann auch nach ein, zwei Nachmittagen, wo er ihm das irgendwie gezeigt hat und beigebracht hat, dann schon auch mal für kurze Zeit allein und lässt ihn da ein bisschen am Werk. Und diese Zeiten, wo er ihn dann auch allein lässt, sind ja auch so ein Stück weit Vertrauen und das Vertrauen wächst mit der Zeit. Also er darf dann immer weiter mal, immer länger mal im Wald allein arbeiten. Zitat. Aber nicht ganz allein, oder? Mit ein paar Leuten zusammen, oder? Zitat. Nee, ganz allein. Ich glaube nicht, Jim, dass du mich enttäuschen und fliehen wirst. Das Lager hier hat auch einige Reize. Du hättest es schlimmer treffen können. Das klingt jetzt schon sehr als ein er weiß Bescheid. Also ich sage das mit dem, ich glaube, er wittert was, können wir jetzt ändern in, ich bin mir relativ sicher, er weiß, was läuft. Aber wir finden das gut. Hast du? Naja, ich würde jetzt sagen, wenn er auch Schlesier ist, ist er da vielleicht auch nicht total verfeindet. Ja, wobei zwischen nicht total verfeindet und er kneipt meine Tochter mit 18 ist halt auch ein Unterschied. Nee, ist ja vielleicht auch nochmal eine Frage. Die Tochter hat ja schon Realitäten geschaffen. Und wie gehst du dann damit um? Naja, aber also ich möchte, soll ja auch nicht schwanger werden. Ich möchte jetzt mal auch mal behaupten, dass nur weil der Vater irgendwie was wittert oder was meint zu wittern, jetzt, dass der auch noch nicht unbedingt das ganze Ausmaß dieser Witterung überblicken kann, ja. Also, dass er vielleicht die schönen Augen sieht, aber andere schöne Dinge nicht. Nicht weiß, wie tief die Löcher sind, die da gebohrt werden. Ja, es ist ja, das heißt ja nicht, dass die sofort ja all in gehen, nur weil die was für den übrig hat. Hm. Ne? Ja. Kann ja auch sein, dass es ist einfach hier ihr Englischlehrer und er weiß, ach ja, die flirten so ein bisschen miteinander und ach, das ist ja eigentlich ganz nett. Ja, aber der und, muss ja auch sehen, dass sie geil wie Sau ist. Ja, er lässt sie ja dann auch, also sie schleicht sich da dann auch logischerweise in den Wald, wenn er da allein ist und er lässt es ja zumindest auch zu, wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob er das aktiv fördert, ja, dass er sagt, so, ich habe ihn mal wieder, zwinker, zwinker, alleine im Wald gelassen, zwinker, zwinker, ich komme in 25 Minuten zurück. Ja. Also ich glaube auch irgendwann im Leben eines Papas gehört es ja irgendwann auch ein Stück weiter zu, nicht so genau hinzugucken. Ja, vielleicht. Und mit 17 ist ist man ja in der Zeit auch alt, ne? Ja, aber die SS bläst ihm auch den Marsch. So, also, der kann ja nur verlieren, wenn das rauskommt, so. Ja, gut, ist jetzt die Frage, wie weit die SS gerade weg ist. Und ob es was ändern würde. ich meine, ich stelle mir jetzt mal eine pubertierende, beziehungsweise jetzt schon sehr reife Tochter, wie du sagst, mit 17, war ja damals schon sehr viel. Da war eine andere schon Oma. Naja. Naja, ja, vielleicht nicht gleich Oma, aber zumindest schon sehr weit. Ist halt auch die Frage, ne, wenn die Tochter meint, das zu machen, hast du lieber noch ein bisschen Einfluss auf sie? Oder sagst du der Tochter nein und hast halt die Gefahr damit, dass die Tochter dann halt sagt, ja gut, dann mache ich mein Ding. Genau, also das, genau, es kann dir halt passieren, wenn du dich dagegen stellst als Vater, vielleicht war der einfach wahnsinnig weitsichtig, dass du dann deine Tochter damit von dir wegstößt, so. Naja, und sie es dann erst recht macht. Genau. Also, wir haben die Zeit jetzt, wo er allein im Wald ist und klar, dass das auch Zeit ist, die Rosa nutzt, um ihre körperlichen und seelischen Gelüste zu befriedigen. Kurze Frage, und denkt er eigentlich noch an Eva? Zu Hause? Eva ist überhaupt kein Thema mehr. Okay. über Eva also werden wir kein Wort mehr verlieren. Gut. Ganz im Ernst, es ist ja irgendwo auch dann, also so romantisch wie der Gedanke ist, aber sie hat ja so krass viel durchgemacht, wenn er jetzt halt diese körperliche Freude genießen kann. So. Ja, aber für mich wäre halt noch die Frage, hat er dann noch einen moralischen mit, ah, aber zu Hause wartet meine. Aber dieses Durchgemeint, das ist ein wahnsinnig guter Punkt, weil ich glaube, wenn du nach so einer Erfahrung, wir sind ja noch nicht am Ende, aber mal, falls du nach so einer Erfahrung nach Hause kommst und da ein Mensch ist, der überhaupt keine Ahnung, also eine Ahnung vielleicht schon, aber der überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da überhaupt mit dir passiert ist, wie dich das menschlich verändert hat und der einfach auf dem gleichen Stand mehr oder weniger ist wie ist halt traurig, weil der Mensch halt auch nichts dafür kann. Nee, so. Natürlich nicht. Aber ich wollte gerade sagen, so läuft's doch, oder? Das ist aber halt auch ein Ding unserer Großelterngeneration, wie viele Männer da dann aus, auch zum Beispiel aus Kriegsgefangenschaft wieder kamen und dann auch die jeweiligen Frauen dazu auch gesagt haben, so an, ich habe den nicht wiedererkannt, der war so ganz anders und. Summersby. Ja. Naja. Es war jemand anders. Kann ja auch mal passieren. Ja, also. Da hat bestimmt jeder in der erweiterten Verwandtschaft irgendwo einen Fall, der sowas erzählen kann. Ja, mein Opa war tatsächlich auch Kriegsgefangener in Russland und ich ärgere mich bis heute, dass ich da nie mehr das alles mal genauer habe erzählen lassen. So, ne? Das ist halt irgendwie, sind Geschichten, die halt irgendwie verloren sind. Ja. Aber früher hat mich das halt nicht interessiert. An der Stelle vielleicht noch eingestreut ein ganz tolles Audioprojekt, das heißt, ich überlege gerade, sowas wie Zeugen berichten, wo wirklich ungeschnitten einfach von Verfolgten im Dritten Reich einfach erzählt wird, einfach nur erzählt wird, ohne dass das Ganze so als Feature aufgearbeitet ist oder so, gibt es beim BR zum Hören. Ja, ist wichtig, ne, weil die Generation gibt es nicht mehr lange. Zu etwas Fröhlicherem. Das erste Wiedersehen nach dem Beinahe-Tod ist jedenfalls reich an Tränen und anderen Körperflüssigkeiten. Sie stellen beide fest, dass das jetzt nicht nur ein harmloser Flirt mit Benefits ist, sondern dass die sich wirklich beide Hals über Kopf ineinander verliebt haben. Aber das ist jetzt die Liebesgeschichte. Ich habe ein bisschen Angst. Ja. Okay, gut, weil die klingt noch nicht schlimm bisher. Vielleicht wird es auch einfach. Warum muss sie denn schlimm sein? Nein, du bist. Naja, ich sag mal, was dem Typ widerfahren ist und einfach allen Leuten da im Außenrum, ist ja auch schon einfach schrecklich und schlimm. Okay. Wir sind auch noch nicht am Ende. Dieses Wäldchen wird die beiden nicht nur einmal splitterfasernackt und wild stöhnend zu Gesicht bekommen. Also sofern man ein Wald hat kein Gesicht. Ja, genau. Sofern man diesem Bild sich mit dem Bild anfreunden kann, dass ein Wald ein Gesicht haben. Zu Gesicht? Ach so, wegen zu Gesicht. Gut. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Spruch, den ich nicht kenne. Aber das mit dem nacktem Wald und Pimpern und überhaupt, und das setzt jetzt aber voraus, dass unser Horace Jim den Vorfall mit dem Schotten McLachlan überlebt. McLachlan. Das ist ein schöner Name, McLachlan. Was war denn da für ein Vorfall? Denn dieser Schotte, der hat jetzt, wie soll ich sagen, es ist ja in so einem Lager so, dass der Jüngst schon überlegt, was er sagen muss, dann bin ich jetzt echt gespannt, was kommt. Ja, weil ich den Satz jetzt nicht vorformuliert habe, der ist mir jetzt spontan. Also hier ist das Skript irgendwie voll gerne spontan. Alles ist erfunden. Eine spontane Eingebung. Was so eine Zeit der Auszehrungen mit dir macht, ist ja irgendwann, hast du einfach keine körperlichen Gelüste mehr. So, keine sexuellen Gelüste, körperliche vielleicht schon, aber keine. Deswegen die neckische Anekdote mit der Erektion von vorher. Genau. Das zeigt, dass es in dem Lager den Leuten besser geht, dass die jetzt wieder sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen und das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Horace ist sicher einer der glücklichen Fälle, die eine ganz, wie soll ich sagen, gesellschaftlich akzeptierte Form der Kanalisation dieser sexuellen Gefühle. Ich verstehe vollkommen, was du sagen willst. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Hashtag Donkey Doku. Es gibt andere, die sich da nach Alternativen umsehen, um das mal vorsichtig zu formulieren. So zum Beispiel jetzt der Schotte McLachlan. Der hätte sich auch nie als Homosexueller beschrieben oder gefühlt oder irgendwas. Der hat auch schon Erfahrungen mit Frauen gesammelt. Aber so ein Arsch hat halt auch Reibung. Der ist jetzt halt in diesem Lager und guckt halt nicht den Frauen, sondern den Männern hinterher. Und der macht jetzt dem Horace schon seit einiger Zeit schöne Augen. Also schöne Augen und anzügliche Bemerkungen. Jetzt muss man auch dazu sagen, Homosexualität, und ich hoffe, dass jetzt darauf wollte ich mit dieser Ausführung eigentlich hinaus, das ist in dem Lageralltag, zumindest hier in Freiwaldau, was halbwegs Normales. Ja, also in einem Lager, wo es den Leuten nicht wirklich hundeelend geht, sodass die jeden Tag kurz vorm Tod stehen, glaube ich, passiert es. Also ist es ein offenes Geheimnis. Geheimnis deshalb, weil eigentlich ja da niemand drüber redet, schon allein, weil man weiß oder weil man glaubt zu wissen, was Nazis mit Homosexuellen machen. Schon allein. Naja, und ich glaube auch in England war es jetzt auch nicht unbedingt so en vogue, damit öffentlich hausieren zu gehen. Ja, das auch. Aber das ist so ein typischer Fall von, ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, das ist ja auch in so Gefängnisfilmen immer, wenn dann immer in der Dusche irgendwie hebt die Seife auf und bla bla. Ich glaube, da ist so viel Machtding dabei im Gefängnis. Naja. Aber am Ende des Tages so, also ich hole mir doch lieber einen runter dann. So, weißt du, wo ist denn das Problem? Ist ja nicht so, dass es nicht für den Mann und die Frau ohne Probleme einfach mit persönlichem Einsatz geht. So. Ja, ich glaube, also ich kann mir ich glaub, kein Szenario vorstellen, also, wo ich lieber einen Mann vögel, als er es mir einfach runterholt. Ich bin mir sicher, aber dass ich auch unser eins das einfach nicht, wir haben nicht die geistigen Kapazitäten, uns das vorzustellen. Dumm, oder? So eine Situation, ja, du bist zu dumm, um dir so eine Situation vorzustellen. Boah, ja. Jahre in einem Gefangenenlager. Ich kann mir auch vorstellen, dass das. Jetzt wird es natürlich ganz dünnes Eis. Ne? Da müssten wir jetzt natürlich ordentlich Ahnung haben an der Stelle. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so ein Stück weit auch so eine gewisse sexuelle Aggression. Das sind wir wieder bei dem Macht. Die dann noch mit dabei ist. Naja, Herrgott. Also ich meine, more power to you, wenn es ihnen taugt, dann soll sie es machen. Aber also das hat. Man kann sich's wirklich immer schwer vorstellen. Ich glaube, dass das neben der reinen Körperlichkeit einfach auch noch mehrere Dimensionen hat. Ja, das ist einmal sicherlich körperliche Lust. Das hat aber sicherlich auch was mit Macht zu tun in so einem Fall. Vielleicht aber auch was mit Nähe, ja, und so. Mhm. Einfach auch wenn man das dann vielleicht nicht zugeben kann als Mann, um sein Gesicht nicht zu verlieren, aber vielleicht auch einfach das Sehnen nach irgendwie Nähe und nach Geborgenheit und Körperlichkeit. Also das hat, glaube ich, einfach ganz viele Aspekte, die wir uns einfach nicht wirklich vorstellen können. Okay. Speziell du, Dominik, der du strunzend und dumm bist. Genau. Das, danke. Da, noch eine Ergänzung, die ich gerne übernehme. Also man muss jetzt über diesen McLachlan noch wissen, außer dass er einen schönen Namen hat. Im Lager sind die Schotten und die Engländer so ein bisschen unter sich. Ja, das ist ein bisschen so wie Gefängnisgangs. Die Schotten sind jetzt eher so die Derben. Die schotten sich, ja. Ich habe so viele Gags liegen lassen, weil ich vorhin keine Zeit mehr für die Überarbeitung hatte. Und jetzt hauen sie mir die, das sind eigentlich meine Gags, die ihr mir hier umhaut. Also die Schotten. Mann. Ja, genau die offensichtlichen. Gut. Also, die schotten sich ab so ein bisschen. Die Schotten sind dabei wegen so die derben Burschen, ja, um den Klischees vollends zu entsprechen. Aber es sind auch die, mit denen man sich jetzt nicht ohne Grund einfach so anlegt. Horace ist ja, wir haben ja schon festgestellt, ist ja ein relativ gewitzter, aber auch angstfreier Bursche. Der konfrontiert den Schotten jetzt auf diese vielen Anzüglichkeiten hin und er sagt ihm, er soll ihm einfach keine Schwulen anmachen mehr machen. Ja? Also er nimmt die zur Seite, er macht es nicht vor versammelter Mannschaft, aber er sagt ihm schon sehr direkt, was er davon hält und dass er das doch bitte einfach stecken lassen soll. Das bringt jetzt aber diesen McLachlan wieder so ein bisschen auf die Palme, dass er offen als Homosexueller bezeichnet wird, wenn auch nur unter vier Augen. Und es eskaliert jetzt so ein bisschen in so einem richtigen Streit unter den beiden, den sie dann in einem improvisierten Boxring nachts mal in einer der Gefangenenunterkünfte austragen. Oh, aber richtig. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt gibt es so eine Prügelei einfach. Nee, richtig ordentlich mit einem Schiedsrichter und so. Ja, ich meine, ihr wisst ja, wie sowas läuft. Sophisticated. Der eine sagt, ich finde dich süß, der andere sagt, ich bin nicht schwul und der dritte sagt, was hast du über meine Mutter gesagt und so weiter, ja. Also, Boxring, das ist wohl auch, das machen die ab und zu wohl auch vielleicht, um sich ein bisschen zu unterhalten. Keine Ahnung. Das Lager ist deutlich entspannter. Das ist jetzt nicht der erste Boxkampf, den dieses Lager sieht, aber wahrscheinlich der erste unter jetzt genau so einer Konstellation, unter so einem, wollen wir es Liebesdreieck nennen? Horace. Wieso Dreieck jetzt? Na, weil ja zumindest noch eine Frau irgendwas damit zu tun hat. Okay. Am Rande. Das ist sehr konstruiert. Ja, ich weiß. Das ist, wenn ich Gags versuche, spontan zu machen. Das klappt halt immer nicht. Deswegen schreibe ich mir die auf. Horace erscheint jetzt absichtlich einige Minuten zu spät zu diesem Kampf, um seinen Gegner zu verunsichern. Ich wollte jetzt sagen, hier schön Hochstatus. Ich habe es nicht notwendig. Stream smart, sage ich. Hat er eine Entry Music? Ja, das ist das. Why can't eins. We be friends? Why can't we be friends? Das ist friends? Eins vor der Einlaufmusik. Ja. Okay. Sein Gegner ist 2 Köpfe größer und bringt auch einiges mehr auf die Waage, aber davor schreckt so ein Horace nicht zurück. Der Schiri sagt, ich will einen sauberen Kampf sehen, keine Schläge unter die Gürtellinie und wenn ich sage unterbrechen, dann tut ihr das auch. Die Antwort des Schotten ist, klar, dem unterbreche ich das Genick. Schau, der macht auch schlechte Witze, das bin nicht nur ich. Die ersten Schläge des Schotten gehen ins Leere. Also Horace, der hat, das habe ich vielleicht vorher nicht erwähnt, der hat kurz bevor er einberufen wurde, auch tatsächlich Boxtraining, wie du, Dominik. Ja, der hat Boxtraining. Vielleicht kannst du jetzt da uns ein bisschen die Box-Insights ich zu diesem Kampf. Ich finde es unvorstellbar, wie anstrengend Boxen ist. So allein, wenn du einfach nur gerade ausschlägst und dich bewegst die ganze Zeit. Ja, das bewegt sich. Das ist so der Wahnsinn, wie anstrengend das ist. Mhm. Ja, vor allem das moderne Boxen, also nicht dieses, ich bleibe in der Ecke stehen, krieg ein paar ab, aber teile dafür ordentlich aus, sondern dieses moderne. Ja, also modern ist jetzt auch nicht mehr so neu, ne? Aber dieses ordentlich Ausweichen ist halt viel effektiver, als ab und zu einen abzukriegen. Also ich habe ein immenses. Hänseln wie ein Schmetterling. Ich habe einen immensen Respekt vor Boxern. Jetzt. Jetzt. Vom so. Nein, aber keine Ahnung. Ich habe immensen Respekt vor mir selbst. Ne, aber ich verstehe das ja auch, wenn du dich erst mit einer Sache beschäftigst, fährst du ja auf die Tiefe von etwas. Ja, aber wie, also das ist so krass anstrengend. Dunning-Kruger-Effekt. Dunning-Kruger-Effekt? Sagt ihr was? Das ist, Leute, die sehr wenig über eine Sache wissen, tendieren dazu, ihre eigene Fähigkeit diesbezüglich deutlich zu überschätzen. Ah ja. Wenn du aber das ist wie wenn du das Studium gemacht hast, merkst du, was du alles nicht weißt. Genau, wenn du dich aber tiefgehender damit beschäftigst, dann kriegst du eine realistische Einschätzung und die sagt eben, ja, okay, ich weiß wahnsinnig viel noch nicht über dieses Thema, während andere, die offensichtlich weniger wissen als du, sich wahnsinnig überschätzen. Ja. Das ist Dunning-Kruger-Effekt. Die ersten Schläge des Schotten gehen ins Leere, während Horace, der da jetzt ein bisschen Erfahrung hat im Boxen, da so ein bisschen um ihn rum tänzelt und auch recht schnell 2 linke und einen rechten Haken zielsicher im Gesicht seines Gegners platziert. Der geht auch spontan mal zu Boden. Ich glaube, wenn du so nicht damit rechnest und mal so 3 Gesichtstreffer hast. Also ich habe tatsächlich in meinem Leben nur einmal live miterlebt, dass einer eine auf die Nase gekriegt hat. Und es war wirklich nicht so, wie man es in Filmen sieht. Sondern nee, überhaupt nicht. Da haben sich 2 halbstarke, also die waren vielleicht 15, keine Ahnung, gegenüber gestanden und der eine hat die Arme hochgenommen und nur so, also es sah nicht nach einem Schlag aus, sondern er hat einfach nur die Hand ausgestreckt und dem anderen so gezielt mitten auf die Nase getroffen und der ist zu Boden gesackt und war für ein paar Sekunden weg. Das ist doch auch, was alle möglichen Leute sagen, die so Schlägereien öfter gesehen haben oder ähnliches, sagen, es wird mega überschätzt, wie lange eine Schlägerei dauert. Schlägerei dauert in der Regel, also wenn wirklich 2 Leute aufeinander losgehen, dauert es keine Minute, weil einer von beiden liegt dann am Boden. Ja. Und ist einfach ausgenommen. Es ist halt oft, ist es keine so richtige Schlägerei, sondern mehr so eine Rauferei. So ein Rangeln, ne? Raufen. Genau. Ja. Weil wenn du wirklich Schläge platzieren kannst, dann ist schnell vorbei. Genau. Ja. Also sozusagen, wenn die Leute wirklich auf einen, ich hau den jetzt zu Klump drauf sind und nicht ein, ich will dem jetzt halt, keine Ahnung, wehtun, sondern wirklich ein, am besten so ungefähr so ein, ich will den jetzt umbringen, dann dauert es nicht lang. Ja, aber ein weiteres krasses Indiz, wie unfassbar das ist, dass du solche Schläge in Kampfsportarten halt einfach abhaben kannst. So. Aber das, ich meine, das gibt's ja auch tatsächlich bei so Olympiasachen, dass so 2 aufeinander losgehen, du denkst so, boah, beide mega krass trainiert oder so. Und dann irgendwie gibt's einen Schlag und die eine Person sackt wie so eine Kartoffel, sackt zu Boden und muss halt weggeschleppt werden. Neulich war wieder UFC-Großkampf. Ja, das und der bei Olympia beim 100-Meter-Lauf. Der Gregor, der McGregor hat's irgendwie innerhalb von 60 Sekunden beendet. Ja, also so mega geil. UFC ist auch UFC echt irgendwie, also ich fand ja immer, UFC ist eigentlich schon was es eigentlich nicht geben sollte. Aber das ist dieses, zu brutal. Aber Bare-Knuckle-Boxing setzt dem Ganzen jetzt noch, das ich habe es ja schon mehrmals gesagt, aber das bringt mich nachhaltig aus der Fassung, dass es so eine Sportart gibt, die Leute auch noch irgendwie echt ausführen. Aber mal Glück sagt, die wir noch jetzt hatten die da Boxhandschuhe? Bei Bare-Knuckle-Boxing nein, nicht. Die laut Definition jetzt nicht. Ach so, ja, natürlich nicht. Naja. Also ich glaube, der hat sich tatsächlich so ein paar Bandagen, also so ein bisschen was rumgewickelt, hat er sich schon. Ja gut, das ist aber eher Schutz der eigenen Finger, als ja, dass du dem anderen weniger wehtust. Ja, nur darum ging's. Naja. Freilich. Also, er schlägt jetzt diesen McLachlan einmal zu Boden und der geht eigentlich schon davon aus, dass der Kampf damit auch beendet ist, ja. Also, der Schotte sagt schon, irgendwie ist ein bisschen planlos und Horace bietet an, ihm aufzuhelfen, was jetzt dann, wie wir ja alle irgendwelche Filme kennen, eine ganz schlechte Idee ist. Und er kassiert dann auch die schottische Stirn direkt ins Gesicht, als er ihm nach oben hilft. Und das ist aber nicht so sportlich. Und kippt dann auch irgendwie für mehrere Sekunden weg. Ja, also ich meine, der Schiri ist auch irgendwie kurz mal, aber es ist halt dann doch einfach nur ein Gefangenlager. Und Horace rabbelt sich auf und ihm platzt der Kragen und er schreit den Schott noch an. Und ja, wenn du halt so eine Art von Kampf willst, dann kriegst du es auch. Und wo er gerade noch so überlegt und technisch eigentlich unterwegs war, lässt er jetzt einfach seine Wut Lauf und prügelt den, also es gibt tatsächlich noch sowas wie Runden, ja, aber er prügelt ihn zwei Runden lang, prügelt er eben sowas die Scheiße von aus dem Leib. Er hat aber schon so ein bisschen so ein Aggro. Ist das auch? Zu God of War Rage Mode. Spartan Rage. Also er richtet diesen Schotten, der wie gesagt zwei Köpfe größer ist als er, der richtet ihn so her, dass der Schotte zwei Tage lang im Lager herumgeführt werden muss, weil die Augen so zugeschwollen sind, dass er nichts mehr sieht. Damit ist die Sache ja nun mal geregelt. Mit solchen Augen kannst du niemandem mehr schöne Augen machen. Die Wochen und Monate ziehen ins Land. Im Dezember greifen die Japaner die USA an, während Horace dreimal in der Woche zum Bohren in den Wald geht. Bohren, ne? Ihr versteht. Rosa und Horace einigen sich darauf, dass er sie Rose nennen darf. So, das ist jetzt nämlich, deswegen bin ich die ganze Zeit mit diesem Namen so durcheinander. Weil er will keine Deutsche lieben und er möchte da möglichst sich davon entfernen. Ja, ja, ja. Und das ist für ihn so ein wichtiger Punkt. Und da hat er dann den Song für Bette Midler geschrieben. Nein, hat er nicht. Aber ich habe hier irgendwo als Zwischenüberschrift auch Johnny Cash zitiert mit I give my love to Rose. Er pflegt jetzt immer, sie mal meine englische Rose zu nennen. Ja, das ist auch ein sehr schönes Bild. Und wo er in Lager 8 in Posen im Winter so gefroren hat, wie er noch nie in seinem Leben gefroren hat, wälzt er sich ein Jahr später im Winter mit Freuden nackt auf dem nasskalten Waldboden. Das auch so unterschiedlich kann sein. Ne? Einmal stürzt sich und einmal macht sie überhaupt nichts aus. Ja gut, aber das ist ja, glaube ich, auch mal sowohl körperlich als auch moralisch in einer ganz anderen Verfassung. Ganz anders. Ganz anders. Immer mal wieder versucht er mit Rose über Flucht zu sprechen. Sie dazu zu bringen, dass sie ihm Geld, einen Pass, Landkarten, irgendwas besorgt. Sie aber schätzt es als ziemlich unmöglich, ja, um nicht zu sagen unmöglich. Was. Für mich ist auch immer noch die Frage, ich habe gerade festgestellt, unmöglich kann man nicht steigern. Ja, wie, ja, wo eben. Will er hin, genau. Vor allem? Wie soll er da rauskommen? Polen ist so weit weg von England und da sind so viele Deutsche dazwischen und die Staaten in der Nähe, die sind jetzt auch nicht unbedingt in die Sowjetunion fliehen oder so, genau, eine mega gute Idee. Die sind jetzt auch nicht unbedingt die beliebtesten Ziele. Also verweigert sie ihm an der Stelle so ein bisschen die Zusammenarbeit. Oder sie nimmt halt seinen Penis in die Hand und lenkt vom Thema ab. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nicht unbedingt das. Gibt's Fotos von der? Sie will, dass er weggeht. Gibt's Fotos von der? Wir können dann mal gucken. Eines Tages trifft Horace seine, ich glaube nicht, aber wir können mal gucken. Trifft Horace seine Rose tränenüberströmt im Wäldchen an. Sie hat erfahren, dass die Gefangenen in ein anderes Lager verlegt werden sollen. Oh, ich wollte es nicht noch gerade fragen. Das Lager soll gut und modern sein, mehr Duschen, mehr Essen, warmes Wasser, ein Freizeit- und ein Konzertsaal sogar, was ich mir echt abgefahren finde. Aber halt weit weg. Was wahrscheinlich einfach irgend so eine Baracke ist. Aber also, weit weg von Rosa Rauchbach. Dann ab auf den LKW, 3 Stunden zum neuen Lager, dort Mittagessen, wieder Kohlsuppe, diesmal mit Fleisch und Gemüseeinlage und so viel Brot, wie die Gefangenen essen wollen. Also, hallo. Okay. Der Einzige, der nichts isst, ist Horace. Das fällt jetzt auch den anderen auf, Wegen der Dame. Ich habe jetzt hier stehen, die bislang noch nichts von der Liebschaft an. Entscheidet selbst, ob die was davon an können oder nicht. Ich halte es für unmöglich, dass die das noch nicht mitgekriegt haben. Aber sowas macht doch die Runde, das glaube ich auch. Es ist jetzt nicht so, dass er damit im Lager rumprahlt. Ja. Nee, aber dass er immer verschwindet und so und allein arbeitet und die hübsche Tochter. Genau. Und das ist schon, also selbst wenn sie keine Gewissheit hätten, die Gerüchte müssen doch die Runde gemacht haben. Aber der Unterschied ist, wenn er jetzt fromm und frei darüber irgendwie abledern würde, dann würde das, glaube ich, sehr viel Neid schüren, den vielleicht dann mal einer irgendwie offiziell an einen Lagerleiter ranträgt oder so. Ja, solange das so im Gerüchtsstadium ist, glaube ich nicht, dass sich einer durchringt, ihn jetzt anzuschwärzen. So, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied an der Stelle. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der noch ein relativ gutes Standing hat durch die ganzen Aktionen, die er bis jetzt gemacht hat. Das auch, ja. Aber er ist ja, also ich glaube, es ist Thema bei den anderen, die ahnen schon was, aber es ist nicht offen kommuniziert, es ist nicht komplett transparent, was da passiert. Mhm. Also ist es, sie kennen vielleicht nicht das ganze Ausmaß. Später an dem Tag gibt es noch eine große Überraschung. Und zwar gibt es Post aus der Heimat. Freilich kontrolliert und zensiert, aber immerhin. Nach 2,5 Jahren das erste Lebenszeichen von und an zu Hause. Also sie dürfen auch sogar zurückschreiben. Kriegt jetzt Brief von seiner... Nein, weil die kam ja nie wieder vor, hat der Jürgen gesagt. Genau. Die, er schreibt mit seiner Familie. Also nicht mit Eva. Also zumindest weiß ich nichts von Briefen mit und an Eva. Sie kriegen dann auch noch Pakete vom Roten Kreuz mit Kerzen, Streichhölzern, Dosenfleisch, Zigaretten und Schokolade drin. Was jetzt schon, wow, echt, schon, es ist kurz vor der PlayStation 4, ne? Also hier ein sehr modernes Gefängnis. Im September 1942 sind wir hier. Und Horace bekommt jetzt auch wieder den Friseursposten im Lager. Also 8 Stunden relativ entspannte Arbeit, relaxte Haftbedingungen, menschlich okayische Behandlung. Mit Anführungszeichen. Es gibt keine Zäune, weil wohin sollen die denn abhauen? Ja, insgesamt ist das also unter objektiven Kriterien das beste Lager, in dem sie bisher waren. Trotzdem ist Horace zutiefst unglücklich. Ja, ihm fehlt seine Rose. Ihm fehlt seine Rose. Und dann aber sitzt eines Tages plötzlich ein überaus, also fast schon unangenehm fröhlicher Dave bei ihm auf dem Friseurstuhl. Wer ist denn der Dave? Wer ist denn der Dave? Der ist jetzt nicht weiter wichtig, deswegen habe ich den jetzt auch nicht größer eingeführt. Der heißt ja Dave, das ist halt einer von den anderen Mitgefangenen. Aber der erzählt jetzt auch Horace, warum er so gute Laune hat. Er hat nämlich, also Dave ist nicht im Lager zur Arbeit eingesetzt, sondern in einem nahen Wald. Und dort hat er Rosa gesehen. Oh. Und die sucht schon seit Monaten alle Gefangenenlager in der Umgebung ab. What? Nach ihrem Geliebten. Und dann hat sie im Wald die Mitgefangenen von ihm erkannt und hat auf einen günstigen Moment gewartet und einen davon heimlich angesprochen. Das ist ja wirklich schnuckdig. Und sie hat ihm eine Nachricht für Horace mitgegeben. Einen Brief, den Dave ihm jetzt auch überreicht. Ficken? Fragezeichen. Kreuze an. Ja, nein, vielleicht. Mehrmals. Horace werden die Knie weich. Er ist nicht in der Lage, den Haarschnitt ohne Verletzungen zu Ende zu bringen. Also sie. Ich frage mich ja auch gerade ein bisschen, ob da nicht irgendwann mal die Nachricht kommt mit einem, irgendwie wölbt sich da etwas unter dem Kleidchen. Horace schreibt einen Brief zurück, der auch über den Waldbriefträger dann zu seiner Rose findet. Achso, ja klar, er ist nicht im Wald. Ne? Er ist nicht er im Wald. Nicht den. Und das muss man sich jetzt mal kurz vor Augen führen. Allein für diesen Briefwechsel fährt sie 1 Stunde lang mit dem Zug dahin und latscht dann noch irgendwie ein ganzes Stück lang durch den Wald, bis sie da irgendwie diese Leute trifft. Und das hat sie jetzt mal über die letzten Wochen und Monate gemacht, um ihn überhaupt erstmal zu finden. Ich würde mal sagen, die Olle hat es ein bisschen erwischt. Mhm. Das beflügelt Horace jetzt ungemein, logisch. Ja? Das lässt ihn jetzt über Ausbruch nachdenken. Er ist als Friseur im Personalquartier untergebracht. Das ist eine kleinere Unterkunft als die anderen Baracken und halbwegs Gefangenenluxus mit einem kleinen Ofen sogar, aber halt auch mit vergitterten Fenstern. Ich meine, gut, sind wir noch im Knast. Horace findet raus aber, dass man bei dem Fenster die Verblendungen des Fensterrahmens irgendwie abnehmen kann und dann müsste man eigentlich nur noch die Sicherung der Gitterstäbe irgendwie die Splinte freilegen und wenn man die dann irgendwie mit irgendwelchen Spucke und Fingerspitzengefühl rauspopelt, dann kriegt man es tatsächlich hin, dass man einzelne Stäbe aus diesem Fenster entfernt. Und dann macht er das, logischerweise, kriegt er irgendwie einen Stab raus, 2, 3 und er schafft es dann oder er kann mit Hilfe seiner Mitgefangenen, kann er sich quasi da ein Stück weit hochheben lassen, durchs Fenster hieven und er könnte nach draußen fliehen. Ich meine, es gibt keine Zäune, ja, also er könnte auf diesem Weg einfach abhauen. Jetzt ist aber für mich die Frage, lassen die anderen den alleine gehen? Ja, schauen wir mal. Es ist ja auch so, es gibt trotzdem auch Wachen, ne? Also die Wachen, naja, die machen regelmäßig ihre Runde über den Hof. Die sind aber so fest in ihren Routinen, dass Horace sich einfach jetzt ein paar Nächte um die Ohren schlägt, um sich da ans Fenster zu setzen und die Wachen zu beobachten und dann relativ zuverlässig sagen kann, wann, wie viele Wachen wo sind, wo Zigarettenpausen machen, wo sich unterhalten. Er besorgt sich dann ein paar falsche Stäbe aus irgendwie, keine Ahnung. Butter. Oder einem Brot. Seife Brot, Brot dürfen sie ja. Ja, aber Seife macht man das doch immer so. Pistolen aus Seife schnitzen, ja, aber ich glaub, und so. Seife war da eher wie eine Mangelware. Das stimmt. Also er besorgt sich, ich glaube, aus einer Werkstatt so ein paar falsche Stäbe. Naja. Und die können dann seine Mitgefangenen, wenn er aus dem Fenster gestiegen ist, so einsetzen, dass es von außen unverdächtig aussieht, dass er aber trotzdem von außen zurückkommen kann. So, das ist ja der wichtige Punkt, dass er auch wieder dann Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was er vorhat. Ihr Fenster aus Lakritz. Fenster aus Lakritz? Ich kenne nur. Zu die Stäbe. Ich baue dir ein Häuschen aus Aspik. Ah ja, aus Schweinskopf. Schweinskopf sitzt. Die Fenster sind aus Aspik, so rum war's. Oh Gott, das ist doof. Das Niveau. Und dann, an einem der folgenden Abende um kurz vor 11 wagt er einen Versuch. Und das hat er natürlich mit seiner Rose per Brief vorher irgendwie abgesprochen. Was aber auch höllisch gefährlich. Höllisch gefährlich, aber irgendwie musste es ja machen, ja. Irgendwie musste ich ja koordinieren. Mhm. Und seine Flucht verläuft dann erstaunlich unspektakulär. Also der puppelt diese Gitterstäbe raus, als die Wachen vorbei sind. Er lässt sich dann hochheben, rollt aus diesem Fenster raus, irgendwie läuft zum Gemüsebeet, macht dort kurz irgendwie, versteckt sich dort kurz im Schatten, schaut sich um und läuft von da aus dann zu dem Waldrand und schon ist er weg. Schon nach wenigen Metern im Wald wird er von seiner Rose umgeworfen, die sich ihm überschwänglich in die Arme schmeißt. Sie küssen sich und lachen und dann bemerken sie eine deutsche Patrouille. Oh, ja. Also sie, es ist auch ein bisschen dumm, muss ich sagen, ja, so auf den ersten Metern im Wald sich dann irgendwie so auffällig zu benehmen. Sie legen sich sofort hin, Mucksmäuschen still, ducken sich tief ins Unterholz und beobachten die Soldaten, die ganz offensichtlich was gehört haben und sich jetzt aber uneins sind, ob sie nachsehen sollen oder nicht. Oder deutsche Soldat, wenn er nicht beobachtet wird, ist, glaube ich, auch an sich eher faul. Faul. Hey Klaus, sollten wir nachschauen? Ich weiß nicht. Nein. Und hörst du den Uhu? Nein, ich glaube, wir hören mal auf den. Gut, geht weg. Und sie einigen sich dann darauf, dass sie stattdessen einfach ihre Runde beenden und die Gitterstäbe von den Fenstern kontrollieren. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann kann ja auch kann ja auch nichts im Wald sein. Also tatsächlich, sie kontrollieren die Gitterstäbe jetzt aber nicht so genau. Okay. Also sie zählen, ob alle da sind, glaube ich, keine Ahnung. Jedenfalls ziehen sie wieder ab und es war wirklich knapp, woraufhin Rose und Horace dann auch tiefer in den Wald gehen und dort eine kleine Kapelle entdecken, die dann in jener Nacht zu ihrem Liebesnest wird. No. Sie sind nackt, sie sind leidenschaftlich, sie sind laut, hier sind sie wirklich ungestört. Erst gegen 3 Uhr morgens tritt Horace den mental ungleich schwierigeren Rückweg an. Tatsächlich bricht er aber genauso problemlos in das Gefangenenlager ein, wie er vorher ausgebrochen ist. Kleiner Spoiler, die werden das jetzt regelmäßig machen. Mehrmals die Woche. Allein 7 Mal in diesem Monat. Und es geht aber nicht nur um Sex. Ja? Rose ist für Horace auch die propagandafreie Nachrichtenquelle für den Kriegsverlauf. Ah, verstehe. Also das heißt, da kommen dann auch wieder Infos in das Lager rein. Das ist jetzt auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So erfährt er jetzt dann auch, dass Stalingrad aktuell von den Deutschen umzingelt ist. Und, also zum Beispiel. Das sind jetzt nicht so tolle Neuigkeiten. Das sind jetzt nicht so tolle Neuigkeiten, nee. Aber das heißt für uns jetzt, die jetzt ja wissen, wie es dann weitergeht, dass so langsam dann die Wende im Krieg vielleicht die anbricht, sage ich es mal vorsichtig. Der wichtige Punkt an der Stelle ist aber, dass über ihn jetzt solche Nachrichten auch ins Lager kommen. Und das interessiert jetzt seine Mitgefangenen und das sollte jetzt eure Frage beantworten, warum sie ihm denn jetzt da freiwillig helfen sollten, immer hier nachts zu seinem Städtchen zu verschwinden. Er ist halt jetzt die Nachrichtenstation. Ja. Und wie schön klischeehaft, dass man alles vom Friseur erfährt. Voll. Also alles schön und gut, ne? Solange das sich da um Kriegsneuigkeiten handelt, die anderen da interessiert von ihm hören wollen. Es gibt aber auch welche, die wollen am liebsten alle sexuellen Details. Ja? Mhm. Ein Gentleman schweigt. Aber es gibt einen Gefangenen, der da sehr beharrlich ist. Ja? Und der wartet auch immer schon nachts auf den Horace, wenn er wieder zurück ins Lager klettert und fragt ihn dann. Und Horace hat auch, glaube ich, so ein bisschen Angst vor dem. Und er hat auch ein bisschen Angst, dass der das Ganze vielleicht platzen lässt, ja, und verrät. Wenn er nichts verrät. Und wenn er nichts sagt. Tatsächlich einigt er sich mit ihm dann so ein bisschen, ohne das jetzt explizit auszumachen, aber so, sie einigen sich dann so durch schlüssiges Handeln, mehr oder weniger, dass er ihn immer nach so einem Stelldichein an seinen Fingern riechen lässt. Mhm. Und damit ist es dann okay. Okay. Mhm. Es ist schon ein bisschen creepy. Also, das ist absolut, ich finde das, ich habe hier stehen, unangenehm invasiv, aber. Das ist das ist halt der Preis, den Horace für seine nicht mehr ganz so fernen Beziehung zahlen muss. Naja. Ja, das ist halt so. Ist halt creepy, aber wenn der Creeper harmlos ist, dann. Hatten schon Schlimmeres heute. Ja. Nicht mal die Wintermonate halten die beiden Liebenden voneinander fern. Was aber halt schwierig ist, ne? Ich sag nur Fußspuren im Schnee. Hm. Oh, guter Punkt. Aber so, er ist. Vor allem auch einfach mehrmals die Woche, ne? Mehrmals die Woche. Und auch einfach, dass sie da einfach dreimal die Woche mit diesem Zug fährt. Ich glaube, spätestens jetzt weiß ihr Papa, was läuft. Ja. Naja. Ich wiederhole, er hat einen Riesenteil. Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon durchklingen lassen. Du hast es eigentlich ziemlich deutlich gesagt. Manchmal bringt Rose auch Käse und Wein mit. Und irgendwann fängt Horace aber auch wieder mit seinen Fluchtplänen an. Man, sie will davon nichts hören. Ja. Es geht ihm hier ja im Lager relativ gut. Ja. Ihm fehlt es jetzt so zumindest nicht an den wesentlichen Dingen. Sie sehen sich regelmäßig. Der Krieg, davon ist sie überzeugt. Der beginnt sich jetzt langsam in die Richtung der Alliierten zu wenden. Und es kann ja dann auch nicht mehr so lange dauern. Ja. Er soll einfach noch ein bisschen Geduld haben. War das schon abzusehen von der Informationslage, die diese hatten? Ja, ich sage, es ist jetzt gerade so der Wendepunkt. Ne? Also wir wissen das jetzt natürlich, kann damals halt, ich glaube, dass da die Hoffnung halt durchklingt, ja, bei ihr. Okay. Also okay. Man kann es, glaube ich, nach objektiven Kriterien, also wenn du jetzt nicht irgendwie der Militärstratege bist, ja, oder der da gut informiert ist, nee. So als schlesisches, jetzt wollte ich sagen Bauernmädchen, aber es ist ein Marmorsteinbruchsinhabersmädchen, da kannst du das unmöglich, glaube ich, beurteilen. Aber es ist natürlich, sie versucht ihn davon abzubringen, weil es ist halt saugefährlich, ja. Und sie will ihn ja nicht verlieren. Für den Moment. Ja, und er wäre auch weg. Ja, ja, er wäre auch weg. Ja, wir verlieren auf die eine oder Art, oder andere Art. Mhm. Für den Moment gibt er nach, aber das Zurückgehen nach dem Schäferstündchen wird halt jedes Mal schwerer für ihn. Auch wegen dem Schnee. Entgegen der Ansage des Fluchtkomitees versucht einer seiner Kameraden im Frühjahr 1943 aus dem Lager zu fliehen. Es ist schon der dritte Fluchtversuch von diesem einen Typen. Und er bleibt 4 Tage und immerhin 60 Kilometer lang verschwunden, bevor ihn die Deutschen aufgreifen. Das ist ein neuer Rekord. Und rekordverdächtig sind auch die Prügel, die er von der Patrouille bezieht, bevor er wieder zurückgebracht wird. Also der wird aufs Übelste zusammengeschlagen. Ich weiß nicht, ob er auch immer irgendwann wieder richtig laufen kann. Er kommt im Lager dann 10 Tage ins Loch, was im Winter jetzt auch relativ ungeil ist. Ja, plus halt, mit den Verletzungen. Ist halt wirklich ein Loch im Boden. Wo ihm dann auch letztendlich 4 Finger abfrieren. Was, 4? 4 Finger? Das sind ganz schön viel, hat er nur 10. Das sind 40. 4 von 10, ich würde sagen, das sind 40% knapp. Rund. Rundungsfehler. Und jetzt kommt man wieder rum, klamüsern, der Daumen ist ja kein Finger, dann wären es ja nur 8, das heißt, das ist 50%. Es kommt auf den Sprachgebrauch an. Manche Literatur schreibt davon, dass du 4 Finger und einen Daumen hast. Kleiner Finger, kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Weil du ja sozusagen, das ist ja das, warum Menschen gut Werkzeuge nutzen können. Ja, dass weil du der ist ja auch anders gelagert. So. Genau, diesen, wie heißt denn das auf Englisch immer so, also so diesen gegenüberliegenden Daumen, weiß da gibt es einen Fachbegriff dafür sozusagen, dass du halt dein Gliedmaß hast, was deinen anderen, was ja auch viele Tiere haben, gegenübersteht, dass du halt super greifen kannst und irgendwelche Dinge tun kannst. Ja. Krass. Ja, also er kann jetzt dann nicht mehr so gut greifen in Zukunft. Ansonsten erholt er sich tatsächlich im Lazarett dann halbwegs wieder und sobald er wieder aufrecht steht und laufen kann, flieht er erneut. Das ist jetzt aber eine nicht ganz so gut geplante Flucht. Also er rennt mehr oder weniger am helllichten Tag in Richtung Wald, will aber über so einen Stacheldrahtzaun irgendwie drüber und das ist halt eine ganz beschissene Idee. Ja. Also irgendwann liegt er total verheddert und überall blutend in diesem Stacheldrahtzaun, wo ihn seine anderen Gefangenen dann irgendwie rauszerren. Die Wachen machen gar nichts mehr an der Stelle, oder? Naja, die Wachen schauen sich das tatsächlich an der Stelle so lange an, bis sie ihn frei haben und dann fängt er sich halt eine Kugel ein. So. Eine Kugel? Ja. Also, okay, wohin? Es ist eine letale Kugel, ich weiß nicht, in welche Körperregion. Ist er tot? Er wird es nicht überleben. Ach, Schmarrn, echt? Nicht Horace, ne? Du weißt, dass wir von ihm anders reden. Also nein, habe ich nicht. Der Fluchtversuch, Mensch. Ach so, ich dachte, Horace hätte es gemacht. Die Freude in seinen Augen. Oh, es geht nicht mehr bis nachts um 12. Juhu. Okay, das hast du mir jetzt komplett verloren. Wow. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt auf den Boden der Tatsachen, dass ein Mensch, der uns doch ans Herz gewachsen ist, leider noch lebt, dass ich dich auf diese traurige Wahrheit. Nee, ich würde mal behaupten, er ist schon tot. Und für mich macht es keinen Unterschied. Boah, bist du hart. Okay. Also, sensibel kann ich. Ja, dieser Typ, der, aber das ist jetzt auch so ein bisschen Sinnbild für das Lager, in dem sie sind und die Stimmung und das alles gerade, also sie lassen da einen wirklich tatsächlich viermal abhauen, bevor sie ihn erschießen. Ja? Wenn Dominik von Sensibel liest, denkt er auch, das ist doch so ein französischer Käse. Sie haben andere Leute schon erschossen, weil sie Äpfel an jemanden weitergegeben haben. Ja, das mal nur so, um das so ein bisschen in Perspektive zu bringen. Horace, vielleicht auch deswegen, denkt jetzt noch mehr als je zuvor über Flucht nach. Und wir müssen auch immer wieder drüber uns überlegen, wie die untergebracht sind und welche Scheißbedingungen das trotz allem sind. Auch wenn wir gerade so in einem, es war richtig übel, jetzt wird's besser, das ist aber immer noch nicht gut deswegen. Nö. Es ist auch nicht gut, als er dann einmal auch noch nachts im Winter irgendwie gerade auf den Wald zuhält und dann Scheinwerfer sieht, die am Lager entlang fahren und da plötzlich ein Auto kommt. Und er sich gerade noch so am Gemüsebeet in so eine Schneewehe irgendwie werfen kann und dann ein Auto zum Lagereingang fährt und da SS-Soldaten aussteigen, die sich mal wieder nach dem Rechten umsehen wollen und erstmal an diesem Lagereingang da irgendwie stehen, rauchen, sich unterhalten und Horace da in dieser kalten, nassen Schneewehe liegt für, ich glaube, am Ende ungefähr eine halbe Stunde und versucht so wenig wie möglich zu atmen. Er ist dann völlig durchnässt, etwas unterkühlt. Es geht aber im Großen und Ganzen glimpflich für ihn aus. Ja. Er fliegt nicht auf und er kann sich dann ja auch mit Körperwärme wieder so ein bisschen aufwärmen. Also er geht zu seiner Rose. Ja, ja. Okay. Er insgesamt zehrt aber jetzt auch, obwohl das jetzt überdurchschnittlich gut ist für ihn und die um ihn herum vielleicht auch, das zehrt natürlich alles an ihm. Ja. Vielleicht zehrt auch zusätzlich der mangelnde Schlaf. Er hat jetzt auch nicht immer die Kraft, mit Rose wirklich zu pimpern. So manchmal treffen sie sich auch einfach nur. What? Ja, er schiebt es auf wirklich die schlechte Behandlung so als Gefangener. Manchmal quatschen sie auch einfach nur und planen ihre Zukunft mit Kindern in Neuseeland. Ah, wirklich Neuseeland? Naja, wo wollen sie leben, ja? Nach dem Krieg. So die Schlesierin ist dann in England sicherlich auch als Deutsche eher eingestuft, so, das okay, ist jetzt irgendwie okay, auch schwierig und im irgendwie kriegszerklüfteten Deutschland. Aber das gehört auch zum Commonwealth. New Zealand. Ja gut, aber Commonwealth und The Motherland sind noch mal Difference. Unterschiedliche Kontinente. Mein Kumpel, der Martin, fährt heute wieder zurück aus Neuseeland. Es ist ja auch dann wichtig, dass man ein Land findet, in dem man die Sprache versteht mitunter, ja. Also von daher, also sie planen halt Neuseeland, das klingt schön weit weg, das klingt nach Freiheit und nach Hobbits. Sie träumen da so ein bisschen, klingt nach Hobbits, aber Hobbits, los geht's. Sie werden sich nicht so ganz einig. Horace will ich war im Dorf, ist dir das bewusst? Was sagst du? In dem Hobbit-Dorf. Da warst du? Ja. Ach cool. Das ist die klassische Touri-Sache, aber es wird tatsächlich sehr schön. Oh schön. Soll nicht so überlaufen. Ja, ja. Sie werden sich jetzt aber nicht so ganz eins, denn Horace will die Freiheit und Rose will dieses Risiko einfach nicht eingehen. Ja, sie gehen aber ein anderes Risiko ein. Ja, es gibt durchaus Risiken, die sie bereit sind einzugehen, also darüber hinaus, dass sie sich da mehrmals die Woche treffen. Sie ziehen jetzt so ein bisschen nicht nur, also sie treffen sich nicht nur in der Kapelle, sondern sie ziehen so ein bisschen durchs Umland, auch durch die Nachbardörfer und fangen an, Gemüse und Kaninchen von den Höfen zu klauen, an den umliegenden Dörfern. Das ist Unrecht. Das ist Unrecht. Aber von fast jedem Ausflug bringt Horace jetzt etwas für seine Co-Gefangenen mit, das die dann heimlich in den Mittagseintopf schmuggeln. Mhm. Ja, also die bringen so Kaninchen mit und der Lagerkoch, der auch ein Gefangener ist, der sorgt dann einfach dafür, dass ein bisschen mehr Einlage als sonst in der Brühe ist. Und ich glaube, das kann sich uns jetzt gar nicht vorstellen, was so ein kleines Stückchen Fleischanlage mehr in so einem Eintopf für eine beflügelnde Wirkung haben kann. Allein die Moral mit, ey, jede zweite Nacht bricht da eine von uns aus diesem Lager aus, holt was und das haben wir jetzt genau zusammen. Und jetzt inzwischen ist echt so, alle sind irgendwie relativ happy. Inzwischen weiß jeder im Lager um diesen einen Engländer, der sich nachts immer davon stiehlt und was immer auch wieder gefährlich ist. Immer wieder zurückkommt. Viele wissen. Es ist gefährlich. Aber es kommt dann auch, dass er tatsächlich von einem Mitgefangenen, einem Oberstabsfeldwebel, angesprochen wird. Also ein richtig hohes Tier. Es ist schon ein älterer Kerl, den alle aber respektieren im Lager, ja. Also der hat einen hohen militärischen Rang und es ist wirklich auch im Lager noch eine Respektsperson. Und der schnappt sich den Grizzly jetzt und er macht ihm eindeutig klar, dass alle Bescheid wissen, ja. Aber es ist ja interessant, dass sowas trotzdem was zählt, ja, in so einer Lage. Ja, ja, ich glaube, das legst du auch nicht einfach so ab. Naja, gut, den anderen, den seinen immer ja, den Vorgesetzten, gut, den hat er ja es im gibt, Rage-Modus es gibt Respekt, umgehauen. Es gibt Respekt, der dir halt oft gezwungen wird, und es gibt Respekt, den du dir verdienst. So. Und es gibt durchaus Vorgesetzte, glaube ich, die sich Respekt auch verdienen durch Worte und Taten. Und ich glaube, der fällt in diese Kategorie. Verstanden. Also er nimmt ihn auf jeden Fall zur Seite und er macht ihm unumstößlich klar, dass alle hier Bescheid wissen, ja, was er da irgendwie fast täglich irgendwie des Nachts treibt. Und er macht ihm aber auch klar, wie wichtig das für die Moral seiner Mitgefangenen ist. Und er redet ihm jetzt richtig ins Gewissen, dass er doch bitte nicht endgültig fliehen möge, ja, sondern dass er weiterhin einfach das tut, was er tut, um die Moral oben zu halten. Und das witzige Punkt, es ist eigentlich, werden die Militärs, die englischen Militärs, dahingehend ausgebildet, dass wenn die in Gefangenschaft geraten, dass die, dass es ihre Pflicht ist, es wird ihnen eingebläut, dass es ihre Pflicht ist, jede Chance zur Flucht zu ergreifen. Also es ist eigentlich Teil seiner Ausbildung. Und jetzt kriegt er aber einen klaren Befehl, ja, diesen Teil seiner Ausbildung zu ignorieren und zu schließen mit: keine Widerrede, Grizzly, das ist ein Befehl. Ja. Rose ist sowieso nach wie vor Gegenflucht, ja, immer noch. Sie stimmt schließlich zu, nach einigem Hin und Her, Horace ein Radio zu besorgen, damit er künftig die Kriegsnachrichten über die BBC beziehen kann und eben nicht so über die Flüsterpost. Jetzt, Philipp fragt schon so ganz ungläubig, denn überleg dir eher mal, wie groß so ein Radio 1942 war. Vor allem, wir sind noch vor den Zeiten der Elektrominiaturisierung. Genau. Das heißt, die Dinger sind immer noch fucking riesig. Das hat einen entscheidenden Vorteil. Du kannst so ein Ding relativ einfach bauen. Und auch wieder auseinander und zusammenbauen. Und damit ein Stückchen transportieren. Das hat einen großen Nachteil. Das ist fucking riesig. Das Ding ist so groß wie ein Kühlschrank ungefähr. Ja, ja. So ein Radio. Und braucht Strom. Aber nicht so Transistorradio, irgendwie hier ein bisschen Wellen reichen, um so ein Ohrstückchen zu versorgen, selbst ohne Batterie. Also, wie sie das machen? Horace schnappt sich einen Techniker, also einen seiner Mitgefangenen, und er schafft es irgendwie, dass der auch ins Personalquartier verlegt wird. Wie, weiß ich nicht. Aber er holt sich den so ein bisschen ran. Und er fragt den jetzt halt aus, was man für den Bau eines Radios braucht. Ja. Und wo zur Hölle kriegt das Rose alles her? Das wäre die nächste Frage. Also tatsächlich haben die ein Radio im Dachboden, glaube ich, stehen. Aber das, sie sagt, es ist so groß wie ein Pony. Ja, ja, ja klar. Aber er befragt jetzt diesen Techniker, der sich auch ein bisschen wehrt, ja, und sagt, du spinnst ja und verrückte Idee und so weiter und so weiter, aber ihm letztendlich eine Liste an Teilen zusammenstellt und Rose dann loszieht. Und ich meine, sie kann jetzt auch nicht dieses Pony-Radio jetzt einfach mal mitschleppen oder irgendwie auseinanderbauen. Also sie zieht dann los zu unterschiedlichen Leuten und besorgt sich diese Einzelteile. Den Strom besorgt sich Horace selbst, indem er, also sie schrauben jetzt einmal in der Nacht, sie haben so einen Ofen in diesem Ding, habe ich ja gesagt, ne, da geht so ein Ofenrohr nach oben. Und sie können irgendwie dieses Ofenrohr abschrauben und durch das Loch in die Zwischendecke klettern. Kabel mit reinhängen. Also Zwischendecke, das ist halt irgendwie unter der eigentlichen Zimmerdecke irgendwie noch so ein Bereich. Dort kann er sich flach reinlegen, das ist nicht sehr hoch. Aber er kann robben, und zwar über den eigentlichen Raum hinaus bis über den Wachraum, der nebenan ist. Und der ist auch noch einfach Wand an Wand mit dem Wachraum. Ja. Und also das ist wirklich Wahnsinn, ja. Das Problem ist, ich meine, sie hätten in dem Zimmer ja Strom, aber der wird nachts abgeschaltet. Na klar. So, aber. Und da wollen sie hören. Er robbt jetzt rüber in den Wachraum. Aber nachts hörst du es doch erst recht. Ja, aber da, wenn du es leise lässt, dann schnarcht halt einer in Wirklichkeit, und Kopfhörer kannst du ja auch benutzen. Du musst ja keine Lautsprecher. Kopfhörer gab's schon. Naja, hätte jetzt nicht gedacht, dass es gibt. Na doch, stell dir mal die ganzen Funker vor und so. Ja, ja, aber das ist ein Funkkopfhörer. Hä? Aber er kriegt einen Funkerkopfhörer. Das ist ja militärisches Equipment. Nee, ich glaube, da geht es hier bloß um so ein Empfangsgerät. Aber ja, okay, es ist so. Diskutieren. So weit sind wir jetzt gar noch nicht, aber sie machen es tatsächlich dann mit Kopfhörern. Spoiler-Alarm. Also erstmal robbt er jetzt über diese Zwischendecke bis über diesen Wachraum. Und zieht da Leitung. Und klemmt ein Kabel an die Lampe dort an, an die Deckenlampe. Also die ist ja auch dann an der Decke, da kommt er relativ gut ran. Ich glaube sogar, während da unten irgendwie die Wachen sitzen. Ja, und vor allem, während der Strom drauf ist. Und ja, ja. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja, ja. Ich bin begeistert. Die Teile besorgt Rose so nach und nach. Ich meine, es dauert Wochen, klar. Mhm. Und der Techniker, der, also sie haben an der Wandverkleidung haben sie ein loses Brett irgendwie und das können sie abnehmen und da ist irgendwie so ein Bereich dahinter, so ein Raum, da verstecken sie erstmal die Teile. Ey, die ganze Situation ist wirklich grausam und schlimm mit diesem Gefangenenlager, aber langsam fängt es an, in Richtung ein Käfig voller Helden zu gehen. Ja, Radio bauen im Gefängnis, das finde ich einfach, das finde ich mega. Ja, und auch Witz. Einfach die Stromleitung zu legen, das heimlich und so. Ich echt im Ofenrohr versteckt. Mega. Und sie verstecken erst die Teile dahinter und der Techniker ist dann einmal einen Tag krank und muss nicht zur Arbeit und bleibt im Zimmer zurück und den nutzt er aber natürlich, um da hinter diesem Brett dann wirklich das komplette Radio zusammenzusetzen. In der Wand. Ach, ganzes Radio einfach in die Wand neu gebaut. Genau. Jetzt brauchen sie noch ein paar Nächte, um dann mit ihren Kopfhörern dieses Radio also in Betrieb nehmen. Das klappt dann, aber um irgendwie einen Sender einzustellen, das ist jetzt auch nicht ganz so komfortabel, wie man es bei uns jetzt kennt, mit so einem Frequenzregler, der dir schön anzeigt, wo du gerade bist. Ich finde es vor allem krass, dass BBC so weit strahlt. Und sie finden tatsächlich über... Du, Langwelle geht fast um die ganze Welt rum. Ja. Yeah. Über einige Nächte hinweg dann schaffen sie es tatsächlich mehr oder weniger zufällig, weil es ist trotzdem wahnsinnig, ich meine, es ist jetzt ja nicht hochgradig genau das Equipment, das sie da irgendwie zusammenschrauben, aber sie schaffen tatsächlich dann BBC zu empfangen. Es gibt mehrere Funke, die auch so Experimente versuchen, wie weit sie mit langwelligem Funk kommen. Und da haben schon Leute wahnsinnig weit geschafft. Was halt irgendwann interessant wird, ist, wenn du sozusagen, wenn du anfängst, zu senden, kannst du ja in der Theorie nur maximal so weit senden, bis einfach die Erde im Weg wäre. Mhm. Ne? Und dann aber teilweise wird auch die Reflexion der Atmosphäre genutzt und so. Das ist hochgradig interessant, wer sich da informiert. Quatscht mal mit euren lokalen Funkevereinen. Klar. Das ist schon sehr interessant, was da Leute auch machen. Ist das dann AM oder FM? Nein, das hat damit nichts zu tun, oder? Naja doch, weil das ist ja nicht Ultrakurzwelle so, das ist ja Langwelle. Ne, Moment, ist AM und FM nicht, wenn man... Das ist halt wie das Signal auf die, entweder Amplitude oder die Frequenz moduliert ist. Genau, das eine ist ja... Aber das setzt du ja für die Langwelle ein, dachte ich. Oder habe ich was falsch verstanden? Aber das müsste doch eigentlich egal sein. Das eine heißt doch nur, sozusagen, dass du eine... Also klar wird es dann unterschiedlich eingesetzt, aber sozusagen das eine ist doch, ob du eine was Kurzwelliges nimmst, was höhere Qualität ist, dafür nicht so weit geht, oder ob du was Langwelliges nimmst. Nee, das ist nur der Unterschied, wie du dein Informationssignal auf dein Trägersignal modulierst. Also einmal versteckst du die Information quasi in der Höhe des Ausschlags. Genau. Und einmal versteckst du die Information in den Abständen der Täler und Berge in der Frequenz. Genau, aber das ändert ja nichts daran, wie kurz oder langwellig du deine Sachen aussehen. Ja, das weiß ich eben nicht. Das war jetzt eben meine Frage. Ich glaube, das sind sozusagen die zwei Komponenten, an denen du drehen kannst, wenn du dir einen Funkstandard überlegst. Ich dachte, dass du halt immer auf Langwelle mit einem Verfahren, aber das vielleicht war das jetzt eine falsche Schlussfolgerung von mir. Ich glaube auch tatsächlich, dass es der Fall ist, dass du sozusagen bei einer Sache das eine machst und bei der anderen das andere, weil das halt so gewisse Vorteile mit sich bringt. Ja. Aber einfach dann Wikipedia-Artikel kurz überfliegen, dann wüsst ihr das vernünftig. Ich hätte das auch nicht mehr so im Kopf. Auch einfach bei meinem Professor Eitz besser aufpassen müssen und nicht auf meinem... Der findet das Videotext? Auf meinem Palm habe ich, glaube ich, damals in einem Scum-Emulator Monkey Island gespielt. Ja. In meinen Fahrvorlesungen. Dafür gibt es jetzt noch die ganzen Beleidigungsfechten, sprich auch so nicht. Ja, die kann ich. Das ist auch gut. Wie passend, du kämpfst für eine Kuh. Ja. Sehr gut. Bei mir ging es ums Thema WLAN und Funkstandards, dass ich das eigentlich noch hätte wissen müssen, alles jetzt sauber. Das wollte ich gerade sagen, WLAN gab es bei uns nicht, aber das gab es nicht. Ich habe meine... Doch, das gab es natürlich, aber darum ging es nicht. Nein. Ja, aber bei mir ging es auch nicht genau um WLAN. Es gab noch so kein WLAN weit verbreitet, wie wir studiert haben. So, das gab es natürlich schon, aber es gab doch kein WLAN weit verbreitet. Dann haben denn wir studiert? Ja, aber so 1800 her, vorm Krieg. Aber Sekunde, da ist doch jetzt eher die Frage, ob du dich mit dem Thema beschäftigst, weil ich meine, die Methodiken gab es ja vorher auch schon. Vielleicht was wie Frequency Hopping war jetzt nicht so eine große Sache, aber so dieses, oh, ich habe dann Signal und da packe ich dann was oben drauf, genau das also Unterschied, wo du gemeint hast. Ich habe safe Sony Ericsson Standard Brick Handy gehabt, kein Smartphone und mein lass mich ja kurz ausreden nicht. Und dann hatte ich einen Laptop, der garantiert immer an der gleichen Stelle stand. Ich wäre garantiert mal irgendwie ins Bett gegangen, hätte einen Film gestreamt. Ich überlege jetzt aber gerade, ob dieses Palm-Ding nicht tatsächlich ein WLAN drin hatte. Ich glaube, wenn das ein farbiger Palm war, könnten die schon WLAN gehabt haben. Das war ein farbiger Palm, der hatte ein GPS-Modul, mit dem habe ich TomTom dann irgendwie... Dafür habe ich mir eigentlich wirklich nicht vorstellen, dass in der FH damals schon WLAN war. So. Ja, zurück zu darum ging es. Es ging eigentlich eher um den Inhalt der Vorlesung. Genau, das sind ja eher die Methodiken von Funk. Das, ob das jetzt WLAN ist oder ob du von Handysachen redest, da kommen ja irgendwie diese drei Bestandteile eben zusammen. Was ich eigentlich sagen wollte, der hat einen Videotext erfunden. Ich dachte, der hat die MP3 erfunden. Nein. Doch, bei Fraunhofer. Doch, der hat bei Fraunhofer an der MP3 mitgearbeitet damals. Grüße gehen raus. Glaube ich. Machen wir mal weiter hier. Herr Dominik Wilhelm. Also sie empfangen BBC. Die 12 Männer im Schlafsaal hören abwechselnd in Schichten die ganze Nacht durch Nachrichten, die halt immer so stündlich irgendwie gesendet werden. Lachen sind echt Pfeifen, möchte ich mal betonen. Damit sind die jetzt ausgesprochen gut informiert, was die Lage des Kriegs angeht. Vielleicht sogar noch besser als die Deutschen. Vielleicht, weil die ja ihr Propagandagewäsch hauptsächlich kriegen. Und sie sehen jetzt auch den Deutschen langsam an, dass sich da die Stimmung ändert. Also sie hören ja auch den Grund. Ja, ja, genau. Also sie kriegen jetzt ein gutes Gefühl für die Kriegssituation eigentlich. Ja, sie sehen, dass es sich die Lage irgendwie dreht. Was das für die Moral ausmachen muss, dass du plötzlich ein Radio im Schrank hast, das dir sagt so, ey, ja, aber Krieg wendet sich. Es wird jetzt noch geiler. Denn es ist natürlich relativ mühsam, 3000 Lagerinsassen dann per Flüsterpost immer mit Nachrichten zu versorgen. Und da haben sie die Telefonkette erfunden, mit drei Fragezeichen. Viel besser. Die haben sich eine Schreibmaschine besorgt, ich weiß auch nicht genau wo. Und sie haben eine Art täglichen Newsletter verfasst. Du willst mich verarschen? Die haben so kleine Newsflash, ja, die wichtigsten Nachrichten, zusammengetippt, haben die eingerollt und in Zigaretten aus den Rotkreuz-Paketen versteckt. Und haben dann auf dem Hof dann am Tag über diese Zigaretten mit den anderen Gefangenen getauscht. Also die Wachen sind echt schlecht. So, keine Ahnung, das musst du auffallen. Die Wachen haben irgendwann das mit den Zigaretten tatsächlich irgendwie ist ihnen aufgefallen. Aber sie haben es nicht gepasst, also sie haben es nicht gespannt, was sie da tun. Also ihnen aufgefallen, dass die einen Gefangenen den anderen immer Zigaretten geben und die irgendwann wieder zurück. Aber sie haben nicht verstanden, warum. Krass, okay. Also es kommt noch viel besser eigentlich. wir sind im Winter 43, 44. Da sind die 3000 Männer in Freiwaldau jetzt bestens informiert. Bestens informiert. Und obwohl Rose das jetzt nicht explizit sagt und eigentlich versucht hat, das immer so ein bisschen geheim zu halten, kommt Horace relativ leicht dahinter, dass die das nicht alleine geschafft hat. Ja. Auch das nächtliche Verschwinden, das Radio, das kann die nicht einfach. Nee. Also der Vater, der muss nicht nur Bescheid gewusst haben, sondern der muss aktiv helfen. Das geht nicht anders. Vor allem Papa, ich brauche eine Menge Geld, um Radiobauteile zu kriegen. Genau. Und warum der jetzt das überhaupt so macht, ist, weil der halt eigentlich einen Brass auf die Deutschen hat, weil die ihn ja mehr oder weniger enteignet haben. Ja. Also sie haben ja sein Ding übernommen. Und also das spielt sich jetzt alles ein wenig so ein. Ne? Das Nachrichten, das läuft, die nächtlichen Ausflüge laufen. Jetzt läufig. Jetzt redet Flapper einmal so ein bisschen auf Horace ein, weil er wahnsinnig gerne mal nachts mit rauskommen würde. So, er überredet jetzt Horace tatsächlich, dass er ihn nachts mal mitnimmt. Oh Mann, ey. Und sie planen dann, und das finde ich eigentlich auch sehr schön, sie planen ein großes Festessen. Und deswegen gehen sie jetzt zu zweit eines Nachts raus und klappern jetzt so ein paar Hühnerställe in der Umgebung ab. Und es ist ungleich gefährlicher, das ist einem auch jetzt auf dem ersten Moment vielleicht gar nicht so bewusst, aber es ist natürlich ungleich gefährlicher als Kaninchen, weil Hühner machen Saukrach, wenn du da an die Stelle reinkommst. Ja. Vor allem, du hältst ja in der Regel vielleicht noch ein paar Gänse und Enten auch noch mit in einem ähnlichen oder gleichen Stall. Also macht das Saukrach. Die machen Krach ohne Ende. Also plus beobachtest die ja auch nochmal ein bisschen anders als so ein Kaninchen, weil der ja gerne auch mal der Fuchs reingeht, dass du da vielleicht auch noch einen scharfen Hund hinstellst und so Kram. Das kann sein, genau. Von Hunden weiß ich nichts, da machen sie einen Bogen dann vielleicht drum um diese Stelle. Aber sie gehen jetzt relativ schnell in so einen Stall rein. Horace ist ja sehr geschickt mit zu Tieren, dreht den dann auch relativ schnell ein, zwei Hühner in den Hals um und wieder raus. Flapper ist nicht ganz so geschickt, der zieht dann eher so ein bisschen dran rum und es dauert ein bisschen. Aber Flapper hat dann noch die Idee, einem von den Hühnern einfach mal den Kopf abzubeißen und liegen zu lassen, damit es auch wirklich nach einem Fuchs aussieht. Ne? Ah. Weil es hört sich ja an wie ein Fuchs und dann sieht es halt vielleicht auch ein bisschen so aus wie ein Fuchs. Also sammeln sie so ein paar Hühner jetzt im Umkreis von ein und paar Hühnern. Und das Hüfen war ein. Der Opa von Fantastic Mr. Fox. Nein, wie heißt der denn? Von Black Sabbath, der Sänger. Ozzy Osbourne. Am nächsten Abend freuen sich die Gefangenen über zusätzliches Fleisch und einen Schluck Wodka, den Horace auch noch von seiner Liebsten mit ins Lager schmuggelt. Also es ist ein richtiges Festmahl. August, September 1944 häufen sich jetzt auch die guten Nachrichten im Radio. Die Gefangenen werden immer aufgeregter und so kommt es dann auch, dass sich zweimal relativ unachtsam über die Neuigkeiten der letzten Nacht unterhalten und so, dass es halt auch eine der Wachen mitbekommt. Jetzt kriegt es eine Wache mit, Netzer, nicht Günther, André. Und der ist so ein bisschen geil drauf, in den Rängen aufzusteigen. Mhm. Und er sieht jetzt auch seine Chance, das so ein bisschen zu beschleunigen, ja, da, dass er jetzt hier so petzen kann, mehr oder weniger. Und relativ schnell kommen dann auch ein paar SS-Leute in die Baracken und durchsuchen die Unterkünfte nach ja, illegalen Informationsbeschaffungs irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie das mit dem Radio schon da an der Stelle geahnt haben, aber sie fangen jetzt wirklich an, diese Baracken auseinanderzunehmen. Also, naja, und auch die Gitter und so, das ist ja schon. Alle Gefangenen kommen auf den Hof und die fangen jetzt an, irgendwie auch Decken und Wände und Zwischendecken rauszuschlagen. Persönliche Sachen werden sowieso komplett konfisziert und verbrannt. Betten werden aufgeschnitten, also alles. Ja, so eine Baracke nach der anderen. Mhm. Als die sich jetzt in die Personalquartiere aufmachen, geht halt den Leuten natürlich der Arsch auf Grundeis. Ja. Horace weiß nicht, ob sein Plan funktioniert, als er von einer der aufgebrachten Wachen in das Quartier gerufen wird. Er hat viel Holzsplittern hören und er ist sich fast sicher, dass sie das Radio gefunden haben müssen. Mhm. Haben sie aber nicht. Denn er hatte eine List und die ist tatsächlich aufgegangen. Er hat seinen Platz großzügig mit verschimmelten Brotresten und Müll und so irgendwie dekoriert. Also er hat einen richtig fiesen Saustall hinterlassen. Und das hat die jetzt so von dem Auseinandernehmen von dem ganzen Raum irgendwie abgelenkt, ja, dass die den jetzt herrufen, ihn so richtig rund machen, weil er hier so einen Saustall in seinem Bereich hinterlassen hat. Und dass die dann gar nicht mehr auf die Idee kommen, hinter seinem Bett jetzt suchen, irgendwie die Wand auseinanderzunehmen. Der Klassiker. Ich kenne eine Geschichte von jemandem, der beim Zoll gearbeitet hat und der hat auch gemeint, es gab Fälle, dass es ein Land gab, da durftest du kein Gold ausführen. Und da haben Leute aus dem Land auch nicht erlaubte Waren ausgeführt, also ganze Pelz, haben die im relativ Koffer oben drauf gepackt, sodass die einen so, jetzt haben wir sie erwischt da mit dem Pelz, den müssen sie jetzt abgeben, oh nein. Und der restliche Koffer wird nicht mehr so richtig durchsucht und der war halt knallevoll mit dem Zeug, was die wirklich schmuggeln wollten. Das ist ein klassischer Blender, ja. Mhm. Also sein Geheimnis ist safe, es wird nicht enttarnt, auch die Gitterstäbe, es wird nicht enttarnt. Absurd. Was aber passiert, ist, dass die Petze, ich meine, niemand mag Petzen und erst recht mag niemand Petzen, die Falschpetzen, die wird tatsächlich später erschossen von der SS. Oder auf SS-Befehl hin. Wer jetzt, der André? Oder? Ja, die Wache. Okay. Ja, nicht der Gefangene, nee, die Wache. Die das. Krass. Ja, musst du dir vorstellen, da ist einer, der ist halt geil auf Aufstieg und der ist eh so ein bisschen anbiedernd vielleicht. Ja. Und der sagt, hey, ja, ich weiß, dass die haben jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Radio irgendwas versteckt. Und dann nehmen die das ganze Ding auseinander und es stimmt nicht. So, okay. Dann sind die ja da sauer. Dem nicht so wohlgestimmt. Und ich meine, es ist die SS, wenn die jemandem nicht so wohlgestimmt ist. Mach einen kurzen Prozess. Jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wenn die gehofft haben, dass demnächst sich der Krieg dreht und vielleicht irgendwann eine andere Partei hier vorbeikommt ins Kriegslager und sie befreit, hätten die nicht auch ein Stück weit Schiss mit einem, ja, und was machen die Deutschen, bevor sie abhauen? Also noch alle über, also ne, so die Perspektive, die schießen vielleicht uns alle tot, dann haben sie keine Wachen, keine Zeugen, die hauen einfach ab. Ich setze da sogar noch eins drauf, die haben tatsächlich sogar auch Schiss, von den Russen irgendwann befreit zu werden, weil über die Russen auch wahnsinnig schlimme Geschichten dann. Man hört nichts Gutes. Ja. Kommen wir dann vielleicht auch noch. Also ja, das ist eine Angst, aber was willst du machen? Ich meine, die Hoffnung, dass du irgendwie da rauskommst, dass du trotzdem und allein schon, weil sich was ändert. Genau. Klar. Weihnachten 1944, und das finde ich auch sehr schön, wird Horace von Papa Rauchbach eingeladen. Also das ist so geil. Die ist jetzt wirklich schon so, das ist ja so normal, dass der da irgendwie raus kann. So, aber die Tochter ist nicht schwanger, ne? Nee. Das ist das, du warst schon seit der Absetzung. Nee, ja, aber ich meine, das geht jetzt auch schon ein bisschen länger. Verhütung ist ja jetzt auch nicht so super zu der Zeit. Also die Gefangenen werden am Weihnachtstag in der Regel sich selbst überlassen. Kondome haben die ja nicht jetzt wirklich, nein, oder? Nein. Also, naja, hast eigentlich schon recht, dann wird es mehr als Zeit. So. Muss ja nicht deswegen oder so, aber. Naja, aber. Die Gefangenen werden in der Regel am Weihnachtstag sich selbst überlassen. Also, die werden nicht aus ihren Quartieren gelassen oder irgendwas, sondern die werden einfach einen Tag lang ignoriert, so mehr oder weniger, ja, weil die Wachen auf Sparflamme da unterwegs sind und selber irgendwie keine alle Ahnung feiern. Weg. Also, und das ist auch bekannt im Lager, also, das war die Jahre vorher so und das ist jetzt auch wieder so. Und deswegen ist der Plan, dass Horace nachts in den Wald flieht und den Tag dann quasi mit zu Rose und ihrem Vater kommt, zur Familie und dort am Weihnachtsessen teilnehmen kann. Also, wie geil ist das? Bitte noch gefährlicher. Wie geil ist das? Und am nächsten Tag kann er dann wieder zurück. Aber Horace zögert. Also es ist ein cooler Plan und er findet auch selbst geil. Ihn. Und die Rauchbachs rücken dann auch zu zweit tatsächlich an, um ihn abzuholen. Er bricht aus, aber es fühlt sich nicht. Es ist höllisch gefährlich. Es fühlt sich für nicht alle richtig. Beteiligten genau. Auch. Es fühlt sich nicht richtig an. Und zwar geht es ihm da jetzt auch weniger um ihn, sondern er will eigentlich jetzt sie und ihren Vater nicht. Ja, weil ich wollte sagen, weil ich glaube, er will ja auch nicht, und garantiert auch über die nicht noch Klinge mehr, nicht noch mehr in Gefahr bringen. Also er hat sich ja eh schon in Gefahr gebracht mit dem Radio und mit dem allen. Total. Und er kriegt jetzt Skrupel und er schickt sie dann tatsächlich auch alleine zurück, die beiden. Und er findet auch seinen Mitgefangenen gegenüber ein bisschen unfair, dann auch ein bisschen. Mhm. Und er lässt sie dann tatsächlich im Wald stehen und geht zurück ins Lager. Aber so schwer ist ihm bislang noch kein Rückweg ins Lager gefallen, wie der an dem Tag. Anfang 1945 werden dann die ersten Gefangenenlager von den Russen befreit. Die Gefangenen sehen das mit gemischten Gefühlen. Man ist sich nicht sicher, wie so ein Russe mit befreiten Gefangenen umgehen würde. Und eigentlich ist bei allen klar, sie wollen eigentlich lieber von den Amerikanern befreit werden. Mhm. Ist jetzt vielleicht in Polen jetzt nicht das Wahrscheinlichste. Ich will lieber von den Amerikanern befreit werden. Aber dazu kommt es erstmal nicht. Am 20. März 1945 trifft sich Horace zum letzten Mal mit Rose im Wäldchen. Er weiß, sie würde sich nicht dem deutschen Flüchtlingszug anschließen. Also die Deutschen fangen jetzt auch schon an, vor den Russen zu flüchten quasi. Und er weiß, sie würde sich dem nicht anschließen. Und er hat Angst, weil sie bei einer Befreiung durch die Russen als vermeintliche Deutsche ja auch schlecht behandelt werden könnte, ja, aber die Familie. Wie absurd auch, dass du da als Schlesier einfach von beiden Seiten als Depp da stehst. Ist kacke, aber das sind diese ganzen böhmen Schläger, so diese ganzen Lieder, so Story of their life. Ja. Die waren schon immer zwischen den Stühlen da gehockt und sind immer, denen ging es nie so richtig gut. Nee, das war mir einfach in dem Moment auch nicht so bewusst. Es wird jetzt da mal relativ anschaulich, ja. Und deswegen sind ja solche Geschichten immer sehr schön, weil du da neue Aspekte über sowas irgendwie mitkriegst. Also Horace sagt ihr jetzt ganz klar, dass er sie nicht mehr sehen kann und in der Hoffnung, dass sie das zur Flucht bewegt. Mhm. Ja. Jetzt flieht aber doch Rose dann letztendlich Horace an, dass sie zusammen vielleicht Richtung Amerikaner fliehen könnten. Ja. Also das wäre jetzt halt ihre Chance, nicht von den Russen befreit und nicht irgendwie im Lager noch von den Deutschen erschossen, sondern jetzt nochmal so der finale Ausbruch und dann in Richtung der Front mehr oder weniger. Aber das ist ihm irgendwie zu heiß. Ja, also das, er will jetzt nicht alles riskieren. Er glaubt eigentlich, dass er irgendwie jetzt dann, dass das jetzt alles ein Ende findet und vielleicht auch ein gutes Ende findet. Also er gibt ihr seine Heimatadresse, damit sie ihm nach dem Krieg schreiben kann, wo sie denn gelandet ist. Weil ich meine, er kommt wahrscheinlich wieder heim. Und dann, wo sie landet, kann man in dem Moment noch nicht sagen. Und dann lässt er sie im Wald stehen und bricht zum letzten Mal wieder im Lager ein. Ich glaube, er ist über 200 Mal aus diesem Lager aus und wieder eingebrochen. Also das ist der Aspekt, ich werde ja manchmal gefragt, wie ich auf Geschichten stoße und habe ich irgendwo gelesen. Es gibt ja da einen Typen, der ist 200 Mal aus einem KZ oder aus einem Lager irgendwie aus und wieder eingebrochen, um zu pimpern. So, und dann, alles klar, das ist eine Story, die ich hier mal erzähle. Das ist Jürgens Info. Nein, ich verstehe es nicht. Ja, du hast ja vollkommen recht. Die Stimmung unter den Wachen ist eindeutig. Nervös, fast ängstlich warten sie auf den Tag, an dem der Russe ans Tor klopft. Aber dann, eines Nachts, evakuieren die Wachen die Gefangenen dann plötzlich. Also die marschieren recht fluchtartig und ohne irgendwie Verpflegung, ohne irgendwas, marschieren sie mit den Gefangenen los, weg von der Ostfront. Also sprich Richtung Westen. Und es sind eine Handvoll Wachen und viele, viele, viele Gefangene. Ich weiß nicht, ob die wirklich alle 3000 im Lager da zu dem Zeitpunkt da noch da sind, aber irgendwie sind es wenig Deutsche. Und also theoretisch viele könnten die jetzt übermannen. Es kommt dann auch, dass die irgendwie in einem Bauernhaus übernachten und dass die Gefangenen dann da irgendwie sich breit machen und sie finden Ferkel und machen dann so Spanferkel und irgendwas und die Deutschen kriegen das dann mit und wollen sich dann halt so einen Spanferkel irgendwie schnappen und dann gibt es so eine Konfrontation, wo klar wird, okay, wir sind einfach viele, ihr seid einfach wenige und wir hören jetzt nicht mehr auf eure Befehle. Und daraufhin, Also sie bauen, ja genau, bevor es wirklich dann eskaliert, also sie bauen sogar dann noch relativ offen dann das Radio auf und hören dann auch über Lautsprecher und nicht über Kopfhörer, sodass alle mithören können. Das ist alles vor den Deutschen. Also es ist ja schon klar, wer jetzt eigentlich ist längst gekippt. Die Hose anhat, ja. Und die Deutschen machen sich dann auch in der Nacht aus dem Staub. Ja, weil es einfach so viel mehr sind. Ja, ja, klar. Also die sehen die Gefahren, die anderen haben Mistgabeln und sonst was jetzt inzwischen sich geschnappt und sie nehmen Reißaus. Es ist ein Wunder, dass die das irgendwie überleben, dass die nicht sofort auf der Stelle irgendwie aufgegabelt werden. Ja, aber auch, dass einfach keine der beiden Parteien gesagt hat, so, jetzt zeigen wir es den anderen und schießen und bringen die jetzt um. Ich glaube, wenn das die Bewacher aus dem ersten Lager gewesen wären, dann ist es schon längst passiert. Ja. Ich glaube, jetzt in dem letzten Lager sind die Emotionen nicht so hoch gekocht, wahrscheinlich. So. Es hat sich vermutlich auch über die Zeit dann irgendwann einfach eingeschliffen. So, man lebt halt dann zusammen. Man hat dann irgendwann auch gemerkt, dass die Deutschen auch nicht glücklich mit der Situation sind oder nicht mehr. So. Na gut, und mal blöd gesagt, für beide Seiten wäre es doch nur beschissener, wenn es jetzt eskaliert. Genau. Weil für die Deutschen garantiert einfach alle tot. Es gewinnt keiner mehr was dabei. Wenn die andere Seite eskaliert, dann sind zumindest ein paar von denen andererseits auch tot mit den Waffen. Hat es viele Deutsche nicht davon abgehalten, trotzdem nochmal irgendwie Tabula Rasa zu machen. Ja, also das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Dass nichts mehr zu gewinnen ist. Es gibt andere Lager. Es gibt in dem Buch, das ich euch noch zeigen wollte, gibt es ein Kapitel, das beschreibt, wie die Russen, ich weiß nicht, ob es Dachau, glaube ich, befreien. Das KZ und was sie da vorfinden und was das mit ihnen macht und so. Also das ist auch, das ist ein kurzes Kapitel, aber das ist schon auch sehr, sehr intensiv. Das ist einfach widerlich, ja. Was da Leute gemacht haben. Ja, da brauchen wir gar nicht reden. Also das ist einfach, das kann ein, also mein menschlicher Geist kann das nicht umgreifen, was da passiert ist oder warum das passiert ist. Und ich kann auch deswegen zu keinem Deutsch verstehen, wenn Leute da anfangen, irgendwas in die Richtung auch nur zu relativieren. Das ist einfach, das geht nicht. 24. Mai 1945. Es ist vorbei. 5 Jahre minus einen Tag war Horace in deutscher Kriegsgefangenschaft. Er hat überlebt, was viele Millionen andere nicht überlebt haben. Nicht zuletzt, weil er immer Hoffnung hatte. Und Sex. Hoffnung und Sex. Aber sie sind ja noch nicht wieder zu Hause. Wo sind sie denn gerade? Also sind sie gerade in so einem Marsch sozusagen. Ja, also sie marschieren jetzt gerade Richtung Westen. Sie werden dann aber natürlich von den Russen aufgegabelt und sie werden nach Prag verbracht. Sie kriegen da, also es bestätigen sich so erstmal nicht ihre schlimmen Befürchtungen, dass sie da irgendwie standrechtlich irgendwie erschossen oder misshandelt oder sonst was werden, sondern sie bekommen Klamotten, was zu essen, sie bekommen Geld. Sie können sich in Prag zumindest unter Aufsicht dann ein Stück weit bewegen. Sie kriegen aber auch die Warnung mit, dass es hier noch versteckte Deutsche gibt. Ja. Ansonsten ist die Stadt schon relativ zerstört. Aber sind sie Gefangene noch offiziell? Ja, der Status ist jetzt nicht ganz klar. Also eigentlich sind sie befreit. Ja. Sie sind ja auch vielleicht froh, dass sie jetzt mal jemanden haben, der sich um sie sorgt. So, keine Ahnung. Sie sind von den Russen befreit. Die sind ja auch mitten in einem Land, wo sie nicht hinkommen. Aber das ziehe ich jetzt mal kurz vor. Sie werden jetzt dann so ein bisschen zur Verhandlungsmasse. Also es gibt russische Kriegsgefangene irgendwie, es gibt russische Deserteure, die halt in Richtung der Amerikaner geflohen sind. Ja. Und die hätten wir gerne. Die wollen sie wieder zurück, ja. Und da sagen die anderen natürlich, die geben wir nicht raus, weil ihr schießt die einfach nur über den Haufen. Und jetzt sind da die Engländer so ein bisschen die Verhandlungsmasse dazwischen. Ja, also die setzen es ja jetzt ein, um da so ein bisschen ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Also, die Gefangenen sind jetzt in Prag mit den Russen und sie müssen da auch so ein bisschen mit ansehen, dass vielleicht doch auch an den Gerüchten mit den Russen so ein bisschen was dran ist. Ja? Also sie sehen Russen, die deutsche Mädchen auf die Straße zerren, entblößen, der Reihe nach vergewaltigen und dann erschießen. Also das sind halt Dinge, die da einfach passieren. Ja? Die Gerüchte sind wahr und Horace versucht auch an einer Stelle mal einzuschreiten, aber er wird mit einem Gewehrkolben am Kopf irgendwie K.O. geschlagen und kriegt dann glücklicherweise schlimme Szenen von so einer Vergewaltigung nicht mit an der Stelle, aber es ist natürlich trotzdem klar, was da passiert. Das mit der Verhandlungsmasse, das habe ich euch ja gerade erzählt. Die Russen versuchen jetzt so ein bisschen die Kriegsgefangenen gegen ihre Deserteure zu tauschen und sie werden an sich von den Russen gut behandelt, aber halt immer auch durch die Stadt begleitet. Und es gibt da noch einen Tag und ein Ereignis, das ich euch an der Stelle noch mitgeben will. Am 6. Juni laufen sie durch die Stadt mit einem, ich glaube, er heißt Ivan. Ja, natürlich ist ein Russe, was Ivan heißt. Und sie entdecken zwei Kinder, die in einem Möbelladen sich versteckt halten. Also sie entdecken sie, weil sie das Weinen hören, als sie an dem Gebäude vorbeigehen. Und sie schauen sich das Gebäude genauer an und finden dann die Kinder auch und müssen aber feststellen, dass denen sämtliche Extremitäten gebrochen wurden. Also Arme gebrochen, Beine gebrochen. Ganz, ganz schlimm. Und die jammern und heulen da quasi. Und die bekommen dann auch raus, dass wohl zwei SS-Männer ihnen das angetan haben, die sich auch noch im Haus verstecken. Die spüren sie auf. Und die, jetzt ist es Flapper, der in den Rage-Modus schaltet. Ja, der erstmal kommt. Aber machen sie das mit Kindern? So? Weiß man nicht. Aber haben die wirklich jetzt nicht irgendwie ein böses Gerücht oder so? Nein, nein. Okay. War klar. Wirklich so. So haben sie dann auch verdient, was ihnen passiert? Ja, also Flapper sieht rot, verprügelt einen erstmal irgendwie, der, ja, also richtet einen erstmal übel her. Der russische Begleiter wirft den dann auch aus dem Fenster, wo dann schon ein wütender russischer oder russisch-polnischer Mob wartet und sich wirklich halt über den dann hermacht und dann irgendwie, da ist relativ schnell Schicht im Schacht. Der andere kriegt eine Kugel in jede Kniescheibe, den zerren sie dann nach draußen und binden ihn an den Füßen zusammen, hängen ihn an eine Laterne und überziehen ihn mit Benzin und also es sind dann die Russen, die das machen. Wow. Aber das macht es an der Stelle jetzt nicht besser. Nee. Und tatsächlich stehen die Leute jubelnd außenrum und sehen zu, wie der verbrennt. Einem der Russen, ist einer von denen, der auch die meiste Zeit bei diesen Engländern war oder mit denen unterwegs war, dem ist es zu viel. Der zerbricht daran, an dem, was da in dieser Stadt passiert in diesen Tagen. Der nimmt sich später am Abend das Leben und ritzt vorher noch in sein Bett. Ich bin schlimmer als sie. Das ist echt schlimm, weil der Krieg ist ja vorbei. So. Das ist echt schlimm. Das ist wirklich so. Das ist einfach, ey, also zu was Menschen fähig sind. Ja. Was wir in unserem, ja, ich sag mal, doch so friedlichen Leben, das wir hier führen können, so gar nicht vorstellen können, dass das also echt Menschen können. Da an der Stelle kannst du zumindest sagen, ey, was Krieg aus Menschen macht, ist halt einfach nett. Das macht deinen Geist halt einfach, also das macht was mit deinem Geist offensichtlich, dass du dann irgendwann zu sowas vielleicht auch fähig bist. Aber das, was die Nazis gemacht haben, das hat nicht der Krieg aus denen gemacht. Nee. Was das jetzt ist, das ist halt der Frust und diese aufgestaute, ich meine, Stalingrad, das war irgendwie auch für die Russen, glaube ich, irgendwie echt kein Spaß, ja. Die haben auch echt übelst gelitten unter den Deutschen. Aber das kann das ich irgendwie mit dem Krieg, glaube ich, wirklich nicht so viel zu tun. So, der Mensch ist einfach so. Keine Ahnung, es hat Mitte der 90er Jahre gab es Genozide in Ruanda. Ja, ich sag es nur, gab in Jugoslawien gab es unglaubliche. Das ist der Teil, den ich Verbrechen. Mir mit meiner beschränkten Fantasie noch irgendwie erklären kann. So, ja. Also da reichen meine Erklärungsversuche noch ein Stück weit. Aber bei den anderen Teilen, da versagt einfach das alles. Ich verstehe also eher immer noch so diesen Rage-Modus, dass du halt sagst, so, Alter, ihr habt da gerade Kinder misshandelt. Jetzt gehe ich auf euch los. Ja, also ja auch das. Aber haben wir denn Kinder überhaupt schon so zusammenschlagen und aus dem Fenster werfen? Ey, da gehe ich ja sogar noch mit. Ja, ja. So. Ja. Also und auch so dieses aber, halt so kurzfristig passieren. Aber so halt diese ganzen geplanten Genozide und was. Das ist halt so. In die Kniescheiben schießen, an den Füßen aufhängen, anzünden. Das ist halt irgendwie schon. Also ich das erfordert eine gewisse Kaltblütigkeit. Also ganz im Ernst, ich glaube, ich könnte es auch. Also jetzt mal ganz im Ernst. So, keine Ahnung, wenn ich mir anschaue, wenn der ein kleines Kind alle Arme und Beine gebrochen hat und ich eh schon so eine Wut habe. Ich sag ja, womöglich also, finde ich das auch, das ist der das Teil, ja, den ich also mir, genau. Das ist der Teil, den ich mir erklären kann. Zu 0% denke ich mir, dass ich da nicht dabei wäre. Ja. Ich sag ja, das ist der Teil, keine Illusion. Das ist der Teil, den man irgendwie erklären kann. Aber kannst du 6 Millionen Juden ins KZ stecken und irgendwie. Und das so am Reißbrett planen. Das ist halt so das, du bist da weit weg von und überlegst dir das systematisch vorher schon. Das ist so. Wir sind ja hier in Nürnberg. So. Und tatsächlich hat eine Freundin von mir neulich die Reichsparteitagsführung gemacht. So. Und ich habe es jetzt vor, dieses Jahr zu machen. Weil man ist ja in Nürnberg und ich weiß, also ich habe noch nie irgendwas mir angeschaut, so die ganze Gerichtssäle der Nürnberger Prozesse etc. So ist eigentlich so ein typischer Fall, wenn du den Berg vor der Tür hast, gehst du nicht hin. So. Das war wie, ich habe in Nürnberg gewohnt und habe keinerlei touristische Führungen mitgemacht oder so, wo ich mir auch denke, als ich dann weggezogen bin, eigentlich hätte ich viel mehr angucken müssen. Genau, so und was ich sagen will, ist, dass also die ist extrem tolerant und extrem, also keine Ahnung, sag ich jetzt mal eher links als rechts, ja, so, aber die hat gesagt, so, du stehst in diesen riesigen Monumentalwerken und du stellst dir nur vor, was sie dir schildern und du denkst dir, Alter, ja. So, also das ist halt, keine Ahnung, so, das gibt diese Experimente, wenn, das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt, so, das kannst du heute noch machen. Der Mensch zickt einfach so. Keine Ahnung. Wenn 10 Leute im Raum sind und 9 sind instruiert, dass sie quasi kompletten Bullshit sagen, so es gibt Lösung A oder B. Und die ersten 8 fangen an und sagen A, obwohl es eindeutig B ist. So, keine Ahnung, ist Philipp ein Mann oder eine Frau, so, naja, keine Ahnung, dann siehst du, kannst du die Kamera richten auf den, der jetzt dann dran ist, der einzige ist, der quasi der wirkliche Experimentträger ist, ja, der einfach dann sich der Masse folgt. So, da gibt's ganz, ganz krasse. Naja, es gibt ja auch dieses Experiment, Grüße an die Leute vom Entbehrliches, die haben das auch erst neulich besprochen. Milgram. Das Milgram-Experiment, genau, dass du Leuten einen Befehl gibst und sie gegen ihr eigenes Gewissen durchführen, wenn dir nur jemand sagt, das ist notwendig, dass du das jetzt machst. Ja, also wie gesagt, mich wundert da gar nichts diesbezüglich mehr. Naja. So, das ist schrecklich, es sollten die Menschen in die Situation gebracht werden. Ja, aber deswegen, man muss zumindest mal drüber reden. Ja, aber ich finde es ja deswegen umso wichtiger, dass du dir über die menschliche Natur bewusst bist. Ja, und vor allem die Kackbratzen, die jetzt irgendwie so tun, als wenn das alles nicht so schlimm gewesen wäre. Ja, ja, das, was du vorhin gesagt hast. Genau das. Wir haben hier eine Liebesgeschichte. Ja. Das ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Die tatsächlich schon lange mal gehört, die Rosa. Ja, also, und ich wollte gerade sagen, sie ist jetzt irgendwo ab. Wir wissen erstmal nicht. Im Moment wissen wir nicht. Im Moment ist ja auch Horace nicht wirklich nicht auf dem Radar irgendwo, ne? Also, ja, so ein bisschen die Hoffnung ist ja eher, dass sie schneller weggekommen ist von der Ostfront in den Westen, als die Russen vorgerückt sind. Aber also, so langsam schaue ich immer verzweifelt auf die Uhr und ich denke mir so langsam, dass der Jürgen das absichtlich getimt hat, dass wir Punkt 12 Uhr nachts quasi noch den finalen Kuss mit den beiden quasi mitbekommen. Du, ihr lasst mich ja nicht zu Wort kommen, ich wäre schon längst fertig. Ja, Rose ist schon längst tot. Nach weiteren 6 Wochen Wartezeit werden die Gefangenen endlich an die Amerikaner übergeben und nach England zurückgeflogen. Die Übergabe ist spektakulär. Sie müssen da so eine Straße passieren, wo links amerikanische Panzer stehen, natürlich, rechts russische. Und ich glaube, also mir war das nicht ganz klar. Und ich weiß nicht, ob das allen da draußen klar ist. Aber wie kurz die alliierten Mächte in der Zeit davor waren, über sich herzufallen, um Deutschland jetzt nicht aufzuteilen, sondern dass einer sagt, okay, wir besetzen es jetzt. Also wie kurz die Lunte war, dass der Krieg einfach noch unter den Alliierten irgendwie weiterging. Krass. Also du meinst unter den Alliierten im Sinne von unter den Gegnern Deutschlands? Es gab Bestrebungen der Russen oder Überlegungen der Russen, Pläne der Russen, einfach Deutschland nicht aufzuteilen, sondern zu besetzen und genauso auf amerikanischer Seite. Ja. Und England, womöglich auch, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber die Amis und die Russen hätten ja schon gereicht. So. Ja, genau. Die Heere sind groß genug. Ich finde es immer noch absurd, wenn ich mich mit Leuten aus anderen Ländern unterhalte, so ein bisschen über die Geschichte des Deutschlands, in was für einem Pulverfass wir eigentlich zum Zeiten des Kalten Krieges saßen. Ja. Und mit dieser Wiedervereinigung von Deutschland, wie unwahrscheinlich das alles ist. Ja. Dass das so friedlich abgelaufen ist. Dass da halt nicht der Kalte Krieg in den heißen übergetreten ist. Ja. Und wir haben es David Hasselhoff zu verdanken. Und was für ein elendes Glück wir haben. Wir haben es der Atombombe zu verdanken. Kurz nein, das ist ja tatsächlich so. So, weil einfach der Krieg heutzutage zu kostspielig ist. So, am Ende des Tages ist das, glaube ich, ganz häufig so die Erklärung. So, dass halt am Ende beide Seiten schlau genug sind, es halt nichts machen. Ja, aber willst du wirklich darauf vertrauen, dass zwei Seiten schlau sind? Naja, hat ja geklappt offensichtlich. Ja, es gab zumindest immer gab es noch einen Schlauen. Da gab es noch die Geschichte von diesem einen, in der russischen Raketenabwehr, der nicht den Knopf gedrückt hat, weil er gesagt hat, das ist bestimmt der Fehler. Ja. Ey, der war gut. Das sind für mich Helden der Menschheit, echt. Kurz vor Heimflug gibt es noch einen Zwischenfall, den brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr so groß ausbreiten, aber sie sind noch kurz in einem Zwischenlager und Horace erwischt tatsächlich einen Deutschen, der da als Putzkraft quasi Zwangsarbeit leisten muss und erwischt ihn beim Zigarettenklauen und lässt den dann auch nochmal so ein bisschen durch, ja, schlägt den nochmal ein bisschen zusammen, bevor er den an den amerikanischen Kommandanten übergibt, dem nochmal eine flammende Rede über Gerechtigkeit reindrückt und dann den Deutschen noch zweimal tritt und dann irgendwie nach Hause geht. So ungefähr. So ein bisschen. Sein Aggro hat er nicht verloren. So ein bisschen. Ja, aber also das ist für das, was sie ihm angetan haben, ja, ja, ist das relativ human. Ja, ja. Dann endlich 2. Juli 1945, Heimflug. Das Wiedersehen mit der Familie und ganz besonders mit seinem Zwillingsbruder ist herzlich. Ich glaube, Horace ist. Und was bei dir so passiert? Oh, pf, eigentlich nichts. Ich glaube, Horace ist wirklich froh, dass er den Bruder nicht mit durch diese Hölle nehmen musste, auch wenn er es eigentlich vorhatte und geplant hatte. Ich glaube, er ist insgeheim wirklich sehr, sehr froh. Ja, aber ist auch charakterfrage. Er könnte genauso gut verbittert sein. Kann er sagen, ey, schöne du Leben hast ein lockeres, leichtes Leben. Ja. Mhm. Horace eröffnet seinen eigenen Friseurladen, während Rose eine gute Anstellung in einem. Moment, woher kommt sie denn jetzt? Ist sie schon dort? Wie, wo? Als sie ankommt? Nein, sie ist da noch nicht. Lass mich doch ausreden. Ja. Sie bekommt eine gute Anstellung in einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Hamburg. Also sie schafft es zu den Amerikanern. Mhm. Sie ist eigentlich, als Deutsche angesehen, aber weil sie Englisch gut spricht und dann auch eine Geschichte die Runde macht, kriegt sie eine gute Anstellung. Und die Geschichte ist eben genau dieses, wir haben da übrigens einem Engländer in dem Gefangenenlager irgendwie geholfen und wir haben gegen die Deutschen rebelliert und so. Es wird tatsächlich irgendwann Horace einbestellt, um diese Geschichte zu bestätigen. Oh, und, perfekt. Also er wird nicht nach Hamburg bestellt, also er wird gefragt dazu. Ja. Und er bestätigt natürlich die Geschichte und deshalb kriegt sie dann einen relativ guten Job dann in diesem Luftwaffenstützpunkt bei den Amerikanern. Aber sie kann nicht sofort rüber machen zu ihr. Sie kann nicht sofort rüber, er kann nicht sofort zu ihr. Die beiden schreiben sich regelmäßig, sie haben jetzt gute Jobs. Das heißt, sie können ein bisschen Geld auf die Seite schaffen und auf einen Flug nach Neuseeland sparen. Ah, der Traum Neuseeland besteht immer noch? Der besteht noch. Oh. Und dann sterben sie beide. Ja, jetzt muss ich euch noch irgendwie, jetzt muss ich irgendwie noch die Kurve kriegen am Ende. Wie so oft im Leben kommt es dann ganz anders. Die Briefe werden seltener und irgendwann bekommt Horace gar keine Post mehr von Rose. Er schreibt auch weniger oder? Sie schreibt weniger. Naja, wenn keine Antwort mehr kommt. Er sieht in Hamburg ja offensichtlich ein neues Schmusi-Busi. Also sie in Hamburg, er in England, sie schreiben sich, aber dann weniger und dann irgendwann gar nicht mehr. Und er versucht dann einmal noch nach Deutschland zu kommen. Er lungert tatsächlich am Hafen rum und belabert jeden Fischer, jedes Boot, so lange, bis sie ihn wirklich aus dem Hafen vertreiben, ja, also, dass sie ihn irgendwie mit nach Deutschland nehmen. Keiner nimmt ihn mit. Und im Dezember 1946, also ein Jahr später, nach langen, langen Monaten der Funkstille zwischen Horace und Rose, erhält er einen Brief. Den lese ich euch jetzt noch vor. Sorry, bin raus. Sehr geehrter Herr Greasley, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass meine liebe Freundin Rosa Rauchbach im Dezember 1945 vor fast einem Jahr gestorben ist. Oh. Rosa starb 2 Stunden nach der Geburt ihres Kindes. Und ihr kleiner Knabe, den sie Jakob nannte, ist kurz nach ihr gestorben. Ich habe vor 2 Monaten eine Schachtel mit ihren persönlichen Habseligkeiten bekommen, unter denen ich einige Briefe von ihnen fand. Ich habe die Briefe gelesen. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich in Ihre Privatsphäre eingedrungen bin. Aber ich erkannte aus Ihren Briefen, dass Sie sie sehr geliebt haben. Ich verstehe, dass die Mitteilung von Ihrem Tod und vom Tode Ihres Sohnes Sie sehr erschüttern wird. Es tut mir leid, dass ich die Überbringerin dieser traurigen Nachricht bin. Viele Grüße, Margit Roche. Aber war sie von ihm schwanger? Das weiß Jakob, ich. Das ist jetzt der Spekulationspart. Jakob ist schlesisch für Jakob, was dem englischen James oder kurz auch Jim entspricht. Also wenn dir das nicht Indiz genug ist. Okay, also sie war nicht von ihm schwanger. Natürlich war sie von ihm schwanger. Das ist sehr tragisch. Ja, ich hatte wirklich eine Träne verdrückt, als ich die letzte Seite in meinem Buch aufgeschlagen habe und da diesen Brief gefunden habe. Es ist jetzt ein bisschen schade, das Leben von. Aber warum schreibt sie Horace? Nicht? Also ich meine, sie hat ja noch geschrieben, sie hat ja irgendwann aufgehört so. Weil sie tot war. Ja, aber du Nasenbär, sie hat ja weniger geschrieben. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen, dass sie nicht gleich drauf kommt. Sie war tot dann. Sie hat ihm nicht mehr geschrieben, weil sie tot war. Also du hast also angelogen. Ja, nein, sie haben natürlich schreibt die am Anfang irgendwie jeden Tag und dann arbeiten sie viel und dann ein bisschen weniger und dann war sie tot. So. Mann! Ja, aber da hättest du doch trotzdem sagen können. Jetzt hat er mich wieder nicht ausreden lassen. Naja, aber sagen? Das Kind ist ja geboren worden. Es wird ja nicht nach einem Monat geboren. Also sie hat ja offensichtlich die Schwangerschaft über Monate hinweg vertuscht. So, jetzt reden wir nochmal Tacheles. Also zumindest mit ihm nicht kommuniziert. Ja. Vielleicht wollte sie ihn überraschen. Oh, schau mal, Alimente. Ja, vielleicht war das in ihrer Situation, aber vielleicht auch nicht gut oder klug oder so, dass wie irgendwie sagt, das Kind, weiß ich jetzt nicht, von einem Engländer. Aber ist so berechtigt. Keine Ahnung. Frage. Ja, natürlich ist eine berechtigte Frage. Na ja. Aber das war jetzt halt einfach, der Spannungsbogen hat jetzt das gut so erzählt. Oh. Ja, ich bin da emotional einfach auch. Das wird schon ganz schöner Downer gehen Ende. Ja, das ist ein bisschen bitter. Die sind ja echt so, also gerade er, sind beide so ein ganzes Stück weit so, naja, so ein Stück weit durch die Hölle gegangen und dann. Ja, das ist echt bitter. Das Buch heißt auch, seine Biografie, Singen Vögel in der Hölle oder so. Das ist da, glaube ich, in dem Korb. Habt ihr das vorhin in die Hände gekriegt? Da sind auch ein paar Bilder drin, da könnt ihr mal noch durchgucken. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass das Leben von Horace nach Ende des Kriegs nicht dokumentiert ist oder nicht gut. Oder ich habe zumindest das Buch. Ja. Genau. Ich habe nichts. Das passt so perfekt hier gerade in dieses Ding rein, dass ich nicht reingreifen konnte und jetzt kippen muss. Ich habe nicht wirklich viel mehr über ihn gefunden. Ich weiß, dass er 1970 noch eine Brenda kennengelernt und 5 Jahre später auch geheiratet hat. Und wie so oft muss ich euch auch noch das insgesamt. Das Buch ist ja tatsächlich auch gewidmet, der Brenda. ich muss euch insgesamt auch noch einen kleinen Disclaimer mitschicken. Ich habe alles erfunden. Also, das Buch ist entstanden auf Basis seiner Erzählungen, die er einem Schriftsteller, einem Ghostwriter, einem Journalisten, glaube ich, mitgegeben hat. Beziehungsweise also sprich, es waren weiteren Quellen, sondern es ist halt nur aus seiner Perspektive erzählt. Und tatsächlich ist seine Biografie umstritten, sag ich mal. Also er soll angeblich nach einer Befragung durch englische Kriegsoffiziere nach seiner Freilassung soll überhaupt nichts von diesen 200 Mal Flucht irgendwie erzählt haben, was komisch ist, wenn es denn stimmt. Historiker streiten sich bis heute um den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte. Es gibt auch ein sehr berühmtes Foto, das Greasley zeigt, wie er an einem Zaun steht und Himmler anstarrt und Himmler zurückstarrt. Also an so einer Anstarr-Konfrontation mit Himmler. Wie kommt der jetzt zu Himmler? Ja, die Wahrheit ist, dass das sehr wahrscheinlich nicht Greasley auf dem Bild ist. Aber okay. Ja, ich meine, gab es ja mal, dass die Leute so Lager besucht haben und dann stand halt einer auf der einen Seite und der andere vom Zaun halt. Ja. Aber ist das das eine bekannte Bild? Das ist ein bekanntes Bild. Ah, okay. Und es wird. Was? Kennst du das? Ja. Echt? Ja. Nein. Also, ich meine, es gibt da mehr davon. So, aber es gibt eins, wo der Himmler quasi zu solchen Zaun, so, die man anstarrt. Da gibt es tatsächlich zwei Varianten davon. Eins, einmal gespiegelt einfach. Aber, also, die Folklore sagt, das ist Greasley, der da Himmler anstarrt. Aber man ist sich eigentlich relativ sicher, dass es nicht ist. Weil es ist, es passt einfach zu viel nicht. Boah, Jürgen, du hast ja lauter Eselsohren in das Buch reingemacht, um Sachen zu markieren. Ja, das macht man eigentlich nicht, aber. Oh. Nein, dem habe ich wenig gemacht, aber normal mache ich wirklich ganz viel und schreibe auch noch mit Markern rein und so. Ah ja, da ist ja mal der Horace. Ja, die schöne Rosa ist leider nicht dabei. Jetzt muss ich auch noch dazu sagen, es ist wohl in so einer Art Camp, wie Greasley eingesperrt war, ist es jetzt ja nicht so schwierig wegzulaufen und mit den lokalen Mädels anzubaddeln. Und er war tatsächlich auch nicht der Einzige, der sowas gemacht hat. Ja. Es ist der Einzige, den ich kenne, der das in einem durchaus sehr lesenswerten Buch aufgeschrieben hat. Aber das ist jetzt nur, dass ihr den Kontext von dem Ganzen noch kennt. Greasley stirbt im Alter von 91 Jahren, im Jahr 2010. Krass. Und, das ist ja wirklich ist. Er hätte gedacht, dass er da körperlich krassere Schäden davon getragen hat, von all dem, was ihm widerfahren ist. Also sehr, sehr Bursche. Mhm. Und Brenda, wenn sie nicht gestorben ist, dann verteidigt sie sein Buch noch heute gegen all die Geschichtskritiker. Und es soll wohl auch irgendwann einen Film dazu geben. Ja, das schreit ja auch echt danach. Endlich mal. Ja, ich hätte euch gerne ein schöneres Ende irgendwie serviert. Das lässt mich unbefriedigt zurück. Aber gibt es den Friseursalon noch? Ja, ihr beide seid eh raus. Wieso? Ich bräuchte mal wieder eine gute Rasur auf der Platte. Ich habe sehr, sehr... Ich habe erst heute. Sehr, sehr wilde... Ich bin raus. Ich brauche schon fast wieder das Shampoo mit für den besonderen Halt. Ich habe mein Haar so lang wie selten. So. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Gute Nachrichten. Wir sind unter 4 Stunden. Mhm. Buh! Wow. Das ist echt lang. Naja, mit ein bisschen rauskürzen. Dann sind bloß noch 2. Danke, Jürgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch wenn es heute mal ein bisschen tragischer als. Der steht doch drauf, wenn es so lang geht, oder? Hey, komm! Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgend so der Spruch noch. Ich dachte, wegen der Länge. Er hat tatsächlich wegen der Deprimierung am Schluss eher. Genau. Genau, so die Länge, ich glaube, der Philipp könnte die ganze Nacht. Ja. Da sind wir ein bisschen an den Horace. Also ich könnte auch die ganze Nacht vor allem iTunes-Rezensionen lesen. Mhm. Ob das jetzt noch jemand hört unter dem Outro, wir hoffen's. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und gute Nacht, Josh. Dann kann ich ja jetzt auch nochmal auf meine Kontoverbindung in den Shownotes und. Ja, ich mache jetzt auch eine Wunschliste. Ja. Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Also Philipp, ich hätte jetzt echt noch Bock weiterzumachen. Ja, also ernsthaft. Hast du noch was? Ich esse jetzt ein bisschen Mayonnaise noch. Ich sollte immer, Mayonnaise-Ess-Podcast. Immer mal noch so eine Geschichte irgendwie einfach auf Halde haben, ne, für so besondere Gelegenheiten wie das jetzt. Ja. Aber eigentlich wollte ich jetzt heimgehen und an deinem Nachruf arbeiten. Das macht es wirklich. Ey, das ist. Du kennst aber auch diese ganzen Aberglaubens- bzw. Traditionssachen von Schauspielern, dass du zum Beispiel, wenn deine Rolle beerdigt wird, dass du dann in der Szene irgendwo auch drin bist. Dass du sozusagen an dem Set auch bist, weil sonst bringt es um. Also abergläubisch bin ich wirklich nicht. Nee, aber will sagen, da gibt's gerade so in diesem Schauspielerbereich und sowas gibt's ganz, ganz viele Sachen. Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Das war doch eine Liebesgeschichte jetzt, oder? Ja. Oder? Ja. So, ich war mir zwischenzeitlich nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. I would do anything for love. But I won't do that. Wäre es schlimm, wenn ich aber jetzt sage, dass ich überhaupt nicht auf ihn gedrückt habe? I won't do that. Ich drücke jetzt aber auf Stopp. Das drücke ich auf jeden Fall. Besser wird's nicht.